Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Könnt ihr euch aussuchen? Ich bin da dran. Es geht schon kreisrum hier. Kannst nicht immer der Letzte sein dran. Ja. Der Simon. Es ist hier wie bei den anonymen Alkoholikern. Ja? Man muss sich einmal vorstellen, damit man weiß, womit man denn hier spricht. Ja, der Trant und der Simon haben sich mit mir hier zusammengesetzt und wir können hier mal kurz Party feiern. 4 Jahre Plauschangriff. Echt jetzt? Ja. Genau heute? Na, vor ein paar Tagen, ich glaube der 4. oder 5. Juni war es, aber damals haben wir ja mit dem E3 Plauschangriff damals noch nicht Plauschangriff genannt, aber mit dem Podcast gestartet, das ganze Gelöt hier. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Und da kann man ja mal kurz innehalten und sagen, ach du Scheiße. Eine Schweigeminute für unsere besten Jahre, die wir verschwendet haben. Genau, am Mikrofon anstatt am Leben sozusagen dort. Am Mikrofon statt am Leben teilgenommen, ja. Eben. Ja. Das ist traurig. Und es ist dokumentiert für die Nachwelt als Mahnmal, hoffentlich. Nee, aber wie ihr alle mitbekommen habt, wir haben uns wenn die E3 ist, haben wir natürlich immer dann ein bisschen was Besonderes im Petto. Dieses Mal sogar mit Livestreaming etliche Sachen gemacht. Ne? Wir haben uns die Konferenzen angeguckt und sogar unsere Schande ins Internet direkt ausgestrahlt. Wurde direkt gehatet, weil wir zu viel reinreden. Es war aber auch schwierig, weil wir, also bei den Trailern haben wir versucht, die Fresse zu halten ohnehin, weil die wollen die Leute sehen. Mhm. Und dazwischen waren die Redesequenzen, in denen wir dann auch reden mussten, weil ansonsten wäre es einfach nur ein Livestream der Pressekonferenz geworden. Also hatten wir gar keine Möglichkeit. Und dann verpasst man halt auch mal was da gesagt wird. Vor allem, weil die Pressekonferenzen auch teilweise so ein hohes Tempo hatten, wie wir es gar nicht gewohnt waren. Meistens ist es doch immer nur so 3 Stunden Gelaber und du pennst fast weg. Da kannst du, glaube ich, ganz froh sein, wenn es mal einer kommentiert. Diesmal war es wirklich zackig. Genau. Ich glaube, die Kultur heutzutage, dass eben x-fach Konferenzen es schon vor der E3 gibt und Nintendo Directs und wie die dann alle heißen, haben einfach jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Wesentliche und zack, zack, zack, zack. Man kann aber auch sagen, wir haben natürlich hier das Livestream mit unseren Comments gemacht. Es gibt immer noch die Option, sich die Konferenzen so anzugucken. Ne? Und ist nicht unmöglich. Es ist nicht so, als ob es keine Aufnahmen gibt. Genau, wir gehen nicht dorthin auf die Microsoft-Server und löschen dann die Microsoft-Konferenz, gibt es die Möglichkeit. Aber so in dem Kontext, normalerweise hätte ich mehr Podcasts gemacht eben, dass wir jeden Tag uns einmal hinsetzen, aber wir haben eh schon ein relativ hohes Programm. Und ich dachte, so ein schöner Abschließender, wo wir einmal alles angesehen haben und es sich vor allem gesetzt hat von der Meinung, ist auch mal ganz nett, wenn wir das abschließend machen können. Kann man trotzdem noch kurz als Werbung verpacken, wer die ganzen Konferenzen mit unseren Kommentaren, also mit den authentischen Live-Überraschungskommentaren auch sehen will, der muss eigentlich wirklich nur mal auf gamemund.de gehen. Da sind die jetzt ab Stand heute alle verfügbar, 4 Konferenzen, richtig viel, 6.000 Stunden Material. Schön. Mir hat's gefallen. Also ich habe es gerne gemacht und ich habe mir eure Teile auch gerne nochmal angeguckt, da wo ich nicht dabei war. Mhm. Weiß ich nicht, wie man das haten kann. Also da muss man schon ganz schön schlechter Mensch sein. Ja, im Endeffekt geht es mir ja mehr dann um das, wir sitzen mal zusammen und schauen uns das an und labern einfach mal ein bisschen, haben ein bisschen Spaß dabei. Und ich muss sagen, allgemein, trotz ein paar Kleinigkeiten hier und da, diese E3 hat mir echt Spaß gemacht, wieder nach langer Zeit. Ja. Vor allem, weil wieder endlich mal nicht nur Teil 3, Teil 4, Teil 17 vorgestellt wurde, sondern ab und zu auch mal was Neues, was Interessantes und eben der Fokus der Spiele so sehr im Mittelpunkt stand. Ja, und neue Hardware. Ich meine, weil ich weiß nicht, ob wir schon bei der vorletzten E3 2011 gehofft haben, was Neues. Wir haben seit 2008, 2009 gehofft. Ey, irgendwann irgendwie vielleicht schon. Vielleicht könnten sie mal was ankündigen. Ja, jetzt muss es ja mal passieren. Ja. Ja. Und irgendwie solche Sachen wie, okay, es wurde zwischendurch mal ein 3DS angekündigt oder mal eine Wii U, aber irgendwie war das auch nicht ganz so richtig, ne? Ja, die meisten Ankündigungen kamen wirklich von Nintendo. Mit der Wii, der Wii U und dem 3DS waren da schon dann einige Sachen dabei. Ansonsten kam nur die Vita, ja? Mehr kam nicht. Eben, ne? Und das war so im Gefühl, dass eigentlich hätten wir noch, wenn es nach dem alten Rhythmus gegangen wäre, noch eine Konsolengeneration dazwischen gehabt, ne? Da hätte schon eine einfach vor 4 Jahren rauskommen müssen. Jetzt wäre es soweit, dass wir die nächste mitbekommen. Deshalb so dieses Aufgestaute hatte ich bisher noch nicht und das hat sich echt in viel Spaß dann ergeben, eben gerade so. Ich habe mir mal kurz rausnotiert, ich würde jetzt gerne mal nacheinander einfach mal die großen 3 ein bisschen bequatschen und danach gehen wir mal so auf Third-Party-Sachen. Ganz, ich glaube, direkt im Mittelpunkt am wichtigsten, was Microsoft erstmal zeigen würde, war es für mich zumindest, nachdem sie sich doch in Gamer-Sicht vor ein paar Wochen mit ihrer TV-TV-Action-Sports-Konferenz so in die Nesseln gesetzt haben. TV-TV-Call of Duty. TV-TV-Call of Duty. Ja. Aber ein Hund hat es zugegeben. Zumindest Microsoft, man konnte sich jetzt vielleicht nicht komplett sicher sein, werden sie jetzt wieder auf der Schiene weitermachen, aber erstaunlich viel Spaß eben gemacht, weil wirklich der Fokus war komplett aufs Spiel und da war es echt Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, das meinte ich ja, das war super schnell und das hat mir richtig Spaß gemacht, dass da kein dummes Gelaber dazwischen war. Es war ein Spiel, es wurden Gameplay-Szenen gezeigt, dann kam nochmal einer, der es gemacht hatte, hat ein paar Worte gesagt und weiter ging es. Fand ich echt cool und dadurch ist auch in der kurzen Zeit richtig viel gezeigt worden. Also Microsoft hatte mit so das umfangreichste und auch ansprechendste Line-up von der Pressekonferenz, finde ich. Ja, selbst wenn, also natürlich hatten sie Sachen mit drunter gemischt, die Third-Party waren, da gehen wir dann später drauf ein. Ja, aber wie alle. So, aber wie alle, aber das ist so das exklusive Zeug dort, durchaus interessant. Du hattest alte Sachen dabei, die jetzt nochmal konkretisiert wurden, wie Rise, das Spiel von von Crytek, das Römer Slash, oder obwohl es sah mehr so nach Quicktime-Events aus, ehrlich gesagt. Fand ich voll abtörend. Hast du das gesehen? Oh, Entschuldigung, ich habe wirklich geschlafen. Ja, ich habe gerade überlegt, aber Rise habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich meine, es ist auch schwer, alle Spiele gesehen zu haben. Ich habe aber versucht, so viel wie möglich nachzuholen. Und das ist auch das Tolle, ich hole auch noch einiges nach. Ich werde mich da auch mal, hock mich dann immer zu Hause hin, guck mal, was hast du noch nicht gesehen? Dann kommen ja auch in den Nachwehen der E3 immer noch Trailer raus und Gameplay-Szenen. Und plötzlich sieht man was zu einem Spiel, wo man vorher nur einen Trailer gesehen hatte und so. Also, Antwort nein, aber ich werde es nachholen, weil ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, dass das zumindest interessant war. Keine ja, Ahnung, es wirkte für keine mich, glaub, ich glaube, ich habe es bei der Konfi gesagt, grafisch, glaube ich, wird man nicht so viel meckern können, ne? Also Crytek macht das immer echt cool. Es wirkte für mich irgendwie so wie ein God of War mit weniger Pep oder sowas. Ne? Das ist unser Verkaufsschlager, wie God of War, nur weniger Spaß. Oder wie hieß dieses Ding, was von Sega damals rausgebracht wurde, Shadow of Rome? Shadow of Rome war von Capcom, aber daran hatte ich auch gedacht, das war zum Beispiel ganz cool auf der PS2. Da war es auch richtig ziemlicher Gewaltgrad, wie du es dir eben vorstellst, so Gladiatorenkämpfe in Rom. Könnte man auch dran denken, aber... Ja, an das hat mich das erinnert, aber halt nur mit Kinect-Steuerung oder auch nicht. Nee, er hat es mit dem Pad gespielt. Er hat es mit dem Pad gespielt. Und es wurden ständig Tasten eingeblendet, die man drücken muss und deswegen habe ich den Sinn nicht gerafft. Ja, also wenn die Kämpfe, da hattest du eben sehr konkret, als ob du Quicktime-mäßig einen Gegner kommst, drück Y, drück X, drück das, dann das macht. Und es sollte visuell, glaube ich, hat es ein bisschen so Landung auf der Normandie gehabt, dass die Römer irgendwie mit einem Schiff gelandet sind und dann die ganzen römischen Centurions dann irgendwie, oh, mein Arm ist ab, oh Gott, meine Innereien und alles. Rein zeitlich muss ich aber sagen, ist das ja eine Epoche, die nicht so oft benutzt wird. Dadurch finde ich das mal ganz angenehm. Aber wenn es eben dann wirklich nur, und ich bin da noch skeptisch, nur auf Quicktime-Events rausläuft, ist es natürlich. Ja, das Gameplay wird, ich hoffe, dass das Gameplay es rausreißen wird und zumindest, dass ich nicht so abgestumpft bin durch God of War, dass er immer Bombast auf Bombast auf Bombast draufgepackt hat. Das ist ein Spiel, wo es keine wolkenkratzerhohe Titanen gibt, dann überhaupt in der Ära für mich dann noch bringt. Also ich würde es mir gerne mal angucken, aber das wäre jetzt für mich auch nicht direkt der Kaufgrund. Und ich fand's technisch, also wenn es jetzt von Crytek kommt, denkt man auch erstmal, boah, das muss alles wegrocken. Aber im Grunde war es auf dem Niveau von allen anderen gezeigten Sachen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie besonders herausstach, weil es super mega geil aussah. Es sah gut aus, aber die ganze Konkurrenz sah da nicht schlecht aus. Also. Nee. Der Chevardieri ist ja nochmal rausgekommen und hat gesagt, das war ein Projekt, was sie schon lange, lange machen wollte. Der hat wohl viele Projekte, die irgendwann mal dann so, wie hieß nochmal, dieses hier Free-to-Play, diese Online-Multiplayer-Dings, was wir... Warface, Kriegsgesicht, das soll ja auch irgendwie ein langjähriges Projekt gewesen sein. Lass mal gucken, ob wir auf der gleichen Wellenlänge wie der Yerli dann liegen, was das angeht. Aber es ist doch schön, wenn man sich das erlauben kann, dass man tatsächlich Projekte, die man lange verfolgt hat oder im Kopf rumdreht, immer wieder einfach auch mal machen kann. Wenn man den Stand erreicht hat, dann hat man es auch definitiv geschafft. Nicht nur, weil sie mehrfache Multimillionäre sind und einfach schweinereich und beliebt und überall vertreten. sondern auch, weil sie jetzt eben Spiele machen können, die vielleicht nicht so Massenmarkt sind. Darum geht es ja wahrscheinlich. Sie haben sich schon verdient, das zu machen und zumindest sollte man dem eine Chance geben. Da sollte man sich nicht direkt vorverschließen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, obwohl da ein paar Gerüchte im Vorhinein da sind, aber doch eine gute Überraschung gewesen, dass neues Killer Instinct dann gezeigt wurde, ohne über die alten Teile zu sprechen. Wir reden nur vom neuen, deshalb können wir es auch Killer Instinct nennen. Da hat mich deine Meinung schon immer zu interessiert. Du warst nie bei den jeweiligen Sachen dabei, wenn ich darüber gesprochen habe, aber was hältst du denn davon, als ich weiß noch, wie du mir Killer Instinct 64 gezeigt hast mit dem Ultra-Kombos? Das kann man doch bestimmt nicht sagen. Wir sagen doch immer, Pillermann stinkt. Pillermann stinkt 64. Also Killer Instinct heißt das Neue, aber ich weiß gar nicht... Ich weiß nicht, wie das Alte heißt. Also dieses Pillermann stinkt 64. Ja. Aber ich hab's doch gesehen bei der Microsoft-Pressekonferenz. Ja, wir haben aber nachher nochmal... Ich war nicht mit dir zusammen. Ach so, stimmt. Deswegen, Ich hätte einfach nur deine Meinung nochmal. Ja, also ich hab mir auf den Oberschenkel gehauen. Ja, das ist kein Gerät. Bah, dass die das machen! Genau, ich hätte nie damit gerechnet. Ich hatte mir das ja schon lange gewünscht und ich finde, je länger die sich Zeit gelassen hatten, desto bedeutungsloser wurde das auch, weil irgendwann... Ja, irgendwann ist es auch gut. Kein Hahn mehr danach, weißt du, selbst ich nicht mehr. Dann irgendwann ist die Zeit so weit fortgeschritten, dass ich mir denke, ach, heute, jetzt brauche ich auch keinen Killerinstinkt mehr, weißt du, jetzt bin ich schon alt genug. Mit 22 hätte ich mir das mal geben können, aber jetzt nicht mehr so. Jetzt mit 24 brauchst du es nicht mehr. Ja, genau. Aber trotzdem hat es mich dann, also dass es doch nochmal ausgegraben wurde, fand ich geil. Ich erinnere mich ja noch, ich war mal in einem, das war... Zu irgendeinem Mortal Kombat war ich mal bei den Midway-Leuten, beim Ed Boon. Ja. Und da hatten die einen Killer-Instinct-Aufsteller stehen. Und das war schon zu einer Zeit, also schon saulang her. Und da habe ich schon gedacht, so, oh Mann, ey, cool, habt ihr irgendwas mit Killer-Instinct zu tun? Oder so? hey, Jungs, hey! Nur, steht nur so da, weil wir es cool finden. Und da habe ich mir schon gedacht, Mann, wo bleibt denn immer so ein Nachfolger? Ey, das erste kam 94 raus. Und jetzt wird es wieder ausgegraben, aber es kommt halt nicht von Rare, sondern von Double Helix. Die haben Silent Hill Homecoming gemacht, was so lala war. Ja. Und irgendein Battleship-Game und noch irgendeinen anderen Lizenzscheiß. Also ich glaube, das ist kein ruhmreiches Studio. Aber auch wenn es von Rare käme, wäre es nicht von Rare, weil Rare gibt es nicht mehr. Rare existiert nicht mehr wirklich. Nö. Also der Name war noch hier auf dem Cover so drauf als Lizenzhalter, glaube ich. Aber im Endeffekt, hey, das Rare von heute, das sind die eben hauptsächlich Avatare basteln für Microsoft. Aber ich habe noch mal kurz in so ein Video reingeschnuppert, wo jemand das spielen konnte, das wurde nochmal präsentiert und der war ganz angetan, war positiv überrascht, fand es hat ein gutes Feeling und so und deswegen kann man ja vielleicht ein bisschen zuversichtlich sein. Ja, es sah für mich so vom ersten Blick aus, ich glaube, dass jetzt durch Street Fighter 4 wieder die Prügelspiele in den letzten Jahren so populär geworden sind. Es sah sehr wie Street Fighter 4 aus. Ne? Es ist wieder ein bisschen abgeflacht, also theoretisch Killer Instinct hätte vielleicht richtig gut gewirkt, wenn es vor 3 Jahren gekommen wäre. Ja. Dann wäre es so richtig mitten so in die Hochzeit von Street Fighter 4. Ja. Zumindest erinnert es visuell dran, inklusive so diesem 3D-Figuren, aber 2D-Ansicht und die Animation ein bisschen abgehackt. Die springen damit. Und so, genau. Es wirkt alles ein bisschen Street Fighter-mäßig. Cool war es zumindest, dass da sehr viele schöne Partikeleffekte drin sind. Also vielleicht da sieht man, warum das unbedingt auf der Xbox One dann stattfinden muss und nicht auf der Xbox 360, dass da visuell noch was dazukommt. Ich bin jetzt ein bisschen nicht ganz sicher, weil die Meldung ist rumgegangen, dass es ein Free-to-Play-Spiel sein soll, wo dann nur ein Charakter freigeschaltet drin ist. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen abtörend. Aber so ganz, jetzt haben sie es wieder ein bisschen revidiert. Naja, ich habe noch keine finalen Infos gefunden. Ich habe jetzt nur gehört, dass man halt eine Demo bekommt, wo der eine Kämpfer drin ist, der Jago, und du kannst ja alles dazu kaufen. Also im Grunde eine Demo mit allen Modi, die quasi voll spielbar ist, aber du kannst sie dann halt erweitern. Und du kannst das Spiel wahrscheinlich auch als Ganzes dann kaufen. Genau, halt nur als Digital Download. Also es soll nie im Laden stehen, es soll immer online, also als online Ja, Mann, also... SKU, wie man so sagt. Ja, aber ob das jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß noch, bei der Xbox One ist ja eh irrelevant, ob es im Laden steht oder nicht, so wie die ganze Politik dort ist mit Gebrauchtspielen, also kann es einem dann relativ humpel sein. Ich würde es mir, wenn ich eine Xbox One hätte, aber auf jeden Fall anschauen und zumindest aufs Online-Gaming hätte ich da Bock, was es angeht, mit Killer Instinct. Ich habe hier noch aufgeschrieben, man hat erstmals in-game gesehen, also in-game in Anführungsstrichen jetzt nicht Gameplay, aber von Quantum Break, vom Spiel von Remedy Entertainment, eben das neue, was sie jetzt nach Alan Wake sozusagen machen, was so auf den ersten Blick dachte ich ein bisschen an dieses Singularity, da hatten wir ja drüber gequatscht, ne? Das war ja ein Ego-Shooter mit so Zeit Gedönse, ne? So rumlaufen und irgendwie, dann kannst du mit der Zeit hin und her spielen, so wird es wohl ähnlich sein, nur Gameplay hatten wir dort nicht gesehen. No? Also naja, aber jetzt ja doch, oder? Naja, es war in-game, es war eine in-game Cutscene, glaube ich. Ne? Wo da hat der Typ war in der Nähe von der Explosion, der Hauptcharakter, und dann in seiner Nähe halten wohl Sachen an für eine gewisse Zeit. Und da hat er eine Frau in seinen Zeitrahmen reingezogen. Ja, und hat einen coolen Effekt gehabt. Oder auch, dass er durch diese Splitter, die durch die Luft fliegen, durchgeht und schiebt die so beiseite und die schweben so im Raum. Es hat einen coolen Effekt, aber vom Spiel kann man jetzt, glaube ich, noch nicht viel sagen. Das erinnert mich jetzt gerade von der Beschreibung ein bisschen an den Dean Kuntz-Roman Der Geblendete. Ich weiß nicht, den kennt wahrscheinlich jetzt keiner von euch. Dean Kuntz ist ja, kennt ihr vielleicht? Ja, so eine Art, ja, Stephen King 2.0. Und da gibt es Personen, oder eigentlich sind es Kinder, also es sind natürlich trotzdem auch Personen, aber also die haben halt die Fähigkeit, sich quasi zu verschieben zwischen den Dimensionen und quasi, von einem einen Universum in ein anderes, quasi so Multiversum-Theorie technisch zu gleiten und dann eben durch Sachen durchzugleiten. Also so, dass sie körperlich nicht mit denen in Kontakt kommen, weil sie eigentlich in einem anderen Multiversum sich gerade befinden. Multiversum ist das falsche Wort, ich weiß, aber ihr könnt mir folgen. Fand ich jetzt gerade von der Erzählung her, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so mit Quantum und Kram so ein bisschen in die Richtung geht. In so verschiedene Dimensionen, alles mögliche. Bin mal gespannt. Ich wollte es nur schnell mal reinwerfen. Ja, nee, ich bin auch mal gespannt. So Konzepte finde ich immer interessant, wenn die noch nicht in Spielen so verbraten wurden. Ich mochte ja sowas bei Breakdown beispielsweise auf der Xbox 1, was ja auch so Zeitspielereien hatte im Gameplay und dass du in und aus der Phase rausgehst und vor- und zurückspulst. Währenddessen, es gibt ja auch diesen Jet Li-Film, The One, auch noch, wo dann Jet Li irgendwie so ein böses Äquivalent aus einer anderen Dimension hat, dass die Zeit anhalten kann und Leute dann ganz schnell haut. Der eigentlich unendlich oft auch laufen müsste. Er tötet ja quasi alle seine Pendants aus allen Zeitebenen, Dimensionsebenen, aber das ja unendlich viele, gibt. Müsste er eigentlich unendlich oft auf der Suche sein, aber gut. Unendlich viele, aber egal. Ja. Ey, ich finde es generell schwer, wenn neue Spiele rauskommen, die mit so einem Feature werben, was eigentlich nur zu Präsentationszwecken entwickelt wurde, weißt du? Ja. Also ich glaube, jetzt hier wurde die Zeit angehalten, sie haben gezeigt, er schiebt die Brocken weg und holt die Frau aus diesem Freeze raus und auf einmal fängt sie wieder an, sich normal schnell zu bewegen. Irgendwie haben Spiele immer so ein Remember Me ist auch ein gutes Beispiel, weißt du? Irgendwas, was man präsentieren kann. Oh, ich bin im Gehirn eines anderen drin und verändere seine Gedanken und so. Irgendwie bin ich nie zuversichtlich bei solchen Sachen, weil ich mir denke, die sind nur zu Showzwecken implementiert worden, aber spielerisch wirken die sich selten cool aus. Aber vergiss nicht, dass Max Payne ja auch nur diesen Bullet-Time-Effekt im Grunde hatte und der trotzdem, wenn er gut gemacht wird, immer und immer wieder Spaß macht. Das ist so ein bisschen das, womit die sich auch auskennen. Genau, es gibt Sachen, die funktionieren dann doch und die machen dann das Spiel gut. Ja, aber so ein bisschen diese komplexen Dinger irgendwie, ich denke da auch an Lichtspielereien, gab es nicht... Ja, also was Red... Ich auch an Alone in the Dark irgendwie, wo man alles zusammenbasteln konnte oder sowas. Also irgendwie sind es immer Sachen, die sind extrem präsent, die werden in den Vordergrund gerückt, da wollen sie zeigen, hier, guck mal, das kann man so und so machen. Jeder rafft sofort. Aber im Grunde sind es nie die Sachen, die das Spiel geil machen, also selten. Es ist eben ein Konzept, ich hoffe, aber ich vertraue da eigentlich in Remedy Entertainment auch ganz gut, weil auch wenn die lange Zeit gebraucht haben und selbst Alan Wake, wenn es nicht so geworden ist, wie es lange Zeit angekündigt war als Open World Talk, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich mag Remedy-Spiele allgemein, die Max Paynes, die Alan Wakes und gebt denen ein bisschen Grundvertrauen voraus, dass sie, auch wenn es wahrscheinlich erst 2019 rauskommt mit ihren Turnus, ich würde es mir angucken, wenn ich eine Xbox One dann hätte. Ich habe hier mir notiert, Simon, ich weiß gar nicht, habe ich das falsch notiert? War es nicht bei Sony? Sunset Overdrive? Das war bei Microsoft, ne? Ach so. Oder? Das war bei Sony. Ja, nee, Microsoft. Das war bei Microsoft. Das war bei Microsoft. Es gab auch nur so einen Mood-Trailer. Pseudo-Ingame-Optik, wo man aber einfach schon vom ganzen Setting und der Animation und allem ausgehen kann, dass es jetzt nicht Spielgrafik ist, sondern das wird sich natürlich ein bisschen anders spielen. Aber ja, mich hat es aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, ich muss mich da fast immer verteidigen. Ich werde auch immer nur angegiftet, wenn ich das nenne, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es gibt keine Team Fortress 2-Spieler hier wahrscheinlich, deshalb. Stimmt, daran hat es auch erinnert. Ja, stimmt, der Grafikstil, aber ich habe auch wir haben gerade für Game.de Texte geschrieben, welche Spiele uns gefallen haben. Und da kann man so viele Spiele aufzählen, die alle da drin sind. Ja, von Jet Set Radio über Borderlands, über Left 4 Dead bis hin eben zu Team Fortress und Co. Ja, also es ist schon eine Menge Spaß in diesem Spiel, finde ich. Also muss am Ende das Spiel erst noch beweisen, dass es wirklich auch was drauf hat, dass all diese kleinen Konzepte an den Wänden entlang laufen, springen, an Ziplines runter zippen und halt auch so ein bisschen Dead Rising-mäßige Waffenkombinationen, die man sich selbst zusammenbauen kann. All das muss ja erstmal funktionieren. Ja. Dann war noch so Bulletstorm, Over-the-top Headshot-Elemente drin, wo man einfach kurz einen Freeze hat und sieht, okay, Headshot. Und so aus dem Blut des Monsters, was man gerade erledigt hat, geschrieben und so. Also das stimmt, das war in einem cool, Trailer. Fand ich auch cool. Diese Explosion, wo diese Wolke dann das Boom gebildet hat. Ja, das genau, so fand so ich Sachen. Auch ganz hübsch. Ist halt die Frage, wird es im Spiel überhaupt vorkommen? Ist es nur für den Trailer? Ich sag mal, die Stimmung hat mir gefallen. Mit Leuten nicht so ernst gemeint in der Open World Monster metzeln. Ey, da gibt's noch nicht so viel Sachen, die sag ich mal, so einen gewissen Prise Humor haben. Also Left 4 Dead ist ja dann doch ernst. Und sonst gibt's nicht viel. GTA-Multiplayer-Modus? Es gibt tatsächlich in der Richtung nicht viel. Jetzt Team Fortress natürlich durch den Stil, was man daran erinnert. Aber das ist natürlich ein Team-Shooter. Das ist schon wieder was anderes, finde ich. Ist schon ein bisschen wieder was anderes. Ich muss sagen, ihr erzählt mir oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, das ist ja jetzt von auch Insomniac, ne? Und Sunset Overdrive. Und Insomniac sind ja die Fuse, oder besser gesagt Overstrike, ja auch gemacht haben. Ne? Das war ja das Fuse, was gerade rausgekommen ist, hatte ja so einen ähnlichen Stil wie das Sunset Overdrive, dieses over-the-top-comichafte Multiplayer miteinander. Und dann kamen die Focus Groups, die gesagt haben, nee, wir wollen lieber coole Soldaten und sowas. Und da war der ganze Spaß draußen. Und Fuse ist jetzt eben komplett ohne den Spaß. Und vielleicht wird Sunset Overdrive das Spiel, was eigentlich Fuse werden sollte. Also Overstrike. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Erstmal abgesehen davon frage ich mich schon, wie das immer kommt, dass Humor offenbar nicht so gut ankommt bei der berühmt-berüchtigten Focus Group. Weil das habe ich schon öfter mal auch gesehen. Ja. Man merkt es auch immer wieder, wenn Spiele verändert, verschoben werden. Entweder ein Spiel ist komplett over the top oder es ist komplett ernst. So, ja. So diese, so was Mischmaschmäßiges gibt es irgendwie selten. Obwohl bei Filmen oft die besten Filme die sind, die halt alle Elemente so ein bisschen haben. Ich habe so einen sehr interessanten Artikel über Focus Groups an sich gelesen. Natürlich sind die sinnvoll zu einem gewissen Grad, aber da ging es um auch so das Verhalten eines Menschen, der in so einer Focus Group drin ist, dass der gerne nicht wirklich sagt, was er meint, sondern lieber das sagt, wo er denkt, dass es andere auch gerne hören wollen. Ne? Ja. Also sagen wir mal, die befragen irgendeinen 16-Jährigen, ne? Und der mag eigentlich so eher so ein bisschen buntere oder sonst was Spiele. Nein, nein, ich mag die Kriegsspiele ganz gerne. Oh, ganz hart. Hey, cool, das finde ich viel besser. Na, und das sind leider, wenn dann die Leute, die das entscheiden, das auf Papier sehen und nicht wirklich diese Reflexion dort haben, dann landest du mit so einem Ding wie Fuse, was eben so kaputt geschliffen ist. Na, dass es so cool wie möglich wird und der Charakter fehlt. Und ist das Phänomen, dass man beim Messen von etwas den Ursprung verändert. Schon verändert. Ja. Genau, ja. Ich spiele aber auch so ungern irgendwie lustige Spiele. Also wenn ich die dann mal anfasse, dann finde ich es cool und denke mir, oh Mann, da haben sie sich ja so super Gedanken gemacht und es geht alles Hand in Hand und ich lache mich kaputt, aber der Impuls, das anzufassen, ist bei mir auch recht gering. Solange der Humor muss ja nicht unbedingt im Mittelpunkt dort stehen, sondern einfach ein zusätzliches Ding. Das ist ja indiziert, deshalb rede ich gar nicht erst davon. So, dann lasse ich das Beispiel dort über ein gewisses Xbox-Game, über das ich gerade quatschen wollte, das auch einen Grafikstil hat, der eher so in den Comic-Bereich gegangen ist. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ja. Aber dafür, also da war der Humor nicht so in den Vordergrund, sondern eher so hintergründig und unter der Oberfläche, dass es für mich dann gut funktioniert. Mal gucken, ob das Sunset Overdrive bestehen kann gegen die Call of Duties und alles, was rumkommt. Kurz dran, Forza 5 wurde natürlich vorher schon angekündigt, aber jetzt nochmal gezeigt. 60 Frames wird sein, 1080p ist schon mal geil. Ja. Ne? Ich habe es nie im Detail, gerade bei den ganzen Racer, denen angekündigt wird, was jetzt so das Alleinstellungsmerkmal ist. Ich habe es auch nicht verfolgt. Ich hatte ja auch nur die Microsoft PK gesehen und war ich nur so auf die Autos und Streckenumgebung geguckt, fand's cool und irgendwas haben sie gesagt, was cool und neu sein soll, aber ich weiß es nicht mehr. Steht bestimmt auf der Packung drauf, wenn man dann soweit ist. Zusätzlich angekündigt noch, ich fand's okay, wo es da gezeigt wurde, aber ich bin da auch ein bisschen der Zombies überdrüssig, aber Dead Rising 3 wurde dann... Ey, also hat ja auch so ein bisschen Lob eingeheimst, aber irgendwie geht es nicht an mich. Ich bin aber auch nie ein Dead Rising-Spieler gewesen, also... Beim ersten Mal haben die Leute gesagt, boah, geil, es kommt, leider exklusiv, aber egal, ich freue mich drauf und sieht ja super aus. Ich fand es eigentlich gar nicht beeindruckend. Ich fand natürlich die Massen an Zombies ganz cool, aber es stank schon ein bisschen ab gegenüber dem anderen Next-Gen-Kram, der gezeigt wurde. Was so die Animation und dieses ganze Polishing angeht, fand ich das schon nicht mehr so beeindruckend wie jetzt so diese ganz dicken Dinge. Und naja, das ist halt das Einzige, woran ich mich festhalten könnte, weil Dead Rising hatte ich nur ausprobiert und fand es nicht so cool. Ich finde aber auch, tust du dem dritten wahrscheinlich ein bisschen Unrecht, wenn du es mit dem ersten und zweiten vergleichst, weil zum einen ist es ja von der Location ganz anders, weil eben Open World gegen das Kaufhaus und ich finde auch im Kaufhaus war halt, fand ich jetzt nicht so viel Abwechslung, wie einem suggeriert wurde, dass da ist, weil letzten Endes ist man dann doch nur durch Gänge und hat halt alle möglichen Waffen ausprobiert, aber hat das irgendwann auch gelassen, weil es einfach, man macht's ein, zwei Mal und haut einem den Duschkopf vorne rein und lacht irgendwie, wie das aussieht, aber dann ist auch gut. Jetzt das meine ich mit diesen Features, okay. Ja, aber im dritten sieht's halt jetzt schon mehr aus wie ein, einfach der erste richtige Open-World-Zombie-Überlebenskampf-Simulator, so. Das hatte, also ich meine, ich habe ihn jetzt nichts Lustiges machen sehen und auch nichts, was nur zum Zweck da ist, sondern er hat sich halt da durchgekämpft und es waren enorm viele Zombies, dadurch hast du gar keine Möglichkeit, jetzt jedem Verkehrshüter aufzusetzen und sie zu fotografieren. Ja. Und sie wirkten auf mich auch aggressiver, als das noch in Dead Rising 1 und 2 der Fall ist. So die Aggressivität hat mir jetzt, ohne auf die Alten dann hingehen zu wollen, ich fand die erstaunlich, jetzt wo ich gerade The Last of Us gespielt habe, die waren so handzahm gerade, die Zombies oder so. Ja, gut, sind die klassischen Zombies, die Dreier, in Teil 3. Im dritten Teil, ein bisschen lahm, aber genau, schon. Genau, er ist eben so durchgelaufen, die haben ihn ein paar Mal berührt oder so, aber ich habe da nicht wirklich irgendwelche Gefahr durch die fiesen Zombies gespürt, eher so. Ja, die Masse macht ja auch bei Zombies, macht die Klasse. Wie wir es bei World War Z wahrscheinlich dann bald im Kino dann sehen werden. Ja, es ist ja kein 28 Days Later Setting, also es sind keine schnellen, rennenden Zombies, sind auch keine mutierten Resident Evil 4 Zombies, sondern sind die klassischen Zombies, die eben als Einzelnes komplett ungefährlich sind und nur gefährlich werden, wenn sie als Wand auf einen zukommen, was, finde ich, gut gezeigt wurde. So wie, da wurde ja die Bretterwand eingerissen und dahinter ist einfach noch eine Wand aus Fleisch. Mhm. Und dann musst du überlegen, okay, fuck, da komme ich nicht durch, so viel kann ich gar nicht mit der Rotzange, die ich da habe, ausholen mit dem Schraubenschlüssel. Und dann muss man aufs Dach und dann ist man wie bei in jedem Zombie-Film, fuck, jetzt bin ich auf dem Dach, von allen Seiten kommen Zombies, was mache ich denn jetzt, ja? Und das fand ich schon irgendwie richtig. Das könnte ich euch ja jetzt mal fragen. Ich habe nämlich gelesen, es soll ein bisschen gestreamlined werden, dass das mehr Leuten Spaß macht, weil der zweite oder was sich die Vorgänger so sperrig waren. Auf jeden Fall. Ist wohl das Time Limit irgendwie rausgefallen oder diese zeitbasierten Objectives, find Leute ich, zu retten. Finde ich fast schon nicht so gut. Ja, genau. Das ist nämlich die Sache, weil das war nämlich auch der Grund, warum ich dann, also diese Restriktionen, die vorigen Teile hatten, waren für mich der Grund, warum ich dann doch keinen Spaß hatte oder die haben mich abgeschreckt, weißt du, weil ja, aber dann ist es doch gut, dass sie das rausnehmen, weil ich fand genau, die nämlich also auch nicht so geil. Das können wir jetzt kurz ausdiskutieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass mir das Neue dann mehr Spaß macht, aber dass es dann trotzdem alte Fans verkrault. Mhm. Also. Ohne, ich sag das jetzt mal im Kontext, ich beziehe mich nicht auf die alten Dead Risings, aber so Spiele, die dann so ein spezielles Save-System haben, ne, wo du dann gezwungen bist, weil du eben nicht alles in einem Durchgang machst und dann mehrere Durchgänge machen musst, das ist auch Inhalt des Spielprinzips und es geht natürlich ein bisschen gegen, so wie man als Gamer erzogen ist, dass, ey, ich möchte das Maximum rausholen aus meinem Durchspielzug und so weiter und dann das machen. Wenn man sich einmal dann eingelassen hat auf solche Spiele, die das tatsächlich machen und auch wirklich den Spaß dann hat, dann kannst du das nicht mit anderen Games eben vergleichen. Ich glaube, entweder man ist der Typ dafür, das zu machen, oder man ist es nicht. Ne? Und entweder wird es ein tolles Spiel oder ein Scheißspiel. Jetzt ist es natürlich müßig, weil der dritte Teil zu was anderem hingeht und da würde ich, wenn ich es dann spielen würde, wäre es dann eher, ich möchte nochmal wirklich Schabernack mit Zombies dann anstellen, was ich wirklich für so eine Kettenreaktion oder als Dominos oder irgendwie sonst was, dann... Das wirst du, glaube ich, schon auch machen können. Ja. Ich denke, die werden Situationen erzeugen, in denen man einfach, ohne dass man jetzt das wirklich planen und vorbereiten muss, viel Spaß haben kann im Sinne von, ja, so gerade so Domino-Geschichten, stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor. Was mir halt gut gefällt, um mal zu vergleichen mit den Vorgängern, da waren es immer nur kleine Areale, die waren abgesteckt, da waren dann viele Zombies und man konnte im Grunde, es war ein ständiges Resetten. Du kamst wo rein und es war wieder so wie vorher und du hast keinen Progress oder keinen Fortschritt gespürt. Und wenn du da mit dem Motorrad rumgefahren bist, dann war das halt in einem kleinen Areal und du bist mal irgendwie eine Minute gefahren. Und jetzt habe ich eben das Gefühl, es ist halt mehr so, ja, hier ist der Spielplatz, die Stadt, erkunde sie. Mit dem Auto darfst halt nicht zu sehr in die Zombie-Massen reinfahren, weil das Auto dann stetig langsamer wird. Und da gibt es sicher auch Momente, wo du einfach dann rausgerissen wirst und im Pulk von Zombies bist. Ja. Aber es hat, finde ich, einfach nicht mehr, es hat, finde ich, die Mankos, die ich bei 1 und 2 erkannt habe, nicht mehr. So von dem, was man gesehen hat, 10 Minuten, so viel ist es ja nicht. Ja. Ich hoffe nicht, dass es nach 10 Minuten wieder irgendwo in einem Einkaufszentrum landet, weil das wird der Moment sein, wo ich die Disc, die ja dann nicht mehr existiert, weil ja alles nur online ist, werfe ich die Konsole aus dem Fenster. So. Ja, wo sich vielleicht andere Leute dann freuen. Oh, cool. Okay, nee, ja, ich hab eine Disc gefunden, wurde gerade aus dem Fenster geworfen. Ja, im Spiel würde die Disc in dem Kopf eines Zombies stecken bleiben. Ich meine jetzt, wenn es zurück zum Kaufhaus geht oder so. Achso, wenn es zurück geht. Nee, ich glaube, davon haben sie auch genug. Ich denke, es wird eine Hommage geben oder so. Es wird auch ein Kaufhaus natürlich geben, weil das gibt's hier nur in der Stadt, aber das wird sicher nicht die Hauptschauplatz sein. Ja, ich hoffe, dass wenn sie das Gameplay schon abändern, wenn dass sie nicht verlieren, dass da ein bisschen so dieser Sarkasmus und Gesellschaftskritik oder sowas mit drin ist. Das ist ja fast schon gegeben bei einem Zombie irgendwas Game, ob es Film, ob sonst was ist, muss es eigentlich dabei sein. Muss ja nicht immer ein Kaufhaus sein. Kannst ja auch in Städten wunderbar Gesellschaftskritik, wenn das unbedingt sein muss, anbringen. Im Amazon-Lager oder irgendwie so dort. Ja, wo man sich dort durchkennt. Irgendwie sowas kann dort passieren. Ist jedenfalls exklusiv für die Xbox erstmal angekündigt, wird man dann sich da noch anschauen können. Natürlich, konkret Gameplay wurde jetzt nicht dafür gezeigt, aber auch so mit dem schönen Reveal gemacht, dass ein neues Halo kommt. Es war relativ klar, dass ein neues kommen wird. Das ist auf jeden Fall eine Frau. Das habe ich gesagt, ne? Ja. Ja, da war ja diese Gestalt in der Wüste rumgelaufen mit dann komplett vermummt. War mir natürlich sicher, dass es eine Frau war, aber wir wissen ja noch nicht genau, wer im Master Chief-Anzug steckt. Vielleicht kann es ja mittlerweile eine Frau sein. Nee, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch. Da ist natürlich ein Kerl drin, der ist John. John. Ja, John 33, nee, der hat doch so eine 138. 117. 117 war es. Es wurde aber nicht konkret gesagt, das hat jetzt keinen Untertitel bekommen, das hat jetzt keine Ingame-Sachen bekommen, aber es wird wieder entwickelt bei 343 Studios, die den Halo 4 Teil dann gemacht haben. Und ich meine, der ist ja allgemein bis auf ein paar Kleinigkeiten echt gut angekommen, ne? Halo 4. Und wenn die von sich aus sagen, hey, wir möchten auch eine eigene Trilogie machen, dann ist das der große Mittelteil. Und wir wissen ja, die mittleren Teile in der Trilogie sind eh die besten. Also könnte es cool sein, und dieses Wüstensetting hatten wir bisher auch noch nicht, ne? Bei einem Halo. Ja, wobei, kannst du nicht von ausgehen, dass es ein ganzes Setting ist. Also. Ja, ich denke, das wird wie auch wieder nur ein Areal sein. Es ist ja oft, ich meine, für mich steht Halo auch eher diese saftigen grünen Wiesen und Strände. Also da gibt es jetzt sicher tausend Argumente dagegen, dass es eben ein Teil 2 und 3 eben nicht mehr so aussieht, aber für mich sind diese klassischen, ikonischen Szenen immer noch so diese Mini-Landung in der Normandie am Strand und eben dieser erste Halo-Ring ist für mich immer noch so der Urtypus des Halo-Spiels, weil das fand ich immer geil, dass man halt so diese fiesen Schlachten hat, die einen wirklich fordern gegen Gegner, die wirklich auch Spaß machen zu bekämpfen. Und das aber in so einem schönen tropischen Setting. Finde ich irgendwie geil. Und es sah vor allem noch nicht aus wie der 0815 Dschungel. Das finde ich, später gab es ja dann Dschungel, der hat mir schon wieder nicht mehr so gefallen, weil der sah halt aus wie Dschungel. Also ich finde irgendwie, weiß ich nicht, sollte schon sowas Eigenes haben. Ich fand auch immer, dass die Halo-Ringe, die ersten, auch so schön künstlich aussahen. Ja. Weil so zu schön, ja, um so wahr zu sein. Bisschen und in dem angelegt, Moment, ja. Ja, genau, angelegt. Wie so jemand, der sein Schrebergärtchen oder sein Zen-Gärtchen so mit dem kleinen Rechen zurechtlegt. Und das, finde ich, ist ein bisschen verloren gegangen. In diesem Wahn, man muss jetzt alles noch detaillierter und hübscher und jetzt noch ein Dschungel und Matsch. Klar, passt alles zum Setting, zu den Halo-Ringen und so, aber ich finde, es verliert immer mehr so ein bisschen sein Gefühl, sein Look and Feel. Ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, weil wenn... Ab wann denn? Naja, ich finde schon ab dem ersten, also ab dem zweiten meine ich dann. Ja. Also das ist natürlich jetzt, da muss man weit in die Vergangenheit gehen und da sind technische Gründe wahrscheinlich verantwortlich dafür, dass das so wie so ein Zen-Garten wirkt. Aber ich finde, dass man wieder mal mehr zurück zu dem gehen sollte, was Halo am Anfang war, ohne dass man jetzt Rückschritte machen muss. Aber das ist so Larifari. Ich meine, ich weiß so, wie viele Leuten Halo 4 gefallen hat, mir ja auch. Aber ich finde, es wird immer mehr so ein bisschen, gleicht sich immer mehr dem Rest der Spiele an. Was auch daran liegt, dass immer mehr andere Spiele sich werden wie Halo. Haben. Ja. Und das ist dann halt so, die Eigenständigkeit geht ein bisschen verloren. Ja. Das weiß ich, ich kann das auch nicht in Worte fassen. Ich weiß halt nur, dass ich den ersten bestimmt 10-mal gespielt habe. Den zweiten nur noch 2-mal, den dritten und den vierten, also Reach dann auch nur noch einmal. Ja. Ja, also klar, kann auch daran liegen, dass ich vielleicht irgendwann übersättigt gewesen bin, aber ich fand echt, der erste hatte noch ganz viele einzigartige Sachen und die anderen waren auch gut. Aber waren auch gut. Ja, das ist Leiden auf ganz hohem Niveau, ist klar. Kann man auch nicht auf jeden anwenden. Also. Kann man bestimmt nicht auf jeden da anwenden. Nee, aber das Halo kommt, das musste die Baseline sein. Ja, ohne ein Halo könnte ich mir keine Xbox vorstellen, auch keine Xbox One. Jetzt könnten wir eigentlich eine super Brücke zu Destiny schlagen, aber das wurde ja bei Sony gezeigt. Das können wir ja gerne gleich, wir sind relativ bald durch mit Microsoft, dann mit Destiny anfangen gerne. Naja, also es gab noch tausend andere Sachen, aber wenn wir jetzt beispielsweise über Minecraft auf der Xbox zu reden und so weiter zu machen, also würde ich mir lieber dann aufsparen, dass da andere coole Sachen gemacht werden. Ich möchte noch kurz reinwerfen, ich habe mich sehr über Crimson Dragon gefreut auf der Xbox 1 Präsentation, was von dem Panzerdragoon-Macher war, ein neues Panzerdragoon-mäßiges Spiel, nur nicht mit der offiziellen Lizenz, weil es von Microsoft gepublished wird und nicht von Sega. Das gab es schon vor einiger Zeit angekündigt für die 360 als Kinect-Game damals, aber die... als man noch dachte, mit Kinect kann man was reißen. Als man dachte, die neue Version zumindest sah ähnlich aus wie die alten Trailer. Also und hat sehr, klassische Steuerung. Hat eine klassische Steuerung, ja. Und ey, ich habe seit langen Jahren endlich, ich habe kein gutes, seit dem Orta damals auf der Xbox 1, kein gutes Panzerdragoon-mäßiges Fly-Shooter dann mehr gehabt. Und wenn es dann rauskommt, das wäre auch für mich ein Must-Have auf jeden Fall auf der Xbox One, weil ich den Leuten vertraue. Und wenn es vielleicht sogar ein paar Rollenspielelemente hat wie Panzer Lagoon Saga, umso besser. Ja. Ne? Weil das ist auch wieder Ding. So ein Ding, nicht, dass ich da jetzt Turbo Bock drauf habe, so wie du, aber es ist so ein Stück Fanservice, womit sie halt die Gemüte besänftigen. Und das ist denen ganz gut gelungen. Also die hatten sowohl die dicken Titel, die hatten auch viele neue Sachen und Überraschungen. Also Weiterführung alter Marken, die kein Schwein mehr auf dem Schirm hat, wie Kill Instinct oder jetzt das Panzer Dragoon. Ja. Ja, bei uns leider in der Konferenz abgebrochen war es mittendrin, aber auch ein exklusiver Titel, D4 von Swery 65. Ja. Ach, so heißt das. Oh, ja, das habe ich mir nicht angeguckt. Es hat nichts mit D und D2 zu tun, die wir schon kennen. Es heißt einfach nur D4. Zum Glück hat es nichts damit zu tun. Zum Glück hat es nicht wirklich viel damit zu tun. Es soll ein Episodic Murder Mystery Game oder sowas sein. Fängt an in einem Flugzeug, was ich irgendwie was auch genau schon wie, spannend ja, finde. Genau wie D2 auch. Das hat auch in einem Flugzeug angefangen. Stimmt, ja. Mhm. Ja gut, aber da enden die Parallelen auch da schon. Da enden sie wahrscheinlich vielleicht schon. Ist es sogar von Swery so eine Art Hommage oder so. Man kann es halt schwer sagen. Ja, der ist ja auch ein bisschen strange drauf. Der ist ein bisschen strange. Ich kann den noch nicht so einschätzen wie beispielsweise den Suda 51, wenn wir bei den ganzen zahlenbasierten Japano-Entwicklern dann dort sind. Da weiß man, es wird obszön und ein bisschen kindisch und Penis. Und Penis. Kommt, ja, Penis. Und es wird Penis. Ja, genau so. Nee, von dem weiß ich, was ich erwarten kann. Nach einem Deadly Premonition kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß genau, wie seine Stimme funktioniert, weil vielleicht kann er auch andere Sachen oder variiert sich, was es angeht. Zumindest, es sah vom Look her aus, es hat mich ein bisschen an diesen Film erinnert, Scanner Darkly, wenn ihr den kennt, vor Urzeiten, mal rausgekommen mit Keanu Reeves und Robert Downey Jr. Der nachträglich dann komplett übermalt wurde. Genau, der wurde Raytracing, glaube ich, heißt das, wo dann die Szenen real gedreht wurden und dann drüber gemalt wurde, als ob es dann animiert ist. Hatte diesen gewissen Look, wie der Film dort, heißt natürlich nicht, dass es so gemacht wird, aber mir hat der Film gefallen, mir hat der Look hier gefallen und ich mag ja diese ein bisschen schrägeren und nach ja potenziell so schlecht, dass es gut ist, Games. gefallen mir ganz gut und ich gebe schon mal jetzt eine Wertung, das wird bestimmt so schlecht sein, dass es gut ist. Ja, aber ich hätte eben gern dein Move auf Video gehabt. Was denn? Deinen verschmitzten Verschämten. Ja, so ein bisschen unangenehm, aber irgendwie steht man dann doch zu. Ja, es ist interessant, wie jemand wie Swery sich innerhalb von so kürzester Zeit mit einem Titel, der ja erstmal total untergegangen ist und dann erst im Nachhinein so seine Fans gefunden hat, wie der sich zu einer Art Kultentwickler entwickelt hat, innerhalb von Spielen. Ein Spiel, der hat ja sonst nichts gemacht. Ich glaube, da war noch davor irgendwas, was man, aber nee, vielleicht auch nicht. So oder so, ich habe den auch bei mir in meinem Twitter-Feed, einfach nur, weil das für mich so ein Unikat ist, der man irgendwie, der hat was. Der wird, glaube ich, irgendwann nochmal richtig durchstarten mit Sachen, wo man eben sagen wird, oh, das ist mal jetzt kein Trash. Also kein Deluxe-Trash oder wie man das nennen will. Der braucht die Initialzündung ähnlich wie der Suda 51 eben, dass da er so viel Traktion bekommt, dass Leute ihm auch dann mal Geld geben, um Spiele zu machen, wie es jetzt Microsoft gemacht hat. Ich finde, das hat er jetzt bald. Also ich denke, der übernächste Titel wird dann schon was richtig Krasses, was genauso schepp sein wird, schief. Aber es wird ich glaube, dass D4 wird auf jeden Fall schon populärer sein dann als Deadly Premonition, weil viele Leute halt davon gehört haben und ey, das von dem hier und das eben. Und hier. Man, selbst diejenigen, die Deadly Premonition nicht gespielt haben, haben auf jeden Fall was davon gehört. So. Ja, so sollte es. Bessere Werbung kann man ja eigentlich gar nicht haben. Ja. Und ich freue mich drauf. Ich mag so Detective Murder Mystery Sachen. Finde ich super. So kammerspielmäßig auch in einem festen Areal, in dem Fall das Flugzeug, stelle ich mir irgendwie interessant vor. So, kann ich mir gut vorstellen. Ja, könnte ich auch. Sah halt für mich ein bisschen nach so Heavy Rain-mäßigen Kämpfen aus. Also so Quicktime-Events mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit als Quicktime, aber doch auch nicht viel mehr. Ja, wenn man bedenkt, dass Deadly Premonition sollte ursprünglich ja gar keine Kämpfe machen haben und dann wurden so Hals über Kopf diese ganz, genauso wirkt es dann auch im Spiel, die Kämpfe, wie sie dann gemacht sind. Vielleicht einfach so eine Notwendigkeit, dass da auch Konflikt im Spiel ist, da macht, ach, lass es Quicktime machen, wir konzentrieren uns auf den Rest. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wenn es dann kommt. Microsoft hat abgeschlossen ihre Konferenz mit einem großen Highlight, was im Moment noch exklusiv ist, aber die Entwickler haben gesagt, eventuell gibt es mal eine PS4-Version. Titanfall wurde dann ganz groß am Ende präsentiert und ich als Nicht-Shooter-Fan hatte es jetzt nicht unbedingt auf dem Radar, aber mir gefiel ganz gut, was ich dort gesehen habe. Eben ja ein Multiplayer-Team-Shooter gefüllt mit Mechas, mit denen man einsteigen und rumlaufen kann und es wirkt auf mich wie so ein High-Frenzy, wie man so, Gott, jetzt benutze ich wieder diese Schlagworte da, ein hochgepowertes Multiplayer-Game eben mit Elementen, die du sonst nicht drin hast, so Parcours gelaufen. Ja, ich mag das irgendwie, sowas hat, also deswegen, man hat ja auch bei den ganzen Militär-Shootern immer so ein bisschen diesem übernatürlichen nachgetrauert, was es damals so gab bei Unreal oder Quake, müssen wir das wieder piepsen oder wie ist das? Ich weiß nicht. Quake also, Life ist erlaubt. Genau. dass es halt einfach mal ein bisschen wilder zur Sache geht oder Shootmania hat ja dann auch noch mal ein bisschen Gehüpfe eingeführt, was dann auch wieder Spaß macht. Hatte ich auch mal gespielt, war cool. Und deswegen hat mich das dann auch gleich angesprochen. Am Anfang war ich echt abgeturnt, weil da wieder so ein Standardtyp war, weißt du, mit wie sie alle aussehen. Die Story auch so. So scheiß Söldner und ach, ja, ne, hey, ist alles ganz schlimm. Wir werden angegriffen, wir haben keinen Weg, uns zurückzuziehen. Das ist unsere Heimat, kämpft um euer Leben. Bla bla bla. Ich habe einen verzweifelten Stimme. Stell dir mal vor, es ist wirklich so, Aliens greifen uns an und du musst so eine heroische Rede halten, die wird völlig floppen, weil alles schon gesagt wurde in allen Filmen und Spielen. Jeder hat das schon mal gehört, ja, komm, erzähl mir was. Ja, ich weiß, es ist die letzte Schlacht. Bla, weißt du? Naja. Es hat mich abgeturnt. Aber als dann das Spiel gezeigt wurde und diese Wallruns war zu sehen und die Soldaten hatten Jetpacks und auch das Abseilen aus dem Hubschrauber. Alles sollte ein Jetpack haben. Alles, jedes Spiel. Ist nichts wirklich Neues, aber man hat gleich gemerkt, so, das lässt sich bestimmt geil spielen. Man kann ja auch wirklich sauschnell überall hinhüpfen, weißt du? Also hüpfst da hoch mit dem Jetpack, läufst die Wand lang, an die nächste Wand, dann auf Hausdach. Du kannst die ganze Map, glaube ich, sauschnell überqueren. Und ich glaube, das ist cool. Ja, und es gab ja auch so kleine Elemente wie Stealth-Anzüge, wo man auch schon wieder direkt zumindest hoffen kann, dass es dann eben nicht nur auf schnelle Action geht, sondern vielleicht auch Möglichkeiten gibt, sich anzuschleichen. Dann die Max. Ja. Was soll man da eigentlich? Max, also mit Max hat man mich eh immer. Also erstmal hat man mich damit. Da muss man schon Scheiße bauen, dass mir das nicht gefällt. Die waren irgendwie so aggressiv, die sind richtig gespurtet und so und waren richtig schnell unterwegs. Irgendwie haben die mir richtig Bock gemacht. Es ist und nicht auch so die westlichen Max, die schwerfällig panzerartig sind, sondern eher die asiatischen Anime-Max. Die Ärger-Max, die Stress-Max. Ich fand's auch geil, wenn der immer mit einer Hand dann ins Cockpit gestopft wurde von dem Max. Ja, von dem Max. Und dann hat sich dann diese Allround-Kamera, diese vier Monitore super, ne? zugezogen. Cool. Das haben sie ja auch ins Logo integriert. Dieses Titanfall-Logo hat sich ja auch auf dieselbe Art und Weise zusammengebaut. Finde ich auch cool. Das sind so kleine Details, die machen das Ganze haptisch und fühlbar. Was ich aber noch gerne mal, habe ich noch nicht gecheckt, wie man das spielt so. Also ob diese Max, werden die gedroppt? Weißt du, musst du die anfordern? Oder gibt's nur einen pro Map? Es gab so eine Anzeige, drei Max und auf das andere Team hatte nur noch zwei. Wahrscheinlich hat jedes Team nur drei zur Verfügung oder... Gab's da nicht auch eine Zeitanzeige oder kriege ich das mit dem anderen Spiel durcheinander? In 1 Minute 30 ist der nächste Mac verfügbar oder so aus irgendwelchen Bauhöfen. Ja, irgendwie so wird das sein. So gefühlt. Ja, was so das Gameplay selber angeht, müssen wir natürlich gucken, ob es dann über Capture the Flag und Deathmatch oder sowas dort hinausgeht, was man damit anstellen kann. Was ich mir bei dieser Generation zumindest erhoffe, ist jetzt, dass die Anzahl der Spieler auf jeden Fall hochgedreht wird. Jetzt war ja auch schon sehr viel zu tun gehabt, aber wenn es dann wieder so ein 5-5 oder 10-10 oder was auch immer dort ist, dann kann bei einer großen Map, dann wird sich das irgendwo dann hinlagern und da ist nicht wirklich diese frenetische Action dann überall. Wenn ich es vielleicht mal machen, dass du jetzt tatsächlich wirklich an die 100 Spieler oder sowas gleichzeitig auf einer Map haben kannst. Ich glaube, das könnte ein echt dicker Spaß werden. Gut, aber wenn, dann glaube ich nicht bei Titanfall, weil hätten sie das gesagt. Also da nicht, ne? Aber selbst die ersten Resistance hatten ja schon so 40 bis 50 gleichzeitig gehabt, was nochmal speziell für den Multiplayer dann was rausgezogen hat. Ich hoffe, dass zumindest die Zahl sich allgemein je nach Game erhöhen will, weil ich glaube, dieser Grad an Action ist eben nicht mit 5 gegen 5 oder 10 gegen 10 nur erreichbar. Im besten Fall. Kommt auf die Größe der Map an. Ja. Es kommt doch nicht auf die Größe an, sondern nur, wie man sie benutzt. Ja, vor allem, wenn man in so einem Mech sitzt, will ich auch ein bisschen Kanonenfutter haben. Wenn dann einfach, 5 gegen 5 würde halt bedeuten, bei 3 Mechs pro Team, dass halt 2 Leute als Kanonenfutter rumlaufen. Da kloppt man sich ja schon fast um die Leute, die man abknallt. Und besser ist es halt, wenn du so das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt in diesem Mech, jetzt mal Vorsicht, Welt, Obacht. Nun komme ich, ja. Ich werde euch dann alle gehen in Deckung zernichten. So. Alle. Ja, das erwarte ich. Genauso wie ich auch mittlerweile, also ich erwarte eigentlich 64 Spieler pro Map mittlerweile fast als Standard, auch wenn es oft nicht wahrscheinlich eingehalten wird. Und ich erwarte zerstörbare Umgebung. Also das sind so zwei Sachen, wo ich nicht mehr bereit bin fast, das hinzunehmen, dass es eben nicht mehr geht. Weil aktuell die guten Titel zeigen es und eigentlich sollte es auch Standard sein. Ja, wie gesagt, das gilt für alle Online-Shooter oder ähnliches. Ja, weiß nicht. Ja, ich sage ja nicht, dass es in Titanfall kommen wird. Ich sage nur, dass es im Grunde, finde ich, zur Grundausstattung mittlerweile gehört. Ja, aber ich finde, zerstörbare Gebäude, die verändern das Spielgefühl ja auch so sehr. Also es ist ja nicht nur ein Effekt oder so. Aber zumindest, dass du Löcher reinschießen kannst. Ja. Also es muss zumindest auch nicht das Gefühl haben, dass dort ohne Ende Zeug abgeht und danach sieht es wieder so geleckt aus wie vorher. Ne? Ja. Auch die bis schon eingebrannte Zerstörung, ne? Wenn du so einen gewissen Level, da liegt immer noch dieser Schutthaufen um, genau wie am Anfang des Matches, dann gewöhnt sich nach einiger Zeit. Ich verstehe schon, also den Gesichtspunkt. Aber hey, es ist Next Gen, ne? Die werden sich genau darum Gedanken machen müssen, weil ansonsten kann ich das auch auf der Xbox 360 und der PS3 spielen. Ja, man braucht ja irgendwie auch die Unique Selling Points. Ich vergesse mal, wie das im Deutschen heißt. Alleinstellungsmerkmale. Ja. Genau, und das sollte es sein. Es gibt natürlich auch diverse Third-Party-Titel, die bei Microsoft speziell vorgestellt wurden, auf die würde ich gerne ein bisschen später eingehen. So, in Richtung Exklusivtiteln, hat euch jetzt die Exklusivtitel mehr davon überzeugt, dass man eine Xbox One dann braucht? Wir haben ja noch gar nicht über Garden Warfare geredet. Das war ja über was? Garden Warfare. Über Plants vs. Zombies. Das war Xbox-exklusiv, echt? Ja. Echt? Oh, ich hatte mir das gar nicht für Xbox. Das wurde notiert. Ja fast am Anfang gezeigt eigentlich. Okay, nee, ich glaube, dann habe ich das verpasst. Ich dachte, es wäre auch hauptsächlich für iOS oder sowas gedacht. Nee, Plants vs. Zombies Xbox 2. One. Okay. Und da habe ich jetzt gelesen, dass wohl auch eine PS4-Version wahrscheinlich ist, aber erstmal ist es Xbox One und PC, glaube ich. Sind die Tower-Defense-Spiele nicht langsam auch ein bisschen schon wieder ausgelutscht? Ja, aber ist hast du mal gesehen, wie lustig vorbei? Das aussah? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, du musst es dir mal angucken, ey. Das ist super lustig. Das ist ein Third-Person-Shooter und dann spielst du halt die Pflanzen und dieser kleine Pea-Shooter, wie der übers Feld hobbelt und die Zombies. Also guck dir das mal an. Das ist kein Tower-Defense-Spiel. Nee, mehr. Also schon in gewisser Weise. Es gibt ja auch Tower-Defense aus der Third-Person oder Ego, ne? Also musst halt natürlich, wie Horde-Modus hier. Hier so vor kann man sich, glaube ich, am ehesten vorstellen. Okay. Oh, und das war schon sehr lustig, ohne Scheiß. Na gut, okay, ich finde das Setting super und auch die Zombies mag ich sehr. Mhm. Also wie die da dargestellt werden. Und die kommen halt jetzt nochmal ein Stück geiler rüber, weil sie viel mehr darstellen konnten. Zumindest in dem Trailer fand ich so geil, als dieser Gargantuan aus dem Boden rausbricht mit seinem Kleinen. Da gab es ja den Großen mit dem Kleinen. Ja. Und der tätschelt den Kleinen so und der Kleine freut sich. Lauter geile kleine Sachen. Oder hast du auch so eine Sonnenblume gesehen, die halt einen anderen Zombie so voll das Gesicht wegbrutzelt mit so einem fetten Bienen. So das haben sie schön gemacht. Aber da sind wir wieder bei Humor in Spielen, ja, der einfach unterschätzt wird. Genau, je nachdem, wer den Humor schreibt, mal funktioniert es nicht. Plants vs. Zombies war ja eh wirklich ein echt homogenes Spiel da gewesen und nicht umsonst, glaube ich, auch das erfolgreichste Tower Defense. Also Dauerseller ohne Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich einen Gefallen tun, wenn sie es wirklich Xbox One exklusiv für eine gewisse Zeit oder dort machen, weil das Ding verkauft sich ja überall wie blöde. Ne? Ja. Also eigentlich müsste es das sein. Ich habe schon viel Geld dafür bekommen. Welche Plattform? Alle müsste es eigentlich heißen. Da müssen sie auch nicht Geld dafür bekommen. Ja. Aber cool, das sollte man sich auf jeden Fall im Auge behalten. Habt ihr denn sonst exklusive Sachen, die ich jetzt nicht notiere, die vom Belang wären? Weil über Locus Cycle möchte ich nicht unbedingt sprechen. Nee, ich auch nicht. Aber im Nachhinein eben Microsoft, klar, über Hardware und so weiter haben wir uns im Großteil ja schon viel ausgelassen, jetzt nicht in diesem Podcast, aber allgemein, wir brauchen nicht nochmal Sachen, was wir über das DRM halten, sowas von den Spielen her. Hättet ihr jetzt mehr Bock, eine Xbox One zu haben, nachdem ihr diese Spiele gesehen habt, als vor der Konferenz? Ja, wobei, warte mal. Hast du doch noch was? Nee, keine Spiele, weil du jetzt sagst, wir lassen uns mal nicht über diesen DRM-Quatsch reden, aber ich fand, es ist jetzt zum Beispiel ja auch klar geworden, auf der Vorbestellerseite kannst du sehen, wo die Xbox One läuft. Die musst du ja aktivieren können. Und das geht nicht in jedem Land. Und im Moment ist zum Beispiel Japan gar nicht aufgeführt. Also wenn du jetzt in Japan eine Konsole kaufen möchtest, geht das nicht. Genauso wenig in Luxemburg. In Polen auch nicht. The Witcher 3 wird in Polen entwickelt. Ja. Nee, aber du kannst da keine Xbox spielen. Ja, Japan ist aber auch noch nicht offiziell, da ist der Release erst im Jahr 2014, das kommt jetzt noch nicht raus direkt. Ja, gut, okay, dann wird es da vielleicht auch gehen. Aber ich meine, sagen wir mal so, du kannst keine Konsole importieren wahrscheinlich. Du musst warten, bis der Dienst auch in deinem Land verfügbar ist. Also wenn es so ist, ich hatte diese Liste dann auch gesehen, wo die Xbox verkauft und betrieben werden kann. Griechenland war beispielsweise jetzt nicht dabei. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe mir die Xbox One und ich nehme den in Urlaub mit, und ich kann die dort nicht spielen, weil ich mich aus Griechenland ohne VPN-Service nicht einloggen kann oder whatever, dass ich die nicht mal offline starten kann, dann wäre das natürlich auch zusätzliche Sachen. Aber von Microsoft kommt ein Pfund nach dem anderen, was diesen Scheiß angeht. Ja. Dass ich glaube, wir kommen gar nicht mehr hinterher in dem Wahnsinn. Außerdem habe ich jetzt auch gehört, dass die Konsole auch ihre Notdurft in deiner Wohnung verrichtet. Also sie kackt richtig, also richtige Kacke, die kommt da raus. Die musst du dann regelmäßig auch ausführen, die Konsole. Es ist so. Ich habe zuletzt ein so tolles Bild gesehen, da hat jemand, wenn die Xbox One da mal kaputt ist oder sowas, kann man die noch so als Abzugshaube benutzen über der Küche. Das sieht genauso aus wie eine Abzugshaube, das fand ich sehr gut. Du wirst jede Menge Spaß haben mit der Xbox One, wo du noch heute gar nicht weißt, was dich da erwartet, wenn es soweit ist. Also, vor allem, wenn du einen schlechten Internetprovider hast. Ja, wir könnten jetzt auch eine halbe Stunde haten drüber, aber nein, muss nicht unbedingt sein. Nein, muss ja auch nicht, wir sind ja wegen den Spielen hier. Genau. Und die sind ja, da haben sie ja abgeliefert. Die haben abgeliefert, es war eine sehr gute Pressekonferenz, was die Spiele angeht und für mich zählt eben maximal, also die Spiele sind für mich immer im Vordergrund und die Hardware sekundär und mir ist egal, ob Xbox, Sony oder Nintendo draufsteht, wenn die Spiele geil sind, dann habe ich auch Bock drauf und das hat Microsoft ganz gut verursacht dort. Wenn wir zu Sony hier rübergehen, Sony hat natürlich ein bisschen gemischtes Angebot gemacht, nicht nur primär, was die auf der PS4 dann anstellen, sondern auch noch diverse Sachen auf der PlayStation 3 und für die Vita dann noch angekündigt. Klar, Microsoft hatte ja, stimmt, das haben wir vergessen drüber zu reden, eine neue Xbox 360 nochmal angekündigt, stimmt, ein Billo-Modell, was für 4 GB für 200 Euro oder sowas dann mit 4 GB Speicher angeboten werden wird. Aber dafür, die haben ja so gut wie gar keine neuen Spiele mehr im Angebot. Du kriegst irgendwie für Xbox Live Gold noch umsonst zum Download, bis die Xbox One erscheint, jeweils ein oder zwei Games im Monat. Sony hat noch ein cooles Angebot. Jetzt The Last of Us kommt die Tage über raus. Großartiges Spiel. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr auf Beyond Two Souls, wenn es dann soweit ist, als ey, ich mag die Adventure-Sachen, ich mag die Quantic Dream-Sachen ganz gerne und bei denen sieht man immer eine coole Progression von jedem Spiel, von einem zu den anderen und ich glaube, die Leute, die dann an Heavy Rain sich nicht da drin wirklich ergeben konnten, Beyond Two Souls wird bestimmt einiges besser machen, als was so Gameplay-Sachen angeht. Ich denke auch, ist eine für mich als Fan von David Cage und seinem Team ist da eine stetige Verbesserung zu sehen. Und ich mag auch einfach die Art, also wenn man als Entwickler irgendwie es drauf hat so dann und sag ich mal erfahren ist und selbstbewusst, dann schafft man es auch jede Art von Story und Spieldesign auf seine ganz eigene Art so zu erzählen und man merkt schon so bei einem Trailer, ah okay, das ist von denen und denen und ich finde hier erkennt man das auch ganz gut, dass da einfach Leute dahinter sitzen, die zumindest eine Vision haben, ob die jetzt am Ende jedem gefällt, ist ja dann doch ein bisschen kontroverser auch oft bei diesem Entwickler, aber ich freue mich drauf, ich weiß gar nicht, ich habe Bock auf so auf originelle Konzepte, die jetzt vielleicht auch nicht 100 Mal schon benutzt wurden, ja. Finde ich cool. Ey, Seelenwanderung ist eh ein total cooles Thema so, cool. Für Spiele. Wir hatten ja an anderer Stelle kurz drüber gesprochen, das scheint ein bisschen so Ansätze wieder an Omicron, Nomad Soul oder sowas drin zu haben, mit diesem ganzen Seelenwanderung und Out-of-Body-Experience und wie das heißt dann so. Kann man eigentlich auch in Gegenstände? Also es gibt ja diverse Spiele, wo man von Gegenstand zu Gegenstand kommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du aktiv dann diesen Geist steuerst, sondern eher Ellen Page wahrscheinlich als Hauptcharakter und ob dieser Geist vielleicht sekundär von alleine agiert oder sonst was macht. Fände ich aber auch cool, wenn da solche Elemente mit so, ja, Hausbesetzung hätte ich fast gesagt, wenn dann so Gegenstände dann bespukt werden können. Es kann halt schnell peinlich auch werden. Also so, das ist natürlich irgendwo so ein Toaster oder so zu spielen, ist natürlich dann auch, sag ich mal, eine Gratwanderung. Es könnte peinlich werden und David Cage ist eh in seinen eigenen Sphären abgewandert seit langer Zeit. Also seit dem Ende von Fahrenheit ist eh kompletter Wahnsinn. Ja, ist Ende von Fahrenheit, lass uns darüber gar nicht. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Gewesen. Aber ey, ich freue mich drauf. Ich finde Ellen Page ganz cool als Schauspieler und Willem Dafoe ist auch ein sehr guter Schauspieler und in deren Zusammenspiel, ich habe auch schon so Trailer gesehen, wo die hier Motion Capturing waren und zusammen gemacht haben. Das wird, glaube ich, ganz cooler Schüssel. Dann. Wenn's soweit als ist. Toaster könntest du zum Beispiel so einen Hilferuf quasi. Könntest du auf ich stecke hier drin, kannst du einbrennen. Auf dem Toast einbrennen oder sowas. Nein, genau. Oh, das wäre sehr hilfreich, glaube ich, auf jeden Fall. Wird cool, dieses Jahr erscheint es noch, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Trant, du wirst ja natürlich auf jeden Fall kaufen, Gran Turismo 6, wenn es dann soweit ist. Die haben es natürlich schon vor langer Zeit angekündigt, gezeigt. Ich habe mich nicht demonstrativ gehen hier, bitte. Ja, von den billigen Plätzen. Und das war ein ganz billiger Versuch, den Trant aus seiner Deckung zu locken hier. Nein, aber Gran Turismo 6, ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, hey, hätten sie es lieber nicht auf die PS4 dann gleich rüberbringen sollen, aber eigentlich, sie haben lang dran entwickelt, sie haben viele Verbesserungen reingetan und dieser 60 Frames Trailer, den ich gesehen habe, hat wieder Bock gebracht. Es macht keinen Sinn, das dann halt für die neue Konsole zu machen. Eigentlich, wenn es so aufwendig wäre, dann müssten wir nochmal von Null anfangen und wir würden es erst wieder in 5 Jahren sehen. Sie haben ja jetzt das technische Grundgerüst und dann macht es am meisten Sinn, das für die PS3 noch rauszuhauen. Und vielleicht, also ich, keine Ahnung, entweder machen sie eine geupdatete Version dann für die neue Konsole oder gleich GT7 im Jahr 2019. Wahrscheinlich, ne? Jetzt geht Schlag auf Schlag, so wie Ridge Racer 6 und 7 einfach innerhalb von ein paar Monaten Abstand dann gekommen ist und dann 8 Jahre nichts mehr. Wird es wahrscheinlich jetzt dann so sein bei Gran Turismo. Ey, aber braucht man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ich habe hier kurz noch notiert, Flower kommt übrigens auf der Vita raus, für die Leute, die noch ein cooles Spiel für die Vita brauchen und das bisher nicht gehabt haben. Also es ist ein tolles Spiel, aber kennt man halt jetzt auch schon. Wer nur eine Vita und keine PS3 hat, kennst du ja, aber wie viele Leute gibt es wohl, die nur eine Vita und keine PS3 haben? Ja, wenn du da mal drüber nachdenkst. Vielleicht können wir die ja einzeln grüßen oder so. Ja. Limbo ja auch. Kommt auch für die Vita. Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich glaube, es kann man auch schön mit der Vita spielen. Also so mit dem ganzen Neigungskram kann man da schön den Wind steuern. Mhm. In Richtung PlayStation 4 wurden natürlich wieder viel von den Sachen gezeigt, die wir schon bei der ersten Konferenz im Februar gesehen haben. Ein bisschen mehr Details über Killzone Shadowfall gezeigt, das jetzt auch wirklich mit 60 Frames laufen wird. Die Killzone-Dinger waren ja eh immer progressiv visuell beeindruckender, fand ich. Also der dritte hatte einen echt guten Look gehabt und auch schön farbenfroh oder sowas gewesen. Ist nicht jetzt ganz mein Bier gewesen vom Shooter her aus, aber ich glaube, so ein High-Def 1080p 60 Frames wirklich visuell schönen Shooter, da hätte ich auch Bock drauf. Wenn es denn soweit ist. Ja, ich bin auch von Killzone immer wieder begeistert, dass die das doch, das ist schon so eine, die Top-Marke auch, also was Shooter, Exklusiv-Shooter auf der PS3 oder PlayStation generell angeht. Ich sag mal so, am Anfang, der erste Teil war vielleicht, finde ich, noch ein bisschen cheesy, aber was die Serie von Anfang an hatte, und das weiß ich auch noch ganz gut, du sicher auch, ihr kennt sich ja alle noch, war ein enormer Hype. Also es fing an mit Teil 1, wo die ersten Bilder kamen und alle sahen, oh Mann, das sieht geil aus. Man sah nur die roten Augen in so einer Nebel- oder Gras, hohes Gras-Situation. Und es waren nur ein paar Screenshots und doch haben alle Bock bekommen. Und dann fing es an mit dem Render-Trailer des Intros zu Killzone 3, glaube ich, was damals, der auch lief für die PS3. Oder war doch der, ja? Ja. Wo dann alle sagten, das ist niemals Echtzeit. Und dann haben sie auch Jahre gebraucht, um es in Echtzeit auch wirklich nachzubauen. Killzone 2 war das, meinst du? War das Killzone 2? Also war das nicht Killzone 3? Mit dem Dropdown. Du meinst den Dropdown, Planeten. Genau. Ja. Nee, stimmt, es war Killzone 2. Weil da war es ja auch genauso. Aber sie haben es ja, die waren nah dran, zumindest mit dem richtigen Spiel. Die waren und schon nah dran. Nachfolgern, finde ich, auch dann drüber gekommen. Über also es ist auf jeden Fall immer ein Benchmark, ein grafischer für die Konsole und wird auch, glaube ich, offensiv immer so genutzt, dass man das zeigt, um zu sagen, ey, guck mal, was wir alles können. Alleine, dass du so ein Ding eben wie also Shadowfall im Launch-Line-Up hast, ne? Was normalerweise eben was wäre, was erst Monate oder später rauskommt, wie lange wir auf Killzone 2 gewartet haben, das wird schon mal ein richtiger System-Seller, so ein richtiges Brett werden für die Leute, die dann gleich die PS4 dann da haben, was nicht ganz direkt zum Start rauskommt, aber ich werde es mir auf jeden Fall holen, auch wenn ich den zweiten jetzt noch nicht spielen konnte. Infamous Second Son. Ich bin allgemein ja eh ein Fan von diesen ganzen Open-World-Superhelden-Spielen sozusagen. Ne? Ob du jetzt ein Polizist bist oder irgendjemand, der Blitzkräfte dann machen kann, wie der Cole aus Infamous, sich über ein Spiel in der Open-World aufbauen und dann richtig das zu deinem Tummelplatz, in deinem Spielplatz benutzen, wird cool. Und auch wenn der Second Son Hauptcharakter mir ein bisschen zu hipstermäßig rüberkam, ich glaube schon, dass verglichen mit den alten Spielen, das wird cool werden und das könnte jetzt, wo vor allem kein Crackdown 3 angekündigt wurde, zumindest mein Fallback sein, was solche Spiele angeht. Ja, wir haben es ja beim Live-Cast sozusagen nur gesagt, auch, dass eigentlich ihm nur noch ein Skateboard fehlt, was er so immer dabei hat. DLC. Weil eigentlich, ja, es ist eigentlich wie schreit nach DLC und er ist halt so hip, dass man ihm auf die Fresse hauen will, was dann aber nicht klappt, weil der Typ halt viel stärker ist. Ja. So. Also zieht man sich zurück. Vielleicht merken die das ja im Spiel sozusagen, die Entwickler machen den bewusst nervig am Anfang, dass der auch nicht auf die Fresse bekommt und dann ein normales Wesen dann wird später seine dumme Mütze auszieht. Ich glaube, der wird schon, der wird halt weiter so bleiben. Der ist schon, hey, Dufte, ja. Ich meine, Sean White der Videospiele. Du darfst ja auch nicht unterschätzen, dass das ja auch ein gewisser Style ist, der uns nicht mehr trifft, weil wir zu alt sind dafür. Und andere, aber dafür umso mehr, die noch in ihrer Identifikationskrise sind und sich versuchen zu finden. Genau. Und die Leute denken, sehen dann so wäre man cool. Ja. Wie bitte? Die noch denken, so wäre man cool und so gerne sein wollen würden. Das ja, also, weiß ich, wenn du halt auf Flammen reitest und Blitze schießt, dann kannst du auch so aussehen und cool sein, weißt du? Ja. Nur wenn du halt eigentlich nur so ein Lappen bist, ja, dann ist das halt ein bisschen blöd, wenn du so aussiehst. Das fand ich übrigens auch bei Sunset Overdrive so, die Figur, es war genauso derselbe, also nicht derselbe Style, aber es fiel für mich in die gleiche Schiene. Ja, aber da finde ich schon wieder ironisch. Also bei Second Son habe ich schon war das Gefühl, so ein Emo-Mädel mit dunklem Lidschatten und so. Was, und wie kostet für wer? Also da war doch nur ein Typ die meiste Zeit zu sehen. Nee, da kamen dann noch Teamkollegen von dem coolen, funky Typen. Ja, okay, stimmt schon. Ja, die waren ein bisschen hip. Das ist schon korrekt, ja. Aber der Hauptheld war halt eher so ein schlaksiger Lappen. Ja, also, der war auch so. Du magst aber den Grafikstil nicht. Du magst keine langen Beine und lange Füße. Das stimmt und doch so. Gar nicht, ey. Ja, das kann ich mir nicht erklären. War wie er aufgetreten ist, genauso wie der Cole, so mordscool. Trans Lieblingscharakter ist Waluigi. Ist doch wie der Scout in Team Fortress. Der mit dem, der Scout, der ist auch so lang, schlaksig mit dem, irgendwie so super einen auf, ich bin der American Boy. ich verstehe das nicht, was ihr da... Das hat nichts mit dem Grafikstil zu tun, das war einfach nur die Figuren. Ja, aber manche in gewissen Grafikstilen sehen manche Figuren halt auch ein bisschen so aus, wie du es gerade beschrieben hast, wie du es nicht magst, aber das ist dann halt oft eben schon die Satire in sich. Mhm. Na gut. Na gut. Guck dir den Trailer doch nochmal an. Guck dir den Trailer dann noch weißt mal du, was ich meine. Lass mal beide nebeneinander laufen, dann weißt du genau, was ich meine. Es kommt auf jeden Fall erst einen kleinen Tacken später, da kann man sich noch gebührend darauf einstellen, dass man nicht unvorbereitet in Second Son dann reingeht. Ja, aber so, richtig was Neues erwartet da keiner von uns. Nee, oder? Nicht wirklich. Also, ich shame will, old. Genau wie bei Killzone will ich, dass dann die Next-Gen-Variante von dem Ding, was ich schon kenne, nochmal in bunter, schöner und jetzt cooler, in Anführungsstrichen, dass ich mehr Spaß am Gameplay habe. In der Richtung aus. Sony hat weiter Zeug gezeigt, also über Knack müssen wir uns jetzt hier auch nicht unbedingt auslassen, sowas wie Puppeteer Rain. Drive Club wurde jetzt nochmal als eine nicht ganz Free-to-Play-Version für die Leute, die PlayStation Plus haben, die bekommen for free eine Version, die leicht abgespeckt ist. Also man muss sich's nicht kaufen, wenn man PlayStation Plus Abonnent dann ist und wird dann auch über gewisse Online-Features dann auch mitnutzen können, was ich zumindest einen coolen Anreiz dafür habe, jetzt wo das Online-Gaming auf der PlayStation 4 auch kostet. Ja, das ist ja das neue Feature, was die so schön verpackt haben in dem ganzen Jubelschrei und wir haben gebrauchte Spiele, wird man verkaufen können. Übrigens, online kostet jetzt. Tschüss! Ja, aber da finde ich es cool, dass Drive Club zumindest da auch als Bonus ist und ich bin ein großer Fan von PlayStation Plus. Die 5 Euro im Monat ist mir total wert, dass man so viele Games for free bekommt. Ich finde das auch nicht teuer. Also, das kann man ja voll verlangen. Ich meine, bei Microsoft kostet ein Monat einzeln 7 Euro, wenn du es nicht im Jahresabo kaufst. Also ja, bei beiden kosten Jahresabo 60 Euro, kann man eigentlich so zusammenfassen. Genau, also, über das Jahr verteilt. Und ich habe das, was ich dann später an Online-Games gekauft habe, weil du immer so Discounts bekommst als PlayStation Plus-Member, da zahlst du eben 3 Euro weniger für Guacamelee oder die Classic-Games sind auch nochmal 2, 3 Euro billiger oder mal 10 Euro billiger, je nachdem, was kommt, hat sich das wieder amortisiert bei mir, dieser Preis für das PlayStation Plus. Also ich werde es dann auch dorthin weiterführen und eben Drive Club dann for free spielen können. Mal gucken. Ne? Mhm. Also ich hätte lieber einen schönen Arcade-Racer. Ich vermisse ein bisschen immer noch das Ridge Racer 8 oder so. Das hätte mir, glaube ich, nochmal einen richtigen Kick oder sowas gegeben. Aber Drive Club ist wahrscheinlich eine nette Alternative zumindest, was da kommt. Was vorgestellt wurde, komplett neu, was bisher noch nicht bekannt war, aber Santa Monica Studios, die dann God of War gemacht haben und die Leute bei Ready at Dawn, die ganzen Ports von den God of War Spielen gemacht haben. Ich glaube, das liegt jetzt hauptsächlich bei Ready at Dawn, aber The Order 1886 wurde vorgestellt in keinem Gameplay-Trailer, sondern ein gerenderter Mood-Trailer oder sowas, wo du dann in so einem viktorianischen England-mäßigen Setting gewesen bist. Was man nicht unbedingt erkennt, weil überall Nebel ist. Also daran erkennt man England wahrscheinlich nur, weil der Nebel da ist. Mich hat es auf den ersten Blick an Dishonored erinnert, aber man kann jetzt noch nicht sagen, wie das Gameplay konkret aussehen soll, sondern was gab es da? Schusswaffen und Flammenwerfer und sowas. So Tesla-Knarren mit Blitzen so. Und es waren irgendwelche Monster, Zombies, Pilz-Dinger oder whatever dann dort auf einen zukommen wird. Könnte cool werden, aber der Trailer war ein bisschen nichts sagen. Genau. Ja, hat man oft gesehen, Leute, die in irgendeinem Vehikel fahren, oder wenn sie angegriffen und verteidigen sich in alle Richtungen. Das einzige Interessante war eigentlich, dass gesagt wurde, es ist Echtzeit und auch richtig fett aussah, wenn man einfach nur mal auf die Charaktere und die Kutsche achtet. Aber aufgrund des Nebels könnte man auch locker sagen, das hätte ich auch hingekriegt. Das kriegen wir auf dem N64 auch hin. Genau, auf dem N64 hätte jedes Spiel so ausgesehen. Ja. Na gut, abwarten. Na gut, aber abwarten, immerhin was komplett Neues vorgestellt, was es bisher nicht gab. Ansonsten haben sich so die Ankündigungen bei Sony ein bisschen beschränkt auf so die kleineren Sachen. So als Puppeteer, Rain habe ich hier aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, was Transistor gewesen ist, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Also, was war das nochmal? Wie hieß nochmal, es gab doch dieses Weltenaufbauspiel da nochmal, ne? Ich weiß noch nicht mehr, welches das war. Das war ein bisschen so wie Little Big Planet mäßig gemacht, dass man so eine Welt in 3D bauen kann. Meinst du das Sparkle? Project Spark? Spark? Das war's, ne? Das ist Transistor? Was? Ach, Transistor ist der Nachfolger von Bastion. Ach genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Das war ja nur so eins von diesen Indie-Games, damit sie nochmal zeigen konnten, dass sie jetzt Indie-Liebe haben. Ja, Below war doch auch da, oder? Below gab es oder auch, genau. Below war von den Sword and Sorcery-Typen. Ey, das Transistor gefiel mir aber vom Grafikstil ganz gut. Also ich glaube, ich mag so Arzi-Farzi-Spiele nicht unbedingt, aber mich hat das so an diese 70er-Jahre-Comic-Filme erinnert. So kennt ihr Fantastic Planet zum Beispiel oder sowas? Ja. Oh, es ist schon ein eigenständiger Stil, Irgendwie hat es cool gewirkt. Mal gucken, was da draus wird. Es wird auf jeden Fall eine Menge kleines Zeug geben. Und das Project Sparkle, wieso habe ich mir das denn nicht aufgeschrieben? Das wollte ich eigentlich. Aber das war eben so ein neuer Baukasten mit Multiplayer-Funktion. Ein bisschen wie Little Big Planet, nur ein bisschen variabel, dass du nicht nur Jump'n'Runs draus bauen kannst. Und ich habe Little Big Planet zumindest eine Zeit lang ganz gern gemacht, speziell im Baumodus. Aber irgendwie hatte ich danach keine Lust, die Level selber zu spielen, wenn ich sie fertig gebaut habe. Ja, das ist ein verbreitetes Problem, glaube ich, dass das Bauen mehr Spaß macht als zu spielen. Mhm. Ich habe auch viel Sachen, also ich bin dann eher einer, der sich, der zu faul ist zum Bauen und sich dann Sachen aber trotzdem von Usern runterlädt, weil ich dann gerne sehe, was Leute daraus machen. Und das machst du ein paar Mal und dann irgendwie merkst du halt, dass jeder zweite Level so halb funktioniert und denkst dir, nee, komm, lass gut sein. Und dann hab ich auch nie wieder angepackt. Und da muss man halt super, super, super gut sein, damit das Zeug irgendwie von selbst gewürdigt wird. So die guten Kreationen kriegen dann ihre Plattform und werden benutzt und präsentiert und gespielt und dann macht's bestimmt Spaß. Aber wenn du nur so halbgares Zeug ablieferst, dann kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen. Dann machst du es einmal, denkst dir, hier, guck mal, was ich gemacht habe. Und keiner guckt hin. Du Ficker, du hast ja nicht mal Specular Highlighting benutzt oder irgendwie sonst was. Ja, ab dem zweiten ist für mich Little Big Planet auch mehr zu so einem Maschinima-Tool dann geworden. Wenn ich sehe, dann gucke ich mir lieber das YouTube-Video an, wie jemand die Szene von Back to the Future nachgebaut hat, wie Marty wieder zurückreist mit dem Blitz oder sowas aus dem ersten Teil im Auto. Das konnte man damit so nachstellen und mit verschiedenen Kameraperspektiven. Ich habe ja auch mal jobmäßig da so Maschinimas damit erstellt. Das ist cool, aber ich hoffe, dass Project Sparkle, das schien auf jeden Fall ein stärkeres Tool zu sein mit 3D-Fähigkeiten, dass die auch noch dann in den Vordergrund gestellt werden und gameplaymäßig sehr viel unterschiedliche Sachen, dass man damit anstellen kann. Vielleicht. Ja, wobei ich noch sagen will, ich fand es sehr beeindruckend einfach, wie das sich alles so bewegt hat und wie man es bedienen konnte und wie die Welt da gewachsen ist und wie schnell man da Funktionen ändern konnte. Ja. Ich fand das echt cool. Das oder wie da die Erde unter dem Typ gewachsen ist, der quasi auf diesem Erdvorsprung geritten ist, fand ich ganz geil. Das hat nichts damit zu tun mit dem, was wir im Februar gesehen haben von den Little Big Planet Leuten. Da gab es doch auch irgendwas, aber das war Puppeteer, ne? Das war Puppeteer, was die Little Big Planet Leute gezeigt haben, wo man diese Lehmkugel mit dem PlayStation Eye dann bauen kann, ne? Und daraus irgendetwas formt. Kannst du dich noch erinnern, Trant? Nein. Das müsste doch Puppeteer gewesen sein, ne? Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich kann mich auch an sowas erinnern. Das ist dieses schon komische Puppentheater, es wurde zwar kurz erwähnt, aber das stand nicht wirklich im Mittelpunkt. Ja, Sony hat hauptsächlich dann eben auf so Third-Party-Sachen gesetzt, die sind eben einen Tacken später dran. So rein von den First-Party-Geschichten ist es nettes Zeug dabei gewesen. Ich glaube, Microsoft hatte das insgesamt stärkere Exklusiv-Line-Up, von dem sie gezeigt haben. Aber dafür hat man eben die ganzen Hardware-Vorteile bei Sony, die man mitnehmen kann. Aber ich bin jetzt so spielemäßig auch nicht auf vielen Sachen hängen geblieben bei Sony. Also bei den meisten dachte ich jetzt so, okay, cool, also nice to have, aber nichts, wo ich ausraste. Ja, mir macht es eher die bei den Third-Party-Sachen eher da, dass ich mit der Hardware von Sony übereinkomme und deren Politik, was so Gebrauchsspiele angeht, dann sage ich, ich kann dieses Third-Party-Spiel dort spielen und das und das und das, aber so mein First-Party-Kaufgrund ist da noch nicht direkt mit bei gewesen. Beyond Two Souls vielleicht, aber das gibt es ja auf der PlayStation 3. Kurz, was denkt ihr eigentlich jetzt, wo das Gehäuse gezeigt wurde von der PS4? Da habe ich ja auch unterschiedliche Meinungen dort gehört. Ich finde es ganz super. Cool. Ne? Ich glaube, Simon, du bist eher nicht so davon überzeugt von dem Radiergummi. Schön eckig. Ja, man muss jetzt nicht meckern. Also die Zeiten, an denen mich eine Konsole noch mit ihrer Optik begeistern konnte, so dass ich wirklich denke, oh, das sieht aber irgendwie, macht mich das schon an, die sind irgendwie lange vorbei. Ich fand ja auch die PS3 jetzt nicht so. Die hatte was, so. Die alte Klavierlack-Grill-Action-Geschichte, aber mittlerweile finde ich die auch lame. Wenn ich zurückdenke, fallen mir auch nicht so viele Konsolen ein, wo ich echt begeistert war. Bei der PS2 war ich am Anfang ein bisschen so, also überrascht, weil die so komisch aussah, habe mich dann aber doch so ein bisschen auch dran gewöhnt, ist sie auch nicht mehr hübsch. Und ich weiß, eigentlich nicht, aber dafür, dass es so alt ist, finde ich das ziemlich zeitlos. Und ich mag einfach diese typischen klaren Linien und so. Ich meine, wozu so eine schnörkelte Scheiße machen, wie, warum muss die Xbox dieses Inhale-Design haben, dass sie so diese 360 ja, die oder die ich alte auch nicht Xbox, hübsch. Was ein hässlicher Klotz. Oder der GameCube mit seinem dummen Griff. Ja, das sage ich ja, aber cool, das ist doch das, was ich sage. Scheiße. Dass einfach die Konsolen einfach nie geil aussehen. Ich meine, du kannst, wenn du, sag ich mal, arzi-fazi bist, kannst du sagen, das N64, oh, was für schönes Ding irgendwo. Ja, und da würde ich nämlich auch schon wieder sagen, nee. Ja. Der Dreamcast sieht noch am ehesten wie eine Konsole aus. Ja, damit kann ich leben, aber auch nicht besonders. Das ist nun mal keine Kunst so. Ich finde geil an der PS4, dass sie so schmal ist und so klein. Das finde ich auch super. Das nehme ich gern. Da kann sie aussehen, wie sie will. Wenn sie wenigstens dafür nicht so ein Klotz ist, so eine Standheizung, wo mich jeder fragt, die sehen mittlerweile aus wie PC-Tower. So, weil das brauche ich einfach nicht. Da kann ich mir einen PC kaufen. Ich finde das Design auch nicht so wichtig, aber trotzdem. Also zum Beispiel jetzt die alte PS3 fand ich ganz schlimm, ehrlich gesagt. Klavierlack ist eigentlich für den Arsch. Dann diese Chromleiste, wenn es wirklich Alu gewesen wäre, wäre cool gewesen, aber es war halt billigstes Taiwan-Plastik. Weißt du, weißt du so, wenn du es so brichst, dann wird es so gelb, bäh. Oder auch dieser Schriftzug, das hat ja jeder gesagt, das ist der Spider-Man-Schriftzug. War der Spider-Man-Font, ja, auf jeden Fall. Und dann die Slim war cool. Die war matt, die war flach, die hat einen eigenen Schriftzug gehabt, die hatte auch haptische Tasten und nicht diese möchte gern futuristischen Touch-Felder da, diese. Ja. Ja. Also die war die alte Slim oder die mittlere Konsole von der PlayStation, das finde ich so mit die geilste Konsole optisch. Mhm. Und ja, zum Glück haben sie sich jetzt nicht an diesem Unfall orientiert, der die aktuelle PlayStation 3 ist, die wirklich ganz billig und hässlich und tatsächlich sonst erinnert die Xbox One da so ein bisschen dran. Die ist zwar nicht so, wirkt zwar jetzt erstmal nicht so klapprig und so, aber ich finde, die hat so viele Lüftungsschlitze, was natürlich vielleicht gut sein kann für die Abluft, aber es sieht genauso untight aus. Das ist ja auch bei der letzten Slim auch so ein löchriger Käse, wirkt irgendwie nicht stabil. Ich glaube, ich fände die Xbox One vom Gehäuse her oder von insgesamt dann besser vom Aussehen, wenn die einfach wirklich kompakter und schmaler wäre, weil so habe ich echt so ein Flashback an alte Receiver und Videorekorder, weil es auch von der Masse eben so ein richtiger Klotz ist. Und ich habe so ein Vergleichsbild gesehen, die PS4 ist nun mal fast die Hälfte nur davon. Ne? Mhm. Und die soll ja eben auch noch nicht nur durch das RAM, sondern auch durch andere Sachen dann zu mehr zum Leisten imstande sein. Da weiß ich auch nicht, was ist denn da bei Microsoft nicht funktioniert. Mhm. Ne? Was haben die da noch irgendwelche so vielleicht kleine Hamster dadurch, drin? Die vielleicht dann können sie es dadurch billiger verkaufen, weil sie es nicht so klein machen müssen. Ach nee, stimmt ja. Stimmt ja, kostet ja kostet 100 Dollar mehr. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sony da ein ziemliches Verlustgeschäft zu Beginn macht, weil die mit dem GDDR5 RAM ist und krass eigentlich. Allem, also, aber die haben auch, die setzen jetzt wirklich alles auf eine Karte. Ja, es ist das die einzige letzte Chance, muss man ja auch mal sagen. Also die hätten sicher, wenn sie in der Führerposition wären, einen anderen Kurs gefahren. Aber jetzt sind sie halt so, die Aktien von Sony generell sind ja ziemlich im Arsch. Jetzt wird ja gefordert, dass Sony aufgespalten wird, weil eben die eine Hälfte, die quasi Verluste macht, von der anderen getrennt werden soll. Die haben einfach ein echtes Problem. Und aus der Not werden dann oft die besten Sachen ja geboren. Es ist immer, jeder Konsolenhersteller, der vorher, wird automatisch arrogant, wenn er die Generation vorher gewonnen hat. Nintendo, okay, nee, dann machen wir jetzt N64, das, keine CD und so weiter. Fallen erstmal auf die Nase, aber kommen dann irgendwann wieder zurück. Und jetzt war es eben wie so ein Staffellauf zwischen unterschiedlichen Leuten, wie das immer abgegeben wird. Immer die zweite Generation ist meistens die Verlierergeneration. Genau, und Sony jetzt, nachdem die bei der PS2 noch erfolgreich Sachen durchgedrückt haben, bei der PS3 eher weniger viel Verluste hinnehmen müssten, jetzt ist einfach wirklich die Kacke am Dampf und jetzt wird mal wirklich, okay, jetzt hören wir mal doch auf euch. Ja? Nintendo ist schon wieder arrogant und macht die Wii U eben, ne? Ja. Und die Schlimmsten sind Sega, die haben nämlich immer nur verloren. Die haben den Mega Drive verloren, die haben den fucking Dreamcast verloren, verlieren jetzt mit Sonic-Spielen. Das ist schon traurig. Sega ist wirklich klasse. Das sind wirklich auch Sega-Nerds, so wie wir sie auch dann drin haben. Die machen die Konsole, die sie am geilsten finden. Scheißegal drauf, wie viel das kostet. Ja. Scheißegal. Ey, Shenmue ist ein tolles Spiel. Hat zwar die Firma ruiniert, aber ist mir egal. Ja. So hat das gemacht. Ob es ihm so egal ist, den Suzuki, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall hat das die Firma ruiniert. Ja. Dem Suzuki, der ist jetzt irgendwo anders und macht anderes Zeug. Aber herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich übrigens an den Suzuki. Der ist letzten Dienstag 55 Jahre alt geworden. Mann, ey. Warum hört man von so Leuten nichts mehr? Warum kommt kein Shenmue 3? Weiß ich nicht, ne? Da haben wir auf Shenmue 3 tatsächlich gehofft, weil das ist auch Vielleicht. Na gut, ja, der Kollege Görnz, der mal wieder dann aufgetaucht ist, hat uns dann wieder auf einmal losgehypt, obwohl ich nie daran vorher gedacht habe. Ja. Jetzt kommt Nintendo, die Konferenz, und es wird Shenmue 3 angekündigt bestimmt. Okay. Allein, kannst du kurz mal gucken? Ich glaube, ich habe mein Mikro rausgezogen. Okay, nee, ich krieg dich Geht noch dran. Okay, Entschuldigung. Daran merkt man, dass man doch Fanboy ist. Man lässt sich einfach nur durch die Erwähnung des Titels, egal wie unrealistisch es ist, lässt man sich instant hypen. Ich fände es tatsächlich eher unpassend, wenn es auf der Wii U rauskommen würde, wenn überhaupt. Die sich das wäre ein Grund für mich gewesen, sie zu kaufen. Ja, auch. Also jede Konsole, egal, selbst wenn es Project Shield oder sowas wäre. Ich habe die Ouya schon gekauft, das Problem. Ja. Irgendwann kommt die auch nochmal an in 5 Jahren. Oder ja, ich warte auch nur noch drauf. So weit ist. Ich habe eine Mail bekommen, dass ich bald eine Mail bekommen werde. Auch, ja. Die machen es halt sehr geschickt. Wir haben ihr Geld schon ausgegeben, aber die Konsole kommt bald, wenn wir sie produziert haben. Ja. Wir werden gleich zu Nintendo noch den Fabian dazu holen, aber der hat im Moment noch ein klein wenig was zu tun. Aber wir können schon mal ein paar Sachen ins Gespräch bringen. Bayonetta 2 wurde jetzt nochmal richtig im Detail gezeigt. Und ich glaube, der größte Gesichtspunkt war, das Gameplay sah ähnlich wie beim ersten aus. Kompletter verrückter Scheiß, wo keiner was kapiert. Oder ich zumindest nicht. Ich habe mir auch ganz schnell nochmal ein paar Videos reingezogen, bevor wir anfangen zu reden. Hast nichts verstanden, oder? Was da passiert ist? Ja, du erkennst halt die Bayonetta gar nicht mehr. Aber das war ja vorher auch so. Ich habe jetzt einen Kampf gesehen, das wurde abgefilmt vom Showfloor. Und das war so ein Kampf, wo so ein Riesendrache das Hochhaus hochgeklettert ist und sie hatte Flügel und konnte im Fliegen halt gegen den in die Fresse boxen. Und da hast du sie gar nicht mehr gesehen, weil alles andere so groß war. Du hast eigentlich nur diese Combo-Counter-Einblendung gesehen, diese Pentagramme, die entstehen, wenn sie was trifft, und die Haarfäuste, aber sie selber nicht mehr. Aber das sah Hammer aus, fand ich. Ich hatte das Problem auch beim ersten Bayonetta. Ich habe sie auf der PS3 gespielt statt auf der Xbox, weil ich die Version dann verfügbar hatte. Die lief ja nur mit 30 Frames und mit dem Gameplay habe ich da nicht so das Problem gehabt, aber da geht die Übersicht nochmal mehr flöten. Ich glaube, wenn du es richtig mit 60 Frames sehen kannst, was in den Videos ja nicht rübergekommen ist, dann wirst du die Übersicht das ein bisschen klarer auseinanderhalten können mit dem Auge. Deshalb spekuliere ich da drauf und ich denke mal schon, dass hier Camilla und die Leute dann ordentlich was rausholen werden aus der Wii U und das auch auf jeden Fall ein Spiel sein wird, jetzt, wo ich eine Wii U habe, dass ich mir zulege. Und ich mag Bayonettas Kurzhaarfrisur. Nee, die ist doch blöd. Doch, ey, das gibt überhaupt keinen. Hey, lass uns mal was ändern. Ja, was denn? Kurze Haare, okay. Das ist total sinnlos. Naja, ich sehe es, ich bin dabei dran. Also es hat einen gewissen, oh Gott, wie reitet man sich da nicht so rein? Ja, so ein bisschen frauenbetagteren Alters, die mal eine kürzere Frisur dann dort tragen und guck mal, ich bin noch frisch. Ja, nee, das ist nämlich, das ist der Trug, jetzt kann ich hier gleich mal rumhaten. Das ist nämlich der Trugschluss von allen Frauen, die denken, wenn sie ihre langen Haare abschneiden, sind sie wieder irgendwie fesch und sexy. In Wirklichkeit sehen sie dann erst recht aus wie Oma, weil nämlich, das machen alle Frauen, sobald sie ein Kind kriegen, Haare kurz, weil das Kind sich immer an den Haaren krallt. Moment, du sagst, sobald sie ein Kind kriegen, wir sprechen nicht von allen Frauen, die ein Kind kriegen. Nein, aber ich meine, das ist schon was. Sobald die, das hat nun mal fällt oft in denselben Zeitrahmen. Ja. Und dann werden die Haare kurz geschnitten, weil das ist ja auch viel praktischer. Ja. Und in Wirklichkeit ist dann sie trocknen einfach, die nicht mehr so lange. Und dann wundern sie sich, dass der Kerl nachts bis um 3 morgens wegbleibt. Aber gut, ist ja nicht meine Ehe. Und jemand anderen die Haare streicht. Und das kann man ja jetzt mal so stehen. Warum denn bei der fiktiven Figur, die nicht geheiratet hat und kein Kind hat? Und warum denn? Das ist nicht sexy. Ich glaube, jeder hat ein bisschen andere Vorlieben, was das angeht. Ja, nur weil du, weiß ich nicht, in wen deinen Lehrern verknallt bist, immer noch. Gerade zu Bayonetta passt das irgendwie nicht, vor allem, weil ihre Klamotten aus ihren Haaren bestehen. Also das hat doch voll Sinn gemacht, dass sie so saulang waren. Die kommen ja immer noch unterhalb ihres Nackens raus, die Haare. Wie unter den Achseln. Warum das denn? Also ich finde es Quatsch. Also ich finde auch Schwachsinns Designentscheidung. Genauso wie, das ist halt so ein Trademark, was man bei anderen Figuren auch nicht ändern sollte. Wird das neue Dante sieht jetzt scheiße aus bei DMC? Ja, dass Bayonetta jetzt kurze Haare hat für die Leute? Das ist wie wenn du bei Metroid die Samus Aran sprechen lässt, wo jeder sagt, ey, der Reiz des Spiels war immer, dass die nicht gesprochen hat und man nicht wusste, was die so denkt und auch nicht wusste, wie sie aussieht. Und jetzt nehmen sie, das sind so Trademarks, die soll man einem Charakter nicht wegnehmen. Jetzt macht, indem du es änderst, das auch nicht besser. Also wenn niemand sagt, oh, jetzt kaufe ich aber, kaufe ich die Bayonetta. Das habe ich mir aber schon beim letzten gewünscht. Okay, ich glaube, das Thema können wir auch hier dann belassen. Ich würde gerne in den Comments hören, pro Bayonetta Kurzhaar oder contra Bayonetta Kurzhaar. Mal sehen, wie da die allgemeine Stimmung ist. Master Chief, seinen Helm lässt du auch drauf, weil es die Fans so wollen und fertig, da gibt es nichts zu ändern. Ich wette, beim 5er wird er ihn abnehmen. Ey, wenn das passiert, ist vorbei. Nein, Bayonetta 2 aber an sich, unabhängig von den kurzen Haaren oder den langen Haaren, es wird gameplaymäßig ähnlich werden wie das erste und ich hoffe mal, dass ich diesmal bessere Übersicht auf der Wii U behalten kann als auf der PS3. Dass das alles flüssiger und besser dort ausschaut. Was haben wir jetzt noch für coole Sachen, die wir besprechen können, wo der Fabian dann wieder aufjuckt und sagt, oh Mann, da möchte ich gerne mitsprechen, aber ist noch nicht fertig. Pikmin 3, ne, das wird zumindest bald. Haben sie ja nicht gezeigt. Ne? Haben sie nicht gezeigt, aber es kommt ja jetzt schon diesen. Du redest schon über Nintendo. So langsam, ja. Fabian, ja, aber eigentlich haben wir schon noch ein paar Sachen jetzt nicht gesagt, gell? Möchte ich auch nochmal sagen. Wir haben noch kein Destiny, kein Division, kein Star Wars Battlefront. Gregor, ich wollte nichts sagen. Gregor will es bestimmt noch besprechen. Kannst du es? Ich lasse alle Arbeit stehen und liegen, damit ich hier nicht ertragen muss, obwohl ich es bisher gut ausblenden konnte akustisch, wie inkompetent wir hier über die Nintendo-Produkte sprechen. Was heißt hier Produkte, allein, dass du Produkte sagst. Gerade hast du noch eine halbe Stunde Diskussion um kurze und lange Haarfrisuren. Das hat nicht viel mit Nintendo zu tun. Das war der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin. Was habt ihr denn bei Nintendo schon besprochen? Nochmal, kurzer Bayonetta besser oder langhaar? Nein. Ich habe dazu keine Meinung. Ich habe auch den ersten Teil nicht wirklich gespielt bis heute. Aber Frauen mit langen und kurzen Haaren hast du da bestimmt eine Meinung zu? Also es kommt auf die Frau drauf an. Ich will das jetzt pauschal nicht verteufeln. Das kann beides gut sein. Okay, dann Pikmin 3 wollten wir kurz darauf zu sprechen kommen, weil das kommt diesen Juli jetzt ja schon raus, wurde nicht mehr speziell erwähnt, aber ich würde es mir auf jeden Fall zulegen, wenn es auf der Wii da ist und ich glaube, die meisten, die eine Wii U haben, werden es auch mit dazu packen. Einfach aus, es gibt sonst nichts. Aber da gibt's, ist es jetzt eine Wii-Version oder eine Wii U-Version? Wii U, es gibt kein, für Wii dann okay, ich war mir gerade nicht mehr sicher, okay. Also auch Scheiße, Wii U? Ich habe nicht keine Wii U. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, ne? Ja. Da kann man tatsächlich mal das Redaktionsding ausleihen, wenn es kurz mal nicht in Betrieb ist, weil es wird ja jeden Tag benutzt. Kannst du die nicht mal wieder in die Redaktion zurückbringen? Ja, das ist erstens mal meine, die zu Hause ist und die Redaktionsvideo steht da drin. Das war nur ein Tipp. Ich habe einfach nur drauf gehofft, dass es wahr ist. Ja, du freust dich auf jeden Fall aber auch ziemlich drauf, dran auf Pikmin 3, ne? Das wird Das wird so dein Nintendo-Game des Jahres? Oder? Meins auch, ja. Ja, mal gucken. Also, wenn wir da gerade weitermachen, ich fand auch das Mario 3D World ganz geil. Mhm. Habe jetzt 3D Land auf dem 3DS noch nicht gespielt, aber wie bei Pikmin habe ich einfach nur Bock, das zu spielen, weil die Figuren da so toll gemacht sind. Mhm. Und auch bei 3D World, da hat mich diese ganzen Gegner, die da so aufgefahren werden, das hat mich so begeistert. Und bei Pikmin auch, also wenn ich da so einen Käfer sehe oder diese ganzen Tiere, wie sie da so lustig versuchen, gegen die Pikmin zu kämpfen und fallen dann auf Drücken und aua, aua. Ich finde das voll geil. Ja, das 3D Land war schon sehr, sehr gut auf dem 3DS gewesen, selbst ohne den 3D-Effekt, den brauchte man nur in bestimmten kleinen Stellen, der da gewesen ist. Aber allgemein so vom Level-Design, wie das verzahnt war, später wurde es speziell sogar durchaus mal knifflig. Glaube ich, konnte man das ganz gut jetzt in der neuen Variante für die Wii U sehen, die wahrscheinlich, das wird natürlich kein Port sein, sondern neue Level mit Multiplayer-Gaming. Ich hatte da so Anleihen drin gesehen an dem alten Super Mario Bros. 2, eben mit 4 Charakteren, aus denen du dann wählen kannst. Mario, Luigi, Toad und der Prinzessin mit unterschiedlichen Fähigkeiten, dass die Prinzessin höher springen und schweben kann und solches Zeug, dass solche Sachen mit dazukommen. Und ich... Den neuen Katzenanzug fand ich irgendwie nicht so cool. Also auch doch, der hatte der was kann für die Wände spielerisch hochlaufen. Cool sein, aber irgendwie mag ich diese albernen, blöden Anzüge lieber. So, also der Bienenanzug aus Galaxy ist immer noch mein Favorite. Der Katzenanzug, der ist aber nicht albern und blöde für dich. Ich meine, Katzen sind halt elegante Tiere und so fühlt sich dann der Mario auch an. Aber das Bienenkostüm zum Beispiel, da hat er richtig unbeholfen gewirkt, weil er so langsam abheben musste und konnte auch nicht so lang fliegen und musste landen, um wieder neu fliegen zu können. Voll gebrummt, ist aber langsam vorangekommen und das Katzending, der ist ja so schnell unterwegs und agil. Ach, weiß nicht. Ja, die, wird spielerisch cool die sein. Die Mario-Anzüge haben ein bisschen so, die sind seit Jahren so Hit or Miss, ähnlich wie die neuen Zelda-Items, die dazukommen. Manchmal ist es, es ist eine coole Idee, aber die wollen ja Hauptsache irgendwas Neues probieren. Manchmal klappt es auch nicht so direkt. Und die Galaxies so gemischt. Oh, jetzt hat Mario einen Wolkenanzug, der ist cool, mal um es einmal zu benutzen, aber brauche ich jetzt nicht so richtig unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Katzending durchaus Spaß machen wird, wenn es dann drumherum geht. Ich kann auch gut verstehen, ich habe schon von einigen Leuten auch gehört, ich finde den Look immer noch ganz cool von dem Super Mario 3D Land, aber es hat natürlich einen sehr uniformen und gleichförmigen Look über die ganzen Nintendo-Spiele hinweg. Also sehr unbeeindruckend eigentlich technisch, weil Galaxy war da schon beeindruckender, fand ich. Und Mario 3D World sieht jetzt sehr, oder was ich gesehen hatte, sehr simpel aus. Ja, es hat das Gefühl eines hochskalierten 3DS-Games ein wenig. Ne? Mhm. Und dann müssen wir mal mehr Level dort sehen aus dem Gameplay, ob die Wii U auch vernünftig genutzt wird, für was man damit anstellen kann oder was da für Gamepad-Spielereien nochmal mit dazukommen. Aber dadurch, dass das 3D Land so gut gewesen ist, glaube ich, habe ich da zumindest mehr Bock drauf, als jetzt, wenn jetzt New Super Mario Bros. Wii U 2 oder sowas angekündigt worden wäre. Also ich finde es ein bisschen bezeichnend, dass wir saßen ja erst da und irgendjemand hat auch also wir waren uns im ersten Moment unsicher, ist es jetzt ein 3DS-Spiel oder ein Wii U-Spiel? Und das sagt schon sehr viel aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn jetzt alle Leute denken, dass ich mich jetzt hier einschalte, um den Nintendo-Fanboy zu geben und zu sagen, dass alles toll war. Ich finde, Super Mario 3D World ist nicht das, was ich mir davon versprochen habe, dass sie gesagt haben, sie werden ein neues 3D-Mario zeigen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es relativ hastig zusammengeschustert wurde für diese Messe. Zumindest das, was sie da gezeigt haben. Den Trailer meinst du oder allgemein das Spiel? Nee, ich glaube, Nintendo ist nicht so, dass sie ihre Spiele hastig zusammenschustern, aber das gezeigt jetzt da im Trailer und dann dann haben die gedacht, die Leute werden alle heulen, wenn wir nur das zeigen, lasst uns da noch einen Katzenanzug reinpacken, wir müssen zumindest 1, 2, 3 neue Features haben, an denen die Nintendo-Fans dann sich hochziehen können und sagen, ey, guck mal, die machen doch was Neues, weil es ist schon sehr, sehr, selbst für Nintendo-Verhältnisse, sehr viel wiedergekäut und wenn ich vergleiche, wie mich zum Beispiel das gekickt hat vor, ich glaube, 3, 4 Jahren, als sie Super Mario Galaxy gezeigt haben, das war was Neues, Flashes, da haben sie wirklich alles vorangetrieben. Und das ist jetzt es ist bestimmt ein tolles Spiel, aber es ist wirklich nur ein Mischmasch und eine Art Best-of verschiedener Versatzstücke mal wieder. Das hat mich dann doch eher kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat mich zum Beispiel das neue Donkey Kong Country Returns, was sie zum ersten Mal jetzt auch vorgestellt haben, das hat mich da deutlich mehr angesprochen. Ja, ich glaube, können wir auch direkt zu Donkey Kong Country übergehen. Natürlich passt es, da sie gerade ein Remake oder ein Port des ersten Donkey Kong Country Returns auf dem 3DS gezeigt haben, dass jetzt der Nachfolger dort kommt. Das sah auch alles cool aus. Ich mochte das erste Returns ganz gerne, war jetzt nicht mein Lieblings-Jump'n'Run aus der Ära dort, einfach weil auch ich die ganze Wiimote-Schüttelei zwischendurch nicht so toll gefunden habe. Es wurde sehr, sehr knackig irgendwann später aus. Ich war leicht dezent enttäuscht davon, dass jetzt ein Donkey Kong kommt von Retro und jetzt nicht ein Metroid oder ein F-Zero oder ein Star Fox oder irgendwas Neues vielleicht sogar. Weil es wurde ja schon angekündigt, dass Retro Studios ein neues Spiel machen. Da hat man schon spekuliert, was könnten die jetzt machen. Was könnte es denn sein? Donkey Kong haben sie zuletzt gemacht, aber das wird es bestimmt nicht nochmal. Und jetzt sind es schon 3 Donkey Kong-Spiele von Retro und irgendwie... Zweieinhalb, sagen wir mal, weil das ist ja ein Port auf dem 3DS. Den Port haben wir doch nicht Retro gemacht. Ich habe auch gehofft, es wird irgendwas anderes. Entweder was komplett Neues oder vielleicht dann doch mal wieder Metroid, weil das ist ja jetzt schon eine Zeit lang her, wo das letzte rauskam. Ja, in dem Kontext war ich so leicht ernüchtert, enttäuscht in der Hinsicht. Aber ansonsten, das Tropical Freeze sah ziemlich cool aus, hat viele neue Ideen zusammengebracht, auch wieder so in die tiefe Spielereien, wo ich eigentlich eher gedacht hätte, das wäre was für den 3DS, ne, dass man das schön in den Ebenen wieder hin und her geht. Aber ich glaube, das wird man auch auf dem oder auf der Wii U gut zeigen können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es unbedingt brauche. Ich schon. Du also schon. Ja, das ist echt eins meiner Highlights, weil den ersten Teil, ich kann den gar nicht genug loben, jetzt unabhängig davon, dass es ein Spiel von Nintendo ist, ist wirklich eins der besten 2D-Jump-Runs. Auch, das muss ich vor keinem anderen, egal ob das Indie-Jump-Runs, wo es ja auch viele gute Sachen gibt, oder auch auf allen anderen Plattformen, das ist wirklich herausragend gut gewesen, unabhängig von einigen sehr schwierigen Stellen. Da steckt echt viel drin und ich kann das jedem, ich habe es schon an 100 Stellen jetzt gesagt, auch im Podcast, jedem empfehlen, das zu spielen, was wirklich sehr gut ist. Das war schon mein Highlight, auch mehr als in Mario Kart 8. Ja. Mit Ausnahme von dem hat Nintendo eben hauptsächlich sehr viel Listen abgearbeitet. Welches Game haben wir noch nicht auf der Wii U und dem 3DS und was müssen wir noch machen? Auch nicht wertend jetzt darüber, wie geil oder wie cool die Spiele sein werden, aber dass ein Mario Kart 8 kommt, war ziemlich klar und deutlich, wurde auch schon lange angekündigt. Was ich cool an dem Trailer jetzt fand, der gezeigt wurde, war zumindest, dass ich da so leichte Anleihen an Diddy Kong Racing da gesehen habe, mit, dass sich die Karts dann in irgendwelche Fluggeräte verwandeln können für eine kurze Zeit und an den Wänden langfahren. Hovercrafts ist und sowas. Anderes. Ja, Hovercrafts gibt es aber auch in Diddy Kong Racing. Okay, Flugzeuge, aber keine Flugzeuge. Ich denke, bei Diddy Kong denke ich immer direkt an die Flugzeuge als erstes so. Ja. Aber haben wir nicht gesehen, oder? Flugzeuge gab es mal. Ah, nee, es gab solche. Ja, gab es ja auf dem 3DS dann auch schon. Ja, diese. Na gut. Wie heißen die nochmal, diese Flugdrachen, wo man drin ist und Hanglider, genau, Hanglider gab es so zusätzlich, aber ich habe mich seit der Wii auch nicht mit Mario Kart mehr beschäftigt, also weiß ich nicht, was vorher schon da gewesen ist und nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass ich spiele, aber wenn ich dann wieder an den blauen Panzer denke, habe ich wieder keinen Bock. Muss ich fast sagen. Fandst du nicht so schlimm? Ich kann ja auch abschießen. Ich werde ja nicht immer nur davon getroffen. Immer wenn ich erster bin, geht mir das direkt ins Gesicht rein. Ja, jedes Mal, also das zerstört ein wenig den Eindruck dort. Was haben wir hier noch drin? Mario Kart, Bayonetta. Okay, Sonic Lost World ist jetzt nicht direkt von Nintendo, von Sega, aber auch ein Exklusivtitel auf 3DS und der Wii U. Ich habe viel Bock drauf, weil es wirkt wie Super Mario Galaxy mit Sonic-Design oben drüber. Ein bisschen was anderes als Sonic Generations, was gekommen ist. Und seit Sonic Generations darf man sich oder braucht man sich ja nicht mehr schämen unbedingt, dass man jetzt noch Sonic-Spiele mag und spielen würde. Und ich glaube, das wird ganz cool werden. Ich würde da auch die Wii U-Version spielen, wenn es soweit ist. Super Smash Bros. Wurde jetzt nochmal gezeigt in der 3DS und der Wii U-Version. Ihr könnt gerne nochmal einen Satz über Super Smash Bros. Sagen, damit wir nochmal ein bisschen mehr Hate abbekommen. Es war ja jedes Mal, wo kurz was über Super Smash Bros. Gefallen ist, in jedem Podcast immer, es kann ja nicht angehen. Ich sag mal, ich kann die Faszination da voll und ganz nachvollziehen, warum die Fanboy-Herzen da aufgehen. Da steckt halt super viel drin an Fanservice und alle Charaktere und du kannst unfassbar viel freispielen, du kannst es online spielen. Es gibt sicherlich diesmal auch irgendeine Art der Verknüpfung zwischen der 3DS-Version und der Wii U-Version. Es ist ja auch das erste Mal, dass ein Teil überhaupt auf ein Handheld kommt mit so einem, glaube ich, so einem Cell-Shading-Look in der 3DS-Version. Und das wird sicherlich wieder alle Leute happy machen, die darauf stehen. Ich bin leider persönlich nie so damit warm geworden. Es gibt so 1, 2, 3 Nintendo-Serien, auch Animal Crossing geht mir das auch so, die Millionen Leute lieben, und das unglaublich geil finden, aber wo ich einfach die Faszination für mich nicht ganz nachvollziehen kann. Und leider gehört auch Super Smash für mich dazu. So schön zu Animal Crossing, da wird ja der Hauptcharakter von Animal Crossing mit dabei sein, als ein neuer Kämpfer. Ich glaub, der sah lustig aus, weil er halt immer nur sein fröhliches Gesicht aufgesetzt hat. Egal, was er gerade für eine wilde Aktion abzieht. Oder eine, hat er nicht auch eine Bombe geworfen? Ist er hat, glaube ich, der entwickelt so, sich gerade... Na, erzähl es mal weiter. Ich wollte nur sagen, dass er dabei halt so super lieb gegrinst hat. Ja, der entwickelt sich gerade zu so einer Art Internet-Meme. Ich habe ihn auch schon auf diversen, in diversen Meme-Bilder-Fabriken verarbeitet gesehen. Und in was zum Kontext, dass er so creepy ist? Also zum Beispiel Shining. Ja, genau. Oder einfach dieses total nette Gesicht in einem Spalt auftaucht. Ich werde dich im Schlaf töten. Ja, ungefähr so. Und da gibt es halt echt ganz viel. Ja. Also das wird das Neue, weiß ich nicht. Ja, das ist kein Beispiel. Dieser Soziopathen-Look, glaube ich, der passt so ganz gut dann darauf. Wir werden trotzdem alle morgen rauslaufen, wenn es erscheint, und uns Animal Crossing holen, oder? Oder werde ich der Einzige sein? Ich habe Bock drauf bekommen, jetzt, wo wir es in der Sendung gesehen haben. Das ich fand das schon immer gut. Besuchen wir uns dann in unseren Dörfern? Ja, ja. Cool. Ja, wir schreiben uns. Ich stelle euch Blumensträußchen hin, die könnt ihr euch abholen. Oh ja, mein Dorf heißt Glatzenhain. Also da könnt ihr gerne schon mal. Nein, das kannst du nur 8 Buchstaben nur eingeben. Okay, dann heißt es Glatzenhai. Glatzenhö. Ich schicke euch aber was mit der Post. Ja, wir werden, glaube ich, uns da nochmal austauschen durch. Zumindest wurden jetzt schon mal 3 Charaktere angekündigt. Der Animal Crossing ist noch dabei. Die Wii Fit Frau ist mit dabei. Laber nicht. Doch, die Wii Fit. Schau's dir an. Also, einerseits sagt das aus, Nintendo hat so gut wie keine neuen Charaktere in den letzten Jahren geschaffen. Also die immer die Moves vorgemacht hat? Ja, genau, jetzt vormachen bitte. Aber in das ist türkisen Top ja, und genau, der weißen? Ja, genau. Nee, die ist auch cool. Komplett weiß und nur grau die Features leicht. Ja. Ne? Und ihre Moves sind eben so Posen. Ne? Und da gibt es so einen echt lustigen Trailer. Ich glaube, gameplaymäßig werden sie es lustig verbauen können auf jeden Fall. Weil da vertraue ich Nintendo, was es angeht. Mega Man natürlich das ganz große Highlight. Der wurde lange Zeit verlangt, dass er mit drin ist. Ich hoffe, dass auch Leute wie Sonic und Solid Snake wieder zurückkehren. Für die Fans von denen. Aber da wird Nintendo schon was machen. Mein Bier ist es auch nie direkt gewesen, aber meine Geschwister sind ziemlich abgefahren auf das Smash Bros. Melee auf dem Gamecube damals. Die haben es, glaube ich, komplett durch und dann auch wirklich alle Trophäen gesammelt und Multiplayer-Shit und so weiter gemacht. Aber heutzutage ist es mehr eine ganz harte Fangemeinde, die da auch richtig Böcke dann drauf hat, damit was anstellen zu können. Und ich weiß nicht, ob mich das Spiel jetzt wieder zurückziehen kann, weil ich spiele lieber richtige Prügler und nicht Smash Bros., wenn es soweit ist. Ich fand ziemlich geil, jetzt wurde das nochmal mit dem neuen Trailer bestätigt, dass neue Zelda... Oh, ganz kurz, aber vielleicht können wir das ja mal irgendwann mal als ein Video aufnehmen, wo wir wirklich versuchen, uns ernsthaft mit Smash Bros. Auseinanderzusetzen. Eine Stunde lang und vielleicht haben wir ja Spaß dabei. Vielleicht haben wir ja Spaß. Wir haben sogar Spaß. Ich erinnere mich dran, also es ist wirklich schon über 10 Jahre her, da habe ich mit Kumpels mal, das war wahrscheinlich damals die Gamecube-Version, gespielt. Man hatte natürlich Spaß, wenn man sich mit ein paar Leuten hinsetzt, aber man muss es dann, glaube ich, schon eigentlich so lernen, dass man auch wirklich weiß, was man macht. Ansonsten ist es eher so ein Ding, du hast mal halt schon Spaß, aber du weißt gar nicht, was dir eigentlich passiert ist. Es ist so ein bisschen wie... Aber das so kann man Sex. Bestimmt irgendwie lernen. Also ich würde einfach gerne auch mal das Mysterium verstehen. Ich muss ja... Was? Entschuldigung. Wir waren gerade noch bei Sex. Egal, du kannst dich später anhören. Die Schreibung hat so gut dazu gepasst. Du warst doch eben gerade bei deinem Kumpel, der das Mysterium verstehen. Auf dem Gamecube. Ja, und dann hat ich habe gesagt, es macht Spaß, aber man weiß nicht genau warum. Dann hat Gregor gesagt, wie Sex. Dann hast du gesagt, du würdest gerne auch mal das Mysterium verstehen. Ja. Schon lustig. Aber es sollte uns mal im Auge behalten, wenn die Sommerpause soweit ist. Wir wollen uns ja auch podcast-technisch in der Richtung nochmal, jetzt nicht Smash Bros., aber in Richtung Gamecube irgendwann mal dann hinsetzen. Da wird das vielleicht ganz gut beipassen, dass wir wieder ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was das aussagt. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt zum Smash Bros. Fan hardcore dann werde. Ich werde es mir vielleicht kaufen, wenn es wieder dieses Sandsack-Minigame gibt, weil das habe ich am liebsten gemacht bei Smash Bros. Melee. Da musste man so einen Sandsack hauen und dann hat man den so weit weggeschlagen, wie so mit so einem Baseball. Das fand ich cool. Dafür gebe ich gerne 60 Euro aus. Ja, dafür stehe ich mit meinem Geld und meinem Namen. Was ich vor dem ganzen Sexgelöt hier noch ausführen wollte, Zelda A Link to the Past 2 oder jetzt benannt Zelda, was Trans? A Link Between Worlds, kein besonders schöner Untertitel, aber... Ach so, ich dachte, du meinst das Wind Waker Remake. Nein, das Wind Waker Remake ist wirklich ein bisschen... Okay. Ja, ich freue mich drauf, ihr habt keine Ahnung. Nee. Ich freue mich auch drauf. Ja, natürlich. Die echten Gamer hier in dieser Runde sind natürlich auch heiß drauf. Die echten Gamer wissen, dass es leider der schwächste aller Zelda-Teile ist. Aber gut, da wollen wir nicht weiter drauf rumreiten. A Link to the Past 2, A Link Between Worlds, kommt für den 3DS noch dieses Jahr, Fabian? Oder? Angeblich, ja. Ja, ne? Nach dem ersten Trailer, der vor ein paar Monaten gekommen ist, wo die Grafik noch ein bisschen hässlich, ein bisschen gerendert so aussah, der neue Trailer sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus. Link hat ein Redesign bekommen, ist jetzt aus Polygon-Grafik und sieht eigentlich aus wie ein legitimer Link to the Past Nachfolger, wenn das Level-Design noch stimmt, weil ich finde, Link to the Past war so das Game mit dem mitbesten Level-Design, was so Zelda angeht, dann ist es auf jeden Fall sofort bei mir auf dem 3DS mit dort dabei. Mario Kart 8, X habe ich hier stehen, was natürlich noch nicht näher benannt ist von Aber das sah toll aus. Xenoblade 2 in Anführungsstrichen, wie man es machen soll. Auch da der gleiche, was wir bei Titanfall gesagt haben, ey, sobald dann mal Mechas dabei sind, und das ist ja Mechas und Monster Hunter zusammen so gefühlt vom ersten Look her, was man dort gesehen hat von X. Ja, nur weil die Monster so groß waren. Also im Grunde, also es hat ja, wenn man über so weite Ebenen reist und du kannst 5 Millionen Kilometer weit gucken und dann sind noch so große Viecher, ist ja schon sehr wie Xenoblade Chronicles. Mhm. Nur jetzt sind halt Roboter anscheinend dabei. Ja, aber ich fand es sehr beeindruckend, wie es aussah, wenn das Spiel auch so aussieht. Auf der Wii haben sie ja auch schon eine tolle Weitsicht gehabt und alles so echt für Wii-Verhältnisse sehr schön visuell gemacht und verzahnt. Und Mechas können die Leute ja schon, die Entwickler, die dran sitzen, die haben ja nicht umsonst dann Xenogears und die ganze Roboter-Action dann gemacht oder Xenosaga auf der PS2. Also ich habe mächtig Bock drauf, kommt aber auch erst dann 2014 raus. Was haben wir noch? Pokémon Nein. Megaten interessiert keinen hier außer mir. Mario und Luigi 4 auf dem 3DS wird cool werden. Das kommt im Juli jetzt schon raus. Wird gekauft, auf jeden Fall. Mario und Luigi sind eh immer geil, also jetzt nicht die Konkurrenzserie zu Paper Mario auf den Handhelds dann gewesen. Und diesmal steigt Mario in die Traumwelt von Luigi ein und macht dort Schabernack und Käse. Also das wird, glaube ich, ganz cool werden. Und Nintendo published auch Phoenix Wright 5 hier, oder? Nee, das macht Capcom. Da weiß ich nicht genau. Das kommt ja nur als Download-Spiel hier raus. Kommt nur als Download-Spiel. Aber es publisht wahrscheinlich auch Nintendo, oder? Das kann durchaus sein. Es stand hier auf jeden Fall in der Exklusivliste. Bei der Konferenz wurde nichts gezeigt von dem neuen Yoshi's Island. Yoshi's New Island, glaube ich, heißt es. Das mich so an das N64 erinnert hat. Da habe ich nicht den Bock direkt drauf. Wonderful 101 wurde nochmal ein bisschen verdeutlicht. Aber das habe ich auch schon vor einiger Zeit gespielt. Das konnte cool sein, ne? Von den Leuten bei, wie heißen die nochmal? Platinum Games war es. Mit diesem zusammengerotteten Horde an Leuten, die sich zu Riesenschwertern dann zusammenbauen und Monster da weghauen. Aber allgemein, Nintendo hat mit ihrem Angebot eher nichts wirklich groß Überraschendes. Das, was man davon erwartet hat, plus vielleicht ein paar kleine Spitzen gesetzt mit Tropical Freeze oder den Super Mario 3D World. Es hätte was Cooles Neues kommen können, aber Nintendo, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, hat eigentlich mir schon vor langer Zeit das Herz gebrochen, was das angeht, und ich kann nicht mehr wirklich enttäuscht werden von Nintendo. Was mir aufgefallen ist, ganz viele Nintendo-Spiele, da lässt sich die Kamera wohl nicht so steuern, wie man es kennt, so diese typische Third-Person-View Das ist merkwürdig, ne? Ja. Also entweder ist es ein 2D-Spiel oder ist irgendwie eine isometrische Perspektive oder sie ist anderweitig festgelegt, die Kamera. Also ja, wenn man bedenkt, dass sie das so breit machen wollen und Kamera manuell steuern, obwohl das bei uns ins Blut übergegangen ist. Ich kenne genug viele Leute, die einfach komplett wahnsinnig werden davon. Dann lieber eine automatisch sich steuernde Kamera und schon hast du eine Handvoll mehr Leute, die davon abholen. Das stimmt schon, das ist ein Hinderungsgrund für viele Leute, die Scheißkamera. Ja. Ich habe mir jetzt natürlich eine Wii U gekauft. Klar, für mich stellt sich die Frage nicht mehr, aber gab es jetzt cooles Zeug für Leute, die jetzt noch nicht eine Wii U hätten, was als Kaufgrund gelten könnte? Ich meine, wir alle haben eine Wii U, außer Simon, oder? Ja, nö, ich sehe keinen Grund dafür, offen gesagt. Nenn mir ein Spiel außer Monster Hunter, was ich nicht spiele, aus vielerlei Gründen. Weshalb habe ich mir eine Wii U? Ich wüsste nicht ein Spiel. Sagt mal eins. Ja, wir wissen leider auch keins. Okay, dann bin ich also der einzige Smarte in dieser Runde, der nicht sein Geld zum Fenster rausgeworfen hat. Doch, man kann doch die alten Wii-Spiele spielen. Der Browser ist gut. Der Browser ist gut. Siehst du? No? Okay. Und du kannst das Gamepad als TV-Fernbedienung benutzen. Überzeugt. Ja, stimmt. So eine Logitech Harmony ist auch nicht so billig, so eine Multifernbedienung. Also beschwert euch mal nicht. Ja, man braucht sie ja aber auch nicht. Also ich stimme euch zu, bei Pikmin, das wäre für mich durchaus ein Grund, aber deswegen 300 Euro für Pikmin, nee, da leihe ich mir lieber die Redaktions-Wii aus. Die Konsole und das Spiel. Aber ich verstehe den Punkt, was du sagst. Aber die kostet doch 250, habt ihr mir doch gesagt. Ja, meistens, aber man kriegt es jetzt schon ab und an für 220, die Premium-Version. Okay, plus Spiel 300. Plus Spiel 300, Da will man ungefähr dort an. Muss man nicht unbedingt machen, wenn man nicht ein alteingesessener und ohne Sinn und Verstand Fanboy ist. Ich habe es mir auch gekauft, was sage ich? Ich habe lange Zeit geredet, dass ich mir nicht kaufen will. Ich kenne das ja auch. Ich war ja auch mal so doof, Und früher hat man halt jeden Shit noch gekauft, einfach weil er neu war und weil man die Konsole haben wollte und so. Ich habe ja auch die Ouya bestellt, ihr Deppen. Ja. Ja, alle sind doof. Bald kommt die E-Mail mit der Ankündigung. Aber ich habe irgendwo, ist Geld in letzter Zeit mir doch zu wichtig geworden, weil es zu wenig davon gibt, generell auf dieser Welt. Ja. Und ich würde das gern bei mir behalten. Zu wenig davon bei einem selbst. Zu wenig davon bei mir, ja. Das ist eigentlich, wir wollen das prozentual umschichten ein wenig, hier, ja, damit das zu unseren Gunsten dann ausfällt. Ich finde auch, Nintendo könnte mir ruhig auch mal wieder ein bisschen was zurücküberweisen. Einfach mal so. Oder von den Sternen. Ich habe noch so viele Nintendo-Sterne für den Shop oder so. Ich glaube, hast du die mal eingetragen? Dann sind die nämlich alle verfallen seit langer Zeit. Schon. Nee, wenn man sie einträgt, verfallen sie. Wenn man sie nicht einträgt, haben sie ein gewisses längeres Haltbarkeitsdatum. Okay. Ist krass, gell? Da muss man erst mal drauf kommen. Kannst du an den Karten mal riechen, ob die schon schlecht geworden sind. Ja, ne, ob sich das Abrubbelfeld schon aufgelöst hat. Gut. Rein geldmäßig hat man natürlich, wenn man dann jetzt keine Wii U kaufen muss, Third-Party-Sachen gab es natürlich ohne Ende Zeug, was vorgestellt wurde. Und davon einige Sachen, die zumindest für mich die Next Generation umso schmackhafter gemacht haben, mehr als die Exklusivtitel. Jetzt, ich habe die mal hier alphabetisch aufgeschrieben, also nicht in Ordnung der Wichtigkeit. Assassin's Creed 4 steht vorne dran, das sah cool aus. Ja. Ne? Also ich mag dieses Piraten-Setting, das ist auf jeden Fall schon mal was anderes als da, aber ich war nie der Assassin's Creed-Spieler, also bin ich da auch nicht ganz die richtige Klientel, was es angeht. Alle Augen jetzt auf eine Person. Sorry, ich war gerade durch Arbeiten abgelenkt. Assassin's Creed! Durch Arbeiten? Ach ja, ich mag die Serie ja ganz gerne, auch wenn sie natürlich bei mir auch Abnutzungserscheinungen mittlerweile einstellen, habe ich den dritten Teil trotzdem gerne durchgespielt. Die Geschichte und die Welt sind deutlich stärker als das Spiel an sich, weil da sind viele redundante Elemente drin. Das Kämpfen ist flach wie eh und je. Und ganz ehrlich, da mache ich mir nichts vor, auch beim vierten Teil wird das nicht die Gameplay-Revolution werden. Ich freue mich aber schon, wenn es auf den es ist jetzt kein Next-Gen mehr, Xbox One und PS4 und auch auf dem PC, dann mal noch schöner aussehen wird, wenn man einen schönen Dschungel hat, wenn man schöne Piratenschiffe hat, wenn man übers Meer tuckert. Mir wird es Spaß machen, das wird aber jetzt nicht das Offenbarungs-Superkrass-Innovationsspiel. Mich ärgert es ein bisschen, wenn du es so sagst, weil du wahrscheinlich recht hast und weil ich gedacht habe, gehofft habe, dass es, naja, es ist ja irgendwo ein Spin-off, oder? Dieses Black Flag. Also ich hatte jetzt... Sonst hätte es nicht 4 genannt, glaube ich. Für mich wirkt es, okay, dann habe ich das einfach falsch verstanden. Ich dachte immer, okay, sie haben gemerkt, dass da Potenzial in diesem Piraten-Elementen aus Teil 3 ist oder aus diesen Schiff-Elementen und wollen das jetzt in eigenes Spiel verwursten und vielleicht da auch mal der Serie einen neuen Anstoß geben. Mhm. Und ich hätte jetzt irgendwie gehofft, ja, dass das eben mehr in Richtung Seeschlacht geht, mit aber auch den ganzen Elementen, die ich davon erwarte, dass man sich langsam was aufbaut, RPG-Elemente für sein Schiff und so. Ja, schade halt, wenn es dann doch wieder nur der Mittel zum Zweck ist, um von Insel A nach B zu kommen und dann weiter darum zu laufen. Also es war ursprünglich ja mal als Spin-off angedacht und die haben ja später erst die 4 dazugepackt. Es kann sein, dass es tatsächlich mal einen leicht anderen Gameplay-Ansatz hat, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du, was weiß ich, du findest eine Insel und da ist auf einmal eine kilometerhohe Inka-Baute, die du dann hoch dann warte mal ab, musst. Doch, Inka-Bause? So ein Dschungel mit der großen Inka-Bause, auf die du klettern musst. Ja, Inka-Bause Inka-Bauten. Aber da hatten wir ja auch schon die Diskussion, was ist die Einzahl von Bauten? Eine Baute? Bause? Eine Baut? Baut? Eine Bause? Bau? Ein Bau? Oh, ja. Ein Inka-Bau, tatsächlich, das stimmt. So das einfach. War sehr einfach eigentlich. Ja. Aber zum Glück hat niemand von uns was mit Lesen und Schreiben zu tun. Ja. Lesen und Schreiben. Das ist jetzt zurückkommen, und nicht unser Geld dann dort damit. Wenn es zumindest dann Erinnerungen für mich, das weckt das Material im Moment noch an Pirates, Sid Meier's Pirates damals, das war als Kind mein absolutes Lieblingsspiel. Wenn ich ein bisschen dieses Gefühl wiederherstellen kann, so Schiffskämpfe und irgendwie vielleicht sogar ein bisschen Strategieelemente mit dabei kommen, hätte ich nichts dagegen. Bestenfalls kommen die Strategieelemente ja aus der Schlacht heraus, wenn du die Wahl hast zwischen den Munitionsarten, zerlege ich jetzt erst mit dieser Doppelschlingengeschichte den Mast, den ich vielleicht nicht treffe, dann sind schon mal Schüsse weg, oder schieße ich auf die Leute, schieße ich auf die Geschütze des anderen Schiffes. Also es gibt eigentlich, wenn man es mal wirklich ernsthaft realistisch betrachtet, so viele Möglichkeiten, da geile Schlachten zu inszenieren, die eben auch jedes Mal wieder anders sind, weil es unterschiedliche Kreuzer sind, die aufeinandertreffen, größere, kleinere Schiffe, wendige Schiffe, fette Schiffe mit vielen Waffen gegen wendige mit kleinen. Also da gibt es so viel geilen Shit. Und dann muss man sich ja auch erstmal hochkämpfen. Fängt an mit einer Schaluppe, kann nur irgendwie Möwen überfallen und denen die Federn rauben. Wo kann ich denn davon? Ihr versteht den. Man arbeitet sich weiter hoch. Ja, das Potenzial, geil. Das Potenzial ist vorhanden. Wir werden sehen, ob Ubisoft dann auch dann abliefern kann. Ich denke auch, es wird am Ende halt eher nicht so sein. Nee. Ich glaube schon, es wird simples beballern also, von den also Gegnern sein. Ich habe noch, wir waren ja alle auf dem Deutschen Computerspielpreis zum Großteil und da gab es ja diese Brandrede von Kurt Krömer, der sich ausgekotzt hat über Assassin's Creed 3, was eben nicht seinen Erwartungen als Fan dort entsprochen hat. Und ich glaube, da hat Ubisoft zumindest bei den Leuten, die hat von... Hat Kurt Krömer zugehört, meinst du? Hat Kurt, naja, es gab nicht nur den Krömer, sondern einige Leute, die dann mit Assassin's Creed 3 wirklich nicht warm geworden sind. Aber ich, echt? Mich wundert's, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, Assassin's Creed 3 ist so... Als Nicht-Fan, boah, da hast du aber alles. Da erstmal 10 Stunden quasi mit dem einen Charakter, dann hast du das Tutorial hinter dir und dann kommt der andere richtige Charakter und dann geht's noch die Schifffahrten. Ich hatte für mich das Gefühl, epischer geht's eigentlich nicht mehr. Das ist interessant, dass das scheinbar dann doch nicht so war. Ich weiß es nicht, ich werde nochmal mit meinen Geschwistern quatschen, weil den habe ich jetzt Assassin's Creed 3 gekauft und die haben die alten Teile auch gespielt. Da kann ich, glaube ich mal, wenn sie es durchhaben, mal eine vernünftige Meinung abholen, ob es was taugt oder nicht für Fans. Ja, komischerweise habe ich den ersten am meisten gespielt, weil er halt noch am neuesten war. Ja, weil mit Abstand der schlechteste von allen. Ja, das glaube ich auch, weil er auch so, der hatte ja wirklich wenig Abwechslung. Furchtbar, ja. Der hat ja hauptsächlich von Jade Raymonds Interviewkünsten gelebt, der erste Teil. Jade Raymond. Ja. Oh. Ja, Trant, hättest du mal ein Interview mit dir machen müssen, ne? Da wären wir wieder beim Sex. Und dem Mysterium, das du noch entblättern musst. Wie Jade Raymond. Komm, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Batman Arkham Origins wurde kurz dort gezeigt. Das ist auch schon ein bisschen länger bekannt. Es ist ein, ja, der dritte Teil der Arkham-Serien, jetzt nicht entwickelt bei, ach, wie hießen die nochmal? Rocksteady. Bei Rocksteady nicht entwickelt, sondern von irgendjemand anderes. Jüngerer Batman an Weihnachten, 8 Bösewichte, die ihn umbringen wollen, irgendwie sowas. Und er muss sich dann in Gotham, glaube ich, diesmal und nicht in Arkham direkt, sich derer erwehren. Ich war mit Arkham City nicht ganz so warm geworden wie mit Arkham Asylum. Ich habe es immer noch gerne durchgespielt. Ich bin immer noch kein Fan der Kämpfe selbst, weil irgendwie kriege ich da nicht... Also ich finde es cool, aber irgendwas geht da für mich nicht ganz richtig zusammen. Ich würde es mir auf jeden Fall aber auch angucken, weil es ist jetzt schon fast 2 Jahre her mit Arkham City. Also ich hätte gerne mal, dass man eine erfolgreiche Serie auch mal ruhen lässt für ein paar Tage, sprich Jahre, weil mich... eigentlich das Setting super interessiert, aber ich habe auch dann offen gesagt nicht Bock, dreimal hintereinander dasselbe Setting, bis das eben keiner mehr sehen kann. Und dann kommen sie auf Batman First Years und machen es quasi nochmal ganz simplifiziert. Oder sie kommen auf Batman in the Future und machen es halt mit Sci-Fi-Gadgets. Ey, die hätten das hin und her mixen müssen, ja. Und jetzt machen sie wieder denselben Fehler, den sie mit jeder Serie machen. Sie pumpen die Scheiße aus dem Ding raus, bis jeder so viel davon hat, dass er es nicht mehr fressen kann. Das ist mein persönlicher Eindruck davon, ja. Arkham City fand ich super, überragend, besser als Arkham Asylum, einfach weil war dasselbe, war größer. Ich fand die Stimmung geil, das Rumfliegen, all die Sachen, die ich in 1 ein bisschen vermisst habe, waren da noch mehr drin. Und ey, super. Also meiner Ansicht nach. Und jetzt aber noch einen und danach kommt noch einer und dann irgendwann hast du halt jeder genug. Stimmt, es wird ja noch einer entwickelt, glaube ich, jetzt bei Rocksteady. Gut, der 2D-Prügler, den würde ich jetzt fast, sage ich mal... Kann man außen vor lassen. Kann man außen vor lassen, ist wenigstens was anderes. Ja. Ich finde einfach, die hätten sich mit den Zeitlinien von Anfang an mehr Gedanken machen sollen. Was kommt nach dem Teil, was machen wir danach? Vielleicht sogar die miteinander verweben können. Aber so ist es jetzt halt irgendwie das Gefühl, lässt sich bei mir nicht mehr erwehren, dass da so ein bisschen Geldmacherei natürlich im Spiel ist. Und Da sind dann die Neuerungen oft auch immer so nur dazu da, damit man halt den Shit verkaufen kann, ja. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich hab gar nicht mehr so Bock auf Origins, muss ich sagen. Obwohl ich ein super Batman-Fan bin und die beiden Teile geil fand, möchte ich mir den Eindruck vielleicht jetzt gar nicht versauen, so mit einem dritten. Vielleicht muss das so funktionieren irgendwie, dass wenn da ein Team ist, was einen Hit gelandet hat und, keine Ahnung, vielleicht wurde auch vom Publisher was investiert, dann muss er das wieder rausholen oder ja, das so. Könnten sie ja trotzdem mit einem anderen Setting auch machen. Ja, ich überlege gerade, wenn die ein komplett neues Spiel entwickeln müssten, dann wäre es bestimmt wieder teurer und dann wäre das Risiko zu hoch und deswegen machen sie das nicht. Deswegen, komm hier, nochmal sichere Bank Batman raushauen. Alles klar, Jungs? Okay, machen wir. Ja, ich zweifle nicht daran, dass es genauso abgelaufen ist, aber das prangere ich ja an. Genau, ja, diese Praxis. Ja, ich finde es auch nicht cool, klar, also... Ja. Man macht so eine Serie kaputt. Zum Glück kommen wir jetzt zu einer Serie, die nicht durch jährliche Sequels kaputt gemacht wird. Battlefield 4. Battlefield hat ja keine jährlichen Sequels. Genau, 2 jährliches. Okay, es war langer Abstand zwischen Battlefield 2 und 3. Man darf nicht vergessen, dass sie ja jetzt mittlerweile eher statt Sequels ihre Map-Packs und Mission-Packs rausbringen, die dann natürlich auch für einige Zeit tragen und dann ist mal wieder 1-2 Monate nichts und dann kommt wieder der nächste und so. Das ist schon ganz okay. Also, ich freue mich jedes Mal immer noch auf ein neues Battlefield, weil es immer auch für ein neues Multiplayer-Erlebnis steht. So. Ja, meine Battlefield eh, niemand wird sich Battlefield 4 primär angucken, weil da jetzt eine neue Singleplayer-Story oder sowas dabei ist. Beim Dreier war sie auch noch irgendwie da, aber das interessiert ja wirklich keinen Dämone. Vor allem, man hat gedacht bei dem Dreier noch, oh geil, jetzt haben sie auch mal eine ordentliche Singleplayer-Kampagne irgendwie, weil das wirkte schon ganz geil, dann spielst du es nächstes Jahr. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie ist man halt auch so kaputt gespielt worden schon. Also man hat irgendwie alles schon gesehen. Oh, guck mal, da explodiert was. Ja, auf der anderen Seite, was willst du denn noch machen? Also ich könnte mir, könnte nicht mal mehr einen Wunsch äußern, wie so eine Singleplayer-Kampagne aussehen soll. Aber da finde ich zum Beispiel, Military-Shooter. Also das ist blöd, weil ich jetzt gerade alles wieder ausheble, aber beim Vierer habe ich dann doch schon wieder Szenen gesehen, wo ich dachte, ja, okay, na gut, das ist schön. Ja, der Flugzeugträger, der sich zur Seite legt und die Flieger da physikalisch korrekt ihre Flügel abknicken. Und ich meine, das zeigt zumindest, dass noch nicht alles gemacht wurde. Danach wird es trotzdem wieder irgendwie stundenlanges Schleichen durch Städte sein und nachts irgendwie und von hinten erledigen mit seinem Sniper-Kollegen. Ich kann es jetzt schon alles nicht mehr sehen. Ich möchte jetzt schon nicht mehr spielen. Aber heiß gemacht hat es mich schon, weil es eben doch immer wieder funktioniert. Zumindest ist ein Titel, der sich speziell jetzt in der letzten Zeit durch Battlefield 3 multiplayer-technisch wieder gut bewährt hat, dass jetzt nochmal der neue Technikglanz drüber kommt. Ich meine, über den Flugzeugträger, das war eben unabhängig davon, ob man Shooter mag oder nicht, visuell einfach sehr beeindruckend. Ja, ich fand die ganze Präsentation echt beeindruckend, wie das alles aussah. Also und nicht nur hier dieses Singleplayer-Zeug, sondern auch diese Mehrspieler-Demo, wo sie dann den Vorhang aufgezogen haben und alle 64 Leute saßen am PC und haben gegeneinander gezockt. Das ist schon cool, ne? Das war echt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, ob die das einstudiert haben, dass es so eine Kür ist, damit es für die Präsentation auch glatt läuft, wie sie alles präsentieren wollen hier. Brötchenfahrt, Jetski-Fahrt, hoch in Aufzug, Hochhaus, Ballerei, Helikopter kommt direkt vom Fenster hoch. Weiß ich nicht, ob das jetzt aufgezeichnet war oder live gespielt. Aber das hat für mich einen guten Eindruck gegeben, was man da alles machen kann. Und vor allem, wie scheiß groß die Map ist. Also ich finde es richtig geil, wie weit man da gucken konnte. Und dass dann auch noch das Hochhaus einstürzt, wie episch und groß alles ist. Also ey, bei 64 Leuten, da können sie eben auch das, was wir über Titanfall schon gesagt haben, das ist schon eine Zahl, wo du einfach mal richtig viel Action machen kannst. Ne? Und wenn das die Engine trägt und der Netzcode vor allem, dann werden die Leute, die jetzt Battlefield 3 spielen, auf jeden Fall dahin umschwenken. Ja, da ist gar keine Frage, da freut sich jeder drauf. Ich glaube, dass eher die Zugriffszahlen jedes Mal steigen bei jedem Battlefield-Teil. Mhm. Und so ein Fehler wie bei Battlefield 2, dass man wirklich, sag ich mal, alles falsch macht, so ein bisschen, was die Leute lieben gelernt haben an Battlefield, vor allem an 1942, das werden die sicher nicht nochmal machen. Also das wird jetzt immer schön auf safe gespielt und eben, ja, sowas wie die Maps größer, die Zerstörung opulenter, das funktioniert ja immer. Das wollen ja auch die Leute in dem Sinne, weil das Spielprinzip ist alt wie eh und je, das ist wirklich seit dem ersten Battlefield im Grunde ähnlich, nur die Maps werden größer, die Fahrzeuge werden krasser, es kamen Flug- und Helis dazu und so, ja. Mhm. Einfach, ich find's super, dass man sich da so direkt heimisch fühlt und eben sich fast schon freut, okay, wo kann hier was in die Luft gehen, welche neuen Fahrzeuge gibt's und wie kann ich die steuern, und dann gehst du doch wieder in den Helikopter und das Erste, was passiert ist, dass 5 Leute mit dir drin sitzen und du denkst, okay, ich hebe ab, oh nein. Ja, und das passiert 100 Mal und ist doch beim 100. Mal lache ich noch, ja? Egal, ob ich vorne sitze, ob ich fliege, ob ich hinten sitze, ich lache da, ich finde es. Das mit dem Commander-Modus fand ich cool, wenn ich es mal einwerfen darf. Schön, dass der wiederkommt, ja, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr angenehm, bin ich sehr gespannt, wie das geht. Du hast erzählt mit dem Tablet, gell? Wer das, das ist ja eh so ein Trend, dass er alles immer überall Xbox Smart lässt oder andere Features einbinden. Weiß ich nicht, ob man den braucht, aber generell könnte es, glaube ich, echt. Also mir hat es halt gefallen bei dem Natural Selection, als du da das sagen, erklärt hattest, wie das so funktioniert, dass man halt die ganzen Armeen befehligen muss, damit die Scheiße läuft. Wenn das auch nur ähnlich, sag ich mal, wichtig implementiert wird, was immer ein Risiko ist, weil man eben auch dann quasi das Spiel umwerfen kann, wie es ja bei Battlefield 2 teilweise passiert ist, dass ohne Commander eben nichts mehr funktioniert. Und bei Natural Selection ist es ja so, wenn man ehrlich ist, ja. Mhm. Wenn es aber trotzdem so funktioniert, dass man das sieht, was der Commander einem sagt und dass der Commander auch das Gefühl hat, ich kann hier easy mal 5 Leute irgendwo hinbewegen und die Leute das dann auch machen, das heißt, wenn man diszipliniert ist in einem Squad und einem Team, ey, dann wird das unscheiß richtig, richtig abgefahren und wird vor allen Dingen für die ganzen Let's Player, die auf Twitch und Co. online und die Clan-Spieler und alles, wird das Tier 0 ist es dann, ja. Noch ein Hochschalten. So wie hier gerade jetzt der Regen einen Gang zugelegt hat. Ja, apropos nach uns die Sintflut, sozusagen. Kann sein, dass wir gleich nur noch Blubgeräusche von uns geben. Es ist ein bisschen dumpfer dann das Mikrofon. Nee, kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer wird sich eh jeder kaufen. Genau. Das Einzige, was man kritisieren könnte, ist die Geldmacherei durch die ganzen Map-Packs und den ganzen Kram, durch die es dann künstlich am Leben halten wird, aber so ist es halt heutzutage. Ja, aber immerhin, EA macht ja keine Online-Passes mehr, also das kann man ja denen so gut haben. Ja, da haben sie aber was Gutes, haben sich mal richtig eingesetzt. Haben sich mal endlich mal jemand, der auch an den Gamer denkt. Ja. Das ist großartig von denen. Gamers first. Sollte ihr neues Slogan werden. Gamers first. Yeah. EA, it's in the pocket. Das Geld. It's in the pocket. Your money. We mean. Go home. Go home. In dem Zusammenhang möchte ich aber auch nicht zu sehr lang darüber reden. Call of Duty Ghosts, klar, ey, da haben wir uns schon ausgelassen zur Konferenz. Es ist auch da, es kommt Ende des Jahres, whatever. I don't care. Wuff, wuff, ja. Lieber Hund, bitte töte den Linken, den mit der lustigen Kappe und danach mach mir ein Sandwich. Und okay. Er macht es. Das Einzige, wo ich dann Bock drauf hätte, ist, wenn es wie Shadow Dancer funktioniert, dass man seinen Hund auf andere Leute hetzen kann, wirklich die Zeit. Und dann, ja, und einen kleinen Foxtrot auch aufs Parkett legen kann, der Hund. Ja, absolut. Kostet aber DLC dann. Ja, klar, jedes Bein extra. Ja. Und was kommt jetzt für ein Spiel? Bei der Microsoft-Konferenz wurde gezeigt, oh, dran freut sich schon, das ist Dark Souls 2. Ach so. Was da? Okay, ich gehe. Okay, ist auch cool. Ihr redet über Dark Souls, schon mal kurz einen Kaffee. Nein. Will noch einer was? Ja, ich will auch einen Kaffee. Destiny wird mit E gemacht. Ja, dann kurz mal einen Kaffee und dann machen wir gleich weiter mit Dark Souls 2. Na gut, ja, okay. Ja, ich glaube. Ach so. Ich wollte vorschlagen, weil ich ja kein Dark Souls-Spieler bin, während ihr Dark Souls redet. Aber warte mal, gab es denn da überhaupt was Neues? Gab es gar nichts? Okay. Nee, dann kannst du nur sagen, also wir können jetzt auch gerne weiterreden, wenn ihr wollt. Jetzt sitze ich hier und krieg doch keinen Kaffee. Lass mich mal kurz überlegen, wo wurde das gezeigt bei Microsoft? Simon, geh schnell deinen Kaffee holen. Und okay, ich hol schnell. Aber nicht Destiny ohne mich besprechen. Nein. Es wurde bei Microsoft gezeigt, dran so ein, in einem Zusammenschluss mit anderen Titeln, eine kleine 2,5 Minuten. Ach so, ja, stimmt, das fand ich schade. Sowas, fandest du schade, dass es so untergegangen ja, ist dort, oder? Ja, also klar, ich meine, die hatten ja schon vorher mal diese 12 Minuten rausgehauen, aber da hätte ich mir was komplett Neues auch mal gewünscht. Gab's denn irgendwas, ich jetzt, der Dark Souls nicht durchgespielt hat, noch nicht, konnte jetzt natürlich nicht sehen, oh, da haben sie jetzt den Gegner dran gemacht und guck mal, was der für eine coole Waffe hat. Gab es da irgendwelche nichts, Momente? Was man jetzt schon vorher auch in diesen 12 Minuten schon gesehen hatte oder durch diese Interviews nachgelesen hatte. Deswegen fand ich das ein bisschen schade und das ist ja nicht, also was noch für die aktuellen Konsolen kommen soll, wusste man auch schon. Also, ja. Ich hätte da auch fast schon aber Bock, weil ich weiß, dass einige Technikproblemchen hier und da mit den alten gegeben hat, so Blighttown oder sowas, dass da zumindest, warum nicht da auch mal eine PS4 oder Xbox One Version anbieten, zumindest die dann in höherer Auflösung und gut, mit 60 Frames. Gut, wird bestimmt früher oder später kommen, werde ich, also aber erstmal die große Userbasis der alten Konsolen nutzen. Und Lead-Plattform PC ist ja vor allem erstmals, ne? Also ja, haben die diesmal gesagt. Also zumindest, dass da keine halbgare PC-Version wie bei Dark Souls mit draufkommt, kann man sich, glaube ich, noch freuen. Bevor wir in Destiny reingehen, ich hatte hier noch ein bisschen Kleinscheiß, über den wir nicht lang reden zwischen brauchen. Zwischen DA und DE? Nee, ich hatte bei C noch einige Sachen, die habe ich aber übersprungen, weil ich glaube nicht, dass ihr viel Bock auf Castlevania Lords of Shadow 2 hier habt, drüber zu quatschen. Siehst du? Ist es der 3DS? Nee. Nein. Das 3DS-Ding war das, ja, aber okay, es gab Castlevania Lords of Shadow, das war der Reboot, der vor einigen Jahren rausgekommen ist. Dann gab es das Sequel Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, was sich gespielt hat wie diese alten Metroidvanias gefühlt und so ein Zwischenkapitel dargestellt hat. Und jetzt kommt das richtige Sequel, das große Hack and Slay Castlevania Lords of Shadow 2. Und da gab es schon was zu sehen? Ja, gab es einen längeren Gameplay-Trailer. Du spielst jetzt als Dracula, als Hauptcharakter in der fernen Zukunft. Also in der echten, also in der Jetztzeit. Nein, und ich glaube, es ist Endzeit mittlerweile sogar. Also von dem, was ich gesehen habe, weil in der Lords of Shadow Story ist es dort gewesen, dass Dracula sozusagen dann lange Zeit geschlafen hat. Ne? Bei Mirror of Fate ist er kurz aufgewacht und hat Zeug gemacht und jetzt sind wir im Jahr 2000 schieß mich tot, ne? Und krass, die Welt ist eigentlich zerstört. Also das ist schon hart. Also klar, es wurde ja so angeteased. Ja. Und es war abzusehen, aber eigentlich hat man so ein Setting noch nicht in einem Castlevania gehabt. Das war ja immer so Fantasy, Dracula, Transsilvanisch, Wald, Burg. Ja, jetzt hast du eben, glaube ich, dann so Schluchten, Straßenschluchten zerstört oder wahrscheinlich wieder so überwuchertes Postapokalypsen-Zeug. Es sah bestimmt eine Menge Leute scheiße, oder? Ich weiß nicht, es sah zumindest von dem Look her, es hat jetzt nicht an Last of Us oder sowas erinnert, mit diesem typisch dann, das wirklich bunt und schön und sowas sein kann, sondern es sah sehr uneinladend aus, ne? Dass du auf jeden Fall alles wirklich dunkel, grau, zerstörte Sachen und drin dann die Geschöpfe der Nacht, die eben sich gegenseitig da bekämpfen und dass du erstmals wirklich richtig Dracula als Dracula dann spielen kann als Hauptcharakter und eben eher nicht der Bösewicht ist. Okay, es gab schon ein paar Sachen auf dem Nintendo DS, wo das war aber noch nicht direkt konkret, dass du als Dracula da warst. Ich habe Bock drauf, mal wirklich den richtigen Bösewicht dann dort zu spielen. Und Lords of Shadow war visuell sehr, sehr beeindruckend auf der PlayStation damals. Kommt eine PC-Version übrigens bald dann auch davon raus. Und ich glaube, die werden da nochmal richtig was vom Leder ziehen. Mhm. Ne? Also zumindest, wenn die Jahre mitgenommen haben, um da nochmal ein bisschen an der Steuerung, an dem Gameplay leicht zu fallen. Das hatte ja auch ein paar kleine Unregelmäßigkeiten und jetzt nicht unbedingt alles direkt bei Shadow of the Colossus klauen, wie es bei manchen Gegnern beim ersten gewesen ist. Könnte ein cooles Ding werden und grafisch sah es vor allem auch sehr, sehr gut aus. Ich hätte hier noch Castle of Illusion HD gehabt. Scheiß drauf. Ja. Deus Ex Director's Cut, das kommt ja für die Wii U raus. Das, du hast zwar schon ein bisschen gespielt. Und dann auch für die anderen Konsolen, und dann auch für die klar wurde, PS4, oder? Nee, PS3 und Xbox 360. PS3 müsste es kommen. Also ich glaube nicht, dass jemand wirklich, so gut Deus Ex ist, auch im Director's Cut, das noch auf der PS4 dann haben wollen würde. Genau. Und die Features, die halt auf dem Gamepad ausgelagert worden sind auf der Wii U oder werden, die muss man auf PS3 dann halt mit der Vita nutzen und auf der Xbox 360 mit dem Smart Glass Tablet. Ja, ich glaube aber für die Leute, die es noch verpasst haben und jetzt nicht mal die 3 Euro für eine PC-Version ausgeben wollen oder wie viel auch immer man es aktuell dann kaufen kann, das hat vielleicht dann genug neues Zeug mit dabei, dass der Director's Cut den Wiederkauf nochmal lohnt. Und die Entwickler hatten gesagt, sie entschuldigen sich vielmals für die Bosskämpfer im ersten Teil. Sie sind auch nur Menschen und die sollen jetzt auch besser werden. Das fand ich aber auch cool, dass die wirklich so ein richtiges Mea Culpa gemacht haben, wo die gemerkt haben, scheiße, wir haben jetzt Bosskämpfe verbaut in den Deus Ex und dann gemerkt, oh, das Spielprinzip ist eigentlich komplett nicht darauf geeicht und wir machen unsere Message irgendwie ein bisschen mit kaputt und dass die wirklich jetzt konkret da nochmal nachbessern wollen und können, dass es da alternative Wege gibt, die Bosse auch ohne Geballer zu bekämpfen. Also da finde ich, das ist schon sehr cool. Ja, du kannst sie mit Micropayments beschießen. Ich weiß gerade nicht, um was es geht, aber so oder so ist das die einzige richtige Antwort. Ja, der Deus Ex Director's Cut, wo die Bosse nochmal angepasst werden, kommt, dass es auch eine Nicht-Gewalt-Lösung gibt, um die zu besiegen. Also du meinst überhaupt irgendwie eine sinnvolle Art, die zu besiegen und nicht einfach diese bescheuerten Bosskämpfe, die von dem anderen Entwicklungsteam gemacht wurden. Genau, Trant hat es nochmal ausgeführt, wo er gesagt hat, auch tatsächlich, das wurde ja mit der Pistole draufgeschossen, wirklich diese Bosskämpfe, wo die am Ende dann gemerkt haben, oh nee, wir brauchen auch noch Bosskämpfe und dann, das war genau das Falsche eben, dass die sich wirklich wie ein Fremdkörper angefühlt haben. Ja. Das ist jetzt eher dann geiles Spiel, aber wirklich, die Bosskämpfe ziehen es jedes Mal runter. Ich würde sagen, das ist jedes Mal eine Hürde, wo 20% der Leute abspringen und sagen, nö, das war's jetzt, tschüss, Spiel. Dann nochmal 20% beim nächsten. Ja, es sind jedes Mal, auf jeden Fall, ja, so wie Formulare online auch immer so eine Hürde darstellen, wo Leute abspringen, auch wenn sie das, was da angeboten wird, eigentlich haben wollen. Aber sie sagen, nö, jetzt nicht mehr. Ja. Auch was nochmal anmelden, nö. Und so ist es da auch, finde ich, glaube ich. So sollte es im besten Fall. Ja, ich hoffe, das haben sie jetzt damit korrigiert. So, jetzt ist Simon wieder da, der Kaffee auch. Und wir können über das eines der größten Highlights für viele dort auf der Messe sprechen, nämlich Destiny. Ja, Mann, das war super, oder nicht? Ja, Carsten, ein weiteres Spiel, wo du dann nie mit mir spielen wirst. Ja, geil. Und ich immer nerv und sage, komm dran, mach mal. Ja, nee, muss mal gucken. Und dann sehe ich dich nachts wieder spielen und hau dich an. Und dann hast du schon Level 100 und nicht Level 1. Und dann sagst du, nee, mit dir kann ich jetzt nicht spielen, wegen deinem Level. Genau so wird es nämlich sein. Ja, genau. Aber, ja, ist nicht so, was, gell? Es ist immer ganz anders gewesen bisher. Was ist so geil an Destiny so direkt? Weil ich als Nicht-Halo-Spieler und Multiplayer-Open-World-Shooter... Ich bin eh kein Shooter-Fan mehr, aber irgendwie hat mich das beeindruckt, weil, also, warte mal, wo fange ich denn an? Genau, bei der ersten Killzone-Präsentation damals auf der PS4-Präse, ne? Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das Level ist halt wirklich zum Shooten gebaut, dieses typische Gears of War-Design, wo halt ganz viele hüfthohe Objekte sind, hinter denen du in Deckung gehen kannst. Und irgendwie turnt mich sowas ab. Und jetzt auch gerade nochmal, was ich da gesehen habe bei Killzone, auch diese Gebäude, die sehen so für den Spieler gemacht aus. Und bei Destiny ist mir richtig ins Auge gefallen, das wurde erstmal gezeichnet, hatte ich so das Gefühl. Weil das wirkt, jedes Bild wirkt wie ein Standbild. Diese scheiß große Mauer da hat mich richtig beeindruckt, wie groß die ist. Und dann kannst du da reingehen und das ist ein scheiß kleiner Eingang. Also irgendwie, es lässt sich schwer beschreiben, aber es ist jetzt nicht so nach Schema F aufgebaut, wie so Shooter-Levels auszusehen haben. Mit hier einem Gebäude, wo alles in Spielergröße ist und diesen Deckungsmöglichkeiten. Und hier noch ein Aufzug, der die Ladezeit kaschiert oder so. Weiß ich, kann ich schwer beschreiben. Sieht alles eben nicht um den Spieler drumherum gebaut aus. Sondern wie eine in sich schlüssige Welt, die eben so entstanden ist, wegen irgendwelcher Sicherheitsereignisse. Wahrscheinlich ist die große Mauer dafür da, um schlimme Tiere abzuhalten oder diese The Fallen, die da diese Welt invasieren. Ich check's nicht so ganz, ich weiß so wenig über das Spiel, aber mich hat einfach beeindruckt. Ja, könnte es aber nicht sein im Umkehrschluss, dass du dann nicht so gut dann spielen und ballern kannst drin, weil eben die Welt nicht wirklich dafür designt ist? Ich glaube schon. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass die Welt, wie Trant gesagt hat, glaubwürdig ist, weil dann will man sich drin bewegen, dann stört es einen auch nicht, wenn man sich lange bewegen muss, um die Mauer entlang zu kommen, oder wenn man erstmal durch diese dunklen Areale in der Mauer laufen muss, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen, und dann hat man aber eben dieses Aha-Erlebnis, oh geil, hier sieht's ja anders aus und hier stehen diese Türme rum, und dann hast du dich gerade so angefangen satt zu sehen, im Stehen, ohne dich groß bewegt zu haben, und dann geht schon dieser World-Event in dem Fall los, wo das Schiff rumkam und die Türme eingerissen hat und man dachte, okay, fuck, fuck, fuck, und dann kamen andere dazu, es ging so schnell plötzlich. Das ist natürlich sehr gescriptet in so einem Fall, dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt vorbereitet für die Preso, aber wenn sich so soll es laufen wohl. Wenn sich so spielt, dass man eben auch schnell merkt, oh, ich brauche Hilfe, und irgendwie finden sich dann auch Leute oder so dafür, dann ist es einfach nur, also, ja, ich mag diese Massenschlachten, die wirklich auch Massenschlachten sind, wohingegen ein Battlefield halt was anderes ist, ja, also sowas. Da hast du einen Feind, einen großen, der erledigt werden muss, und den machst du dann halt mit mehreren kalt, ja. Und das ist einfach was anderes als die restlichen Shooter. Also ich finde auch Borderlands ist da nicht dasselbe. Also ich finde, Borderlands bietet da auch ein bisschen was anderes als Destiny, zumindest von dem ich gesehen habe. Also bei Destiny fand ich zum Beispiel erstmal auch viele Designansätze so ganz geil. Also diese Außerirdischen jetzt nicht so unbedingt, die haben halt vier Arme und sind böse, aber ich mochte halt zum Beispiel, dass das Raumschiff so asymmetrisch war, was denn über diese Wüste geflogen ist und hat diesen Devil Spider Walker da abgesetzt, gegen den sie dann gekämpft haben. Irgendwie mochte ich das Design, und das ist alles nicht so generisch, dass ich beim ersten Blick denke, so Alter, hau ab, ich kann es nicht mehr sehen. Sondern es hat trotzdem meine Neugier geweckt, weil ich das in der Form noch nicht gesehen habe. Es ist auch schon ein bisschen frisch. Wie dieser fette Panzerbrummer auch so in Teile zerlegt werden musste, sozusagen, um ihn auch zu erledigen. Da kannst du nicht einfach mit viermal Raketen draufschießen, also durch, sondern du musst wirklich ihm die Platten wegschießen, ihm die Waffen wegschießen, dann irgendwie an den Kern rankommen. Ist jetzt auch nichts Neues, gebe ich zu. Aber spielt mit rein. Genau, es ist in diesem Open-World-Multiplayer-Szenario doch jetzt schon seltener, als man denkt. So. Und auch das, gerade bei dem Kampf habe ich dann gesehen, dass der Spieler irgendwie so hochgehüpft ist und hat irgendwie so einen lilanen Feuerball in das Cockpit geschmissen, was dann so sein Kern war. Das hat dann nochmal gezeigt, dass auch andere Kampfmethoden irgendwie an der Tagesordnung sind, außer nur die Wumme zu schwingen, fand ich ganz geil. Und als sie dann als sie in dem Innern der Mauern waren, fand ich technisch sehr beeindruckend, wie dieser Ghost, diese kleine Drohne, da rumgeflogen ist und hat Licht gemacht, und diese Schattenspielereien sahen Hammer aus. Und dann ging das Licht an und zum, zum, zum, gingen alle. Und dann sind auch schon die ersten Fallen angekommen, und die musste es ja dann abknallen. Und da hat mir dann danach halt gefallen, dass let's pick up our loot. Also das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, aber es soll ja so ein bisschen MMO-mäßig sein, und man kann halt dann Waffen sammeln, und das ist auch wichtig, und es ist halt bei Halo nicht gegeben, ne? Also bei Halo ist ein straighter Shooter eigentlich, und hier hast du jetzt Open World mit Online-Verknüpfung, mit diesen Public-Events, mit Waffen sammeln, das spielt alles mit rein, wo ich mir denke, das will ich spielen. Es ist weniger straightforward wie so ein Halo, ist weniger geradlinig und dafür halt offener mit Loot, mit Leveln. Eigentlich ist es eigentlich wie das, was Halo vielleicht schon immer hätte werden können, wenn man Halo Online jetzt mal gemacht hätte. Vielleicht wäre das tatsächlich die Richtung gewesen, ja. Es ist eigentlich Halo Online. Man sieht ja auch die Plasmagranate, die du erwähnt hast, die Klebegranate, die gibt es im Grunde. Die runde Form und käferartige Form der Panzer, dieses mattierte, schimmernde Blech. Das ist alles typisch Halo. Auch, hast du auch gesehen beim Kampf? Ja. Ist ganz typisch gewesen, der Mitspieler aus der Sicht des Spielers ist dann halt auf den Gegner zugerannt, ballernd, und hat dann einen Gewehrkolben in die Fresse gehauen. Weil wir mal gelernt haben, hauen ist super genau, geil. Genau, kommt gut anmacht, halten wir so bei. Fand ich gut. Finde ich gut, dass dir das aus denselben Gründen gefallen hat, auch wie mir. Ich fand auch dieses Düsterne in der Mauer drin. Ja. Die Vorstellung einfach, ich meine, man muss es ja auch so sehen, das war jetzt natürlich eine Demonstration, aber später, du triffst dich, du siehst da irgendein Item, es ist gigantomegalomanisch groß, und du denkst, oh, da will ich jetzt rein. Und hast schon Schiss, ja. Und dann stehst du vor dieser Tür, guckst nochmal hoch, merkst, wie groß alles ist. Und oh Mann, hier bleib ich jetzt stundenlang. Ja. Gehst rein, stockdunkel, ja. Und dann setzt du diese Sonde aus, ja, die auch hier ist, wie der Archivar. Nein, weil, wie heißt der? Stimmt, genau. Weißt du, ich meine, diese kleine Kugel. Ja. Und die macht dir dann irgendwann, also erst gibt sie dir ein bisschen Licht, und irgendwann hat die, glaube ich, dir das Licht angemacht. Oder ich weiß nicht, ob das die Feinde waren, die das Licht angemacht haben, aber auf jeden Fall so dieses Erforschen einer für sich komplett toten Umgebung eigentlich, ja, die dann zum Leben erweckt. Das ist einfach, ich finde, das ist immer wieder geil. Also, weil es ist, du weißt nie, was dich erwartet, und ich hoffe natürlich, dass es mehr gibt als dunkle Gänge und Streben aus Metall und so. Aber ich mag allein diese riesigen Areale, das hat einfach was für sich. Das ist einfach, das kannst du halt auch nur in der neuen Generation darstellen, von der Optik her, ohne kaschieren zu müssen, ohne faken zu müssen. Und wenn diese Mauer wirklich so ist, dass du an der Mauer mit einem Flugzeug oder irgendwas auch entlang fliegen kannst, theoretisch, was ich nicht glaube, dann wäre es wirklich perfekt. Also dann wäre es ein riesiges Areal. Ich meine, man hat ja gesehen, wie lang die Mauer ist. Nur mal angenommen, die wäre im Spiel wirklich als Level so drin und geht von da aus nur weiter und weiter und weiter. Das wäre Wahnsinn, was man da alles erforschen könnte, finde ich. Und ich liebe sowas. Ich hoffe einfach, dass es endlich mal einer macht und wirklich nicht so dieses dann doch wieder in Instanzen und doch wieder auf nur vier Leute pro Party unterteilt. Ich will mal, dass es soll wirklich groß auch bleiben. Groß ist, ja, und nicht immer nur so getan wird. Ja. Es soll zumindest ein paar storymäßige Instanzen geben, habe ich eben gehört. Es gab ja auch einiges an Story-Hintergrund und Render-Scenes hat man ja noch gesehen, dass da zumindest an Singleplayer-Content dann noch was mit dabei ist. Mich hat es eben primär ein bisschen dran erinnert, auch wenn ich mich eben mit so Multiplayer-Online-Shootern dann nicht ausgehe, Open-World-Sachen an Guild Wars 2. Tatsächlich, was eines meiner Highlights letztes Jahr gewesen ist, weil da war wirklich die Welt der Star, wie die Welt designt ist, da hat es echt Spaß gemacht, einfach nur zu erkunden, auch wirklich riesen Weitsicht und da gehe ich hin und genauso dieses World Events ist es ja hier genannt, diese Dynamic Events, was damit eingeführt wurde, dass du eben nicht nur deine Standard-Quests hast, sondern irgendwas passiert da, wo du gerade da bist und es passiert für alle gleichzeitig und die können sich entscheiden, nehme ich dran teil oder nicht, wie da landet der große Spinnenkreuzer und den können wir gemeinsam wegmachen und das sorgt für so viel Leben in dieser Welt, ne? Unabhängig davon, ob man dran teilnimmt oder nicht, was einfach nochmal richtig Bock einfach macht, sich in dieser Welt zu begeben. Ich kann auch selber entscheiden, mache ich damit, mache ich nicht. Wie passiert es dann, wenn ich dann, was weiß ich, mal Bock drauf bekomme, um das Shooter-mäßig zu spielen, dieser Guild Wars 2-Ansatz reicht mir fast schon, ne? Oder dieses Gefühl, weil das fand ich sehr cool und das wenn es für einen Shooter gut funktioniert, könnte das alles ziemlich geil werden. Im Grunde erwarte ich sowas Ähnliches auch von einem Mad Max, so dass die Welt der Star ist und man einfach auch Bock haben muss in dieser Welt, sich einfach von A nach B zu bewegen und das muss schon Spaß machen. Was bei Rage meiner Ansicht nach nicht so gut geklappt hat zum Beispiel, ist ja auch ein Singleplayer-Spiel in dem Fall, aber in Borderlands finde ich es auch zum Beispiel nur so Mittel, da macht mir das Rumfahren von A nach B, ja, ist okay, aber hat mal, keine Ahnung, mir gefällt die Welt jetzt nicht so gut, dass ich sage, da will ich unbedingt wissen, wie es hinterm Horizont aussieht, weil, wenn man ehrlich ist, sieht es ja genauso aus. Es ist super wichtig, egal ob es Online, Multiplayer, egal ob es Open World ist, die Welt, die Stadt, was auch immer dort ist, muss einfach Spaß machen, einfach dort rumzufahren, sich das anzugucken und das macht so enorm viel davon aus, ob du dann dranbleiben willst oder nicht. Der Rest ist fast schon, nicht ganz sekundär, aber müsste sich dem unterordnen, weil ohne das kannst du gar nicht erst anfangen. Ne? Das ist so ein Spiel dann. Dort wollen wir es mal sehen, wie es letzten Endes dort werden wird. Ein weiteres Online-Game, was ich hier noch aufgeschrieben habe, ich habe schon an anderer Stelle gesagt, ich bin jetzt kein großer Fan von, weil ich mir da nicht viel von erwarte, aber Elder Scrolls Online wird jetzt nochmal, ja, die Leute, die von jetzt endlich mit Skyrim langsam so durch sind und Bock auf ein Online-Rollenspiel haben, dass sie sich da in ein Elder Scrolls-Ding dann richtig ergeben können. Aber es sah für mich wieder sehr generisch aus und ich will nicht mehr. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass ja eben alle Elder Scrolls-Titel, ich will nicht sagen generisch, weil da irgendwie eine Wertung drin ist, aber Fantasy aussehen. Also bodenständig ist wirklich der Begriff, der finde ich am besten passt, weil einfach, es sieht genauso aus, wie man es in allen Fantasy-Romanen sich beschrieben lassen hat oder beschreiben lassen hat oder auch in Filmen gesehen hat. Da hat Herr der Ringe mehr kreative Feinheiten als ein Elder Scrolls, was auch nicht viel heißt. Aber ich kann mir im Ernst vorstellen, es gibt halt auch eine Menge Leute, die Bock haben auf dieses etwas geschichtlicher angehauchtes oder pseudorealistische oder wie auch immer, so ein bisschen historisch, als ob es wirklich so gewesen wäre. Und eben da finde ich, für die Leute muss es auch was geben. Also das kann ja nicht nur Sci-Fi-Baller-Shooter geben. Ja, absolut. Das Elder Scrolls ins Gesamtuniversum hat ja auch eine tiefe interne Geschichte sozusagen, mit der man sich dann auseinandersetzen kann. Für mich war es nicht so spannend, mich dann wirklich dort reinzufuchsen, weil es mich dann nicht richtig abgeholt hat. Aber spricht ja nichts dagegen, gegen wirklich die Millionen Leute, die sich in die Story, in die Welt von Tamriel und wie die da alle heißen, dann bei Elder Scrolls dann drin wirklich mal austoben wollen. Und ob da das Online-Game den Kick zusätzlich gibt, was man vielleicht durch die gefühlt leblosen NPCs in dem Singleplayer-Game nicht hat. Ne? Ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht so weit drüber informiert, aber ich finde, Elder Scrolls hat halt immer sehr gut als Singleplayer-Spiel funktioniert und ich weiß gar nicht, ob sie dann in der MMO-Suppe untergehen, weil sie sich nicht abheben können. Ich weiß nicht, ob dann diese coole Geschichte und das Universum und diese vielen verschiedenen Rassen mit ihren Konflikten untereinander, ob das irgendwie zum Tragen kommt. Weil wenn nicht, dann wird's ziemlich lame, glaube ich. Also das ist halt das, was die Saga ausmacht, dass halt jeder Teil in einem Kontinent spielt oder in einem Land, der schon seit ganz Anfang an festgelegt wurde. Die Landkarten gibt es schon ewig und jeder neue Teil findet in einem neuen Land statt, über was du schon in anderen Teilen vorher gehört hast. Mhm. In Teil 3 wusstest du, da gibt es die Katzenviecher, aber noch kein Teil hat im Katzenland gespielt, weißt du, wie ich meine? Und so wird das alles miteinander verwoben. Das macht eigentlich auch Elder Scrolls aus. Weil keine Ahnung, wie das dann bei dem MMO zum Tragen kommt. Vielleicht ist das MMO ja wirklich der Zielpunkt oder sowas gefühlt gewesen, dass man die Welt dann etabliert hat über all diese Teile und jetzt wirst du dich dann richtig mal wirklich austoben können. Ja. Ach, wenn ich das so sehe, ich meine, das sieht schon wirklich okay aus, da kann man eigentlich grafisch nicht viel meckern. Vielleicht war es aber auch der Eindruck, es sieht so gut aus für Current Gen, ne? Und man ist in dem ganzen Grafikwust, mit dem man vorher zugebombt wurde. Kackt schon ein bisschen ab. Es kackt schon ein bisschen ab eben. Vielleicht ist da, kommt oder rührt daher, dass ich jetzt nicht so wirklich geflasht oder beeindruckt davon bin. Ja, es kommt wahrscheinlich am Ende wirklich drauf an, was sie haben, ob es coole Reittiere gibt, ob man, ich sehe jetzt mal wieder Schiffe, ob die eben nur Kulisse sind, ob man sich auf denen bewegen kann, ob man irgendwie ständig nachladen muss, ob man irgendwie nur, wie gesagt, mit einer Gruppe von 10 Leuten rumlaufen kann. So. Das sind so, glaube ich, die Sachen, die das entscheiden. Vom Setting her ist es eben eine Sache, wie es schon einige gibt. Deswegen muss man ja schon irgendwas bieten. Da gibt's, es gibt genug Leute, die bestimmt dann Bock drauf haben werden. Ich habe mich darüber gefreut, wahrscheinlich einer der wenigen hier, aber Final Fantasy XV wurde dann fest offiziell vorgestellt. Da will ich auch nicht allzu viel Zeit dann drüber verlieren. Das ist das jetzt Versus? Genau, das ist das Spiel, was früher bekannt war als Final Fantasy XIII Versus. Versus, was ein Spin-off der im Final Fantasy XIII Universum sein sollte und bereits vor Jahren hätte erscheinen sollen. Die haben dann irgendwann, glaube ich, dann gemerkt, oh, die Final Fantasy XIII Marke ist schon ein bisschen verbrannt den 13. den 13. Naja, die hatten ja einen sehr großen Plan dann festgelegt, einfach weil sie finanziell sichere Produkte machen wollten bei Square Enix. Ja? Was hat gut funktioniert? Final Fantasy VII, lass uns doch mal eine komplette Spin-Off-Serie dazu machen mit Dirge of Cerberus, ein Ballerspiel, und da kommt nochmal Crisis Core auf der PSP oder sowas, dass in dem Universum einfach Spin-Offs dann erscheinen, weil da kennen die Leute den Namen und werden es dann kaufen. Das wollten sie aus Final Fantasy XIII auch machen, da sollte es dann das Richtige geben, dann ist das Publikum so geil aufs Universum, dann machen wir doch Versus XIII, das spielt auf einem anderen Teil der Welt, die dann irgendwie dann überkreuzt, und da gibt es noch Final Fantasy AG XIII auf Handys. Ich habe alles nie gerafft, was sie damit bezwecken. Ganz, ganz merkwürdig. Ja, Final Fantasy XIII hat nicht so gut funktioniert, wie sie es gedacht hätten. Es gibt trotzdem zwei Sequels, Final Fantasy XIII 2 und Final Fantasy Lightning Returns wird das 13.3 dann heißen, was jetzt auch noch rauskommt, was nicht besonders gut ausschaut. Das Final Fantasy Agito heißt mittlerweile Final Fantasy Type Zero und ist als PSP-Game rausgekommen. Und eben dieses Versus 13, was schon seit Jahren in Entwicklung ist, heißt jetzt offiziell, Final Fantasy XV wird von Tetsuya Nomura gemacht, das ist der Chefdesigner von Kingdom Hearts, da ist er hauptsächlich dafür bekannt, und Crisis Core hat das Grafikdesign gemacht ab Final Fantasy VII, also alle Charaktere, die man dort gesehen hat in-game, sind von ihm dann designt, und es ist ein Action-Rollenspiel, es ist also weder rundenbasiert noch irgendwie speziell auf so MMO-Style gemacht wie Final Fantasy XII, sondern mit richtigen Echtzeitkämpfen drumherum laufen, erinnern ein bisschen an Kingdom Hearts, aber ich hoffe, dass es ein bisschen mehr in die Richtung von Crisis Core geht, weil da gefühlen sie mir ganz gut. Da hatten sie so viele der Fehler ausgemerzt aus den alten Kingdom Hearts Games. Und ich bin bereit für ein neues Final Fantasy. Es sieht dynamischer aus als das letzte. Und mir gefiel es, dass die Welt mich so an... Ja, sie war noch ein bisschen basiert in der Realität, so wie so ein Final Fantasy VIII, aber da nochmal so eine dicke Portion Fantasy und Steampunk obendrauf. Ne? Dass du das Gefühl hast, das ist echt eine Welt in der Zukunft, wo man drin leben könnte, die aber eben nochmal aufgewertet ist. Wenn es dann zusammenkommt, so funktioniert es. Und es soll ja sogar teilweise wirklich ein bisschen open-worldiger sein von dem Look, von dem Design, was ja ein Rollenspiel eigentlich sein sollte. Also hoffentlich nicht nur Korridore und Schläuche. Dann, ich kann nicht anders, ich bin wieder gehypt, ich habe wieder Bock und ich werde vielleicht wieder das gebrannte Kind sein, wenn es soweit ist. Aber dann freue ich mich in 4 Jahren auf Final Fantasy 16. Ja. Also heiße Herdplatte. Heiße Herdplatte. Ja, genauso bin ich. Ey, was sage ich denn da? Ich habe mich so über Kingdom Hearts ausgekotzt. Ich habe alle Spiele zu Hause stehen. Ja, und ich habe mir das fucking HD-Remake bestellt, und damit es dann auch im Schrank steht. Ich finde, Square sollte mal einen Film machen. Ein Film darüber, wie sie das ihre Firma an die Wand gefahren haben. Wobei Advent Children war doch sogar noch, der Film war doch sogar noch ein größerer Erfolg, zumindest als Final Fantasy The Movie, oder? Ja, Final Fantasy The Movie war ein Vollflop, über 100 Millionen Dollar Verlust gemacht. Advent Children wurde eh schon kostengünstiger produziert, aber da hat man auch... Spielengine. Ja, es sah schon ziemlich gut aus. Der Film selber war komplette Grütze, also rein inhaltlich, aber sah jedenfalls gut aus. ich möchte nichts mehr filmmäßig von Square sehen. Konzentriere dich drauf, gute Spiele zu machen. Ich finde auch, die können das nicht so gut, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Kontext nichts für mich, aber ich muss es erwähnen, damit die Leute dann sagen, oh, wo war denn Kingdom Hearts 3? Ja, Kingdom Hearts 3 wurde auch angekündigt, offiziell. Das ist dann demnächst kommt. Mein Bier ist es nicht, es wird kommen, freut euch drauf. Ich bin ja immer noch interessiert an dem Thema, weil ich gespannt bin, ob es irgendeine Star-Wars-Verwurstung gibt. Über 1000 Ecken wäre es ja möglich. Ist ja nicht so, als ob es unmöglich wäre. Es könnte durchaus möglich sein, vor allem, so, wenn man so, bedenkt. Ja, so Dings in seinem modifizierten TIE Fighter hier. Kurz Darth Vader in seinem... Das wäre super. Das wäre schon sehr lustig. Wäre schon geil irgendwie. Das könnte man tatsächlich so irgendwie niedlich machen. Also es ist sogar vielleicht nicht so weit entfernt, wenn man denkt, die Final Fantasies allgemein sind teilweise wirklich von Star Wars inspiriert, was das angeht. Die Macher waren immer Fans davon. Du findest so kleine Zitate und Dinger da drin. Final Fantasy XII war eh eine komplette Nacherzählung von Star Wars mit inklusive Charakteren, die gleich aussehen. Und Prinzessinnen und Rebellion und so weiter. Und du hast in jedem Spiel die Charaktere Bix und Wedge. Das sind die beiden Flugbegleiter von Luke Skywalker gewesen auf dem Todesstern. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es dann eine Möglichkeit gibt, würde auf jeden Fall Star Wars eingebaut werden. Also in Kingdom Hearts, meine ich. In Kingdom Hearts, ja. Ja, aber es sind ja die gleichen Leute, die auch jetzt Final Fantasy XV machen. Also hast du da eine Chose an Menschen, die dann an beiden Spielen dann arbeitet. Und das könnte durchaus cool werden. Gut, genug dazu. Lego Marvel Super Heroes, neues Lego-Game, diesmal mit Marvel gelöst. Ich bin nicht mehr zu begeistern für Lego. Also ist das durchaus okay. Lightning Returns hatten wir gesprochen. Lost Planet 3 wurde hier nochmal erwähnt. Ich hätte gedacht, dass es längst erschienen sein sollte. Stimmt, ja. Ja, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft davon, dass es vielleicht eine Alternative zu Dead Space 3 wird. Aber mal gucken, ob es wirklich was taugt oder nicht, wenn es rauskommt. Mad Max hatten wir kurz erwähnt. Gab es aber auch nicht viel zu sehen. Es gab nur auch so einen Stimmungstrailer. Ja. Ne? Da kommt ja der Film relativ bald, dieses Jahr vielleicht noch, oder zumindest Anfang 2014 mit Tom Hardy als der neue Mad Max. Und er wird, glaube ich, wird er auch von George Miller wieder gedreht. Das ist der Regisseur von den alten Teilen. Auf jeden Fall, ich mag Tom Hardy. Ich glaube, den Film werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich glaube, Tom Hardy kann alles spielen, ja. Ja, ich mag die Mad Max-Sachen auch sehr gerne. Bester Mad Max Teil 2. Ne? Road Warrior, großartig, mit dem Ayatollah auf Rock'n'Roller. Aber egal, ne? Also wenn es dann, wie auch immer das Spiel dort werden wird, der erste Gedanke ist, scheiße Lizenzkram. Ja? Der zweite Gedanke, Moment, es könnte ja vielleicht doch was taugen. Also ich will mich erst davon überzeugen lassen, wenn es soweit ist. Ich meine, so ein Render-Trailer, wenn dann auch nichts kommt vom Spiel, denkt man natürlich auch immer, okay, da wollte jetzt nur schnell jemand auf der Welle reiten und da gibt es zum Spiel wahrscheinlich noch gar nicht so viel. Wahrscheinlich noch nichts. Nee, Hauptsache, wir haben schon mal gesagt, wir haben das hier. When it's done. Und dann ist es halt, es gibt halt wirklich gerade dieses Wüsten-Endzeit mit Auto-Ding, ist wirklich auch schon leider von anderen so oft benutzt worden, dass da Mad Max ein bisschen wirkt wie von der letzten Bank und viel zu spät gekommen. Aber ey, kann man sicher geil machen. So ist es nicht. Ja, kann man was Geiles draus machen. Wenn die noch einen Ansatz finden, dann gerne. Ich habe mit Amüsement daran zurückgedacht, wie ich so vor 5-6 Jahren dachte, oh cool, Fallout 3, endlich mal was anderes, endlich mal Postapokalypse. Ja. Und jetzt ist Postapokalypse ist das neue Modern Warfare, ist das neue Zweiter Weltkrieg. Jetzt wird es so den Rachen runtergedrückt, noch einer und noch einer, komm, friss wie ein Sieben. Ja. Und dann kommt Mad Max bei raus. Nein, das könnte cool werden, wenn sie dann eine gute Idee finden. Mein Game of the Show wurde auch schon vorher angekündigt, aber jetzt mal präzisiert mit dem Trailer, aber ich freue mich am meisten absolut auf Metal Gear Solid 5. Das wird sehr beeindruckend großartig aus. Mich hat es aber ein bisschen aus der Bahn geworfen, als ihr alle gesagt habt, das soll noch Current Gen sein, also für die aktuellen Konsolen. Anscheinend, das, was sie da gezeigt haben, war doch eindeutig. Ja, anscheinend ist cool. Es ist auch Current Gen, aber die haben eine spezielle Xbox One Version dort gezeigt. Also denke ich mal, wird da ein gewisser Zwischengrad davon sein, dass die Auflösung runterdrehen oder die Framerate für die Xbox 360 und die PS3. Aber es war tatsächlich Next Gen, was dort bei der Konferenz gelaufen ist. Also da bin ich einem Irrtum auferlegen. Aber auch unabhängig davon, rein der Open-World-Aspekt bei einem Metal Gear, den hatte man in der Form noch nicht. Du hattest ja manchmal ein paar Areale bei Metal Gear Solid 3, die sich ein bisschen open-worldiger angefühlt haben, so über, was weiß ich, irgendeine Soldatenstation, die du dann nach und nach einnehmen musst. Und ey, ich bin durch Last of Us so angefixt einfach auf wieder Stealth-Gameplay. Ne? Und Last of Us hat das zwar schon cool gemacht, aber kommt bei weitem nicht an Metal Gear ran, was so den Detailgrad angeht. Ich will wieder richtig cool schleichen mit Big Boss. Ich will super beknackte Story-Wendungen dort sehen. Ich freue mich drauf, dass Kiefer Sutherland ihn jetzt spricht, obwohl ich David Hayter ganz gerne mag. Und es ist das wichtigste Kapitel, was noch aus diesem ganzen Prequel-Scheiß erzählt werden kann, nämlich wie aus Big Boss, aus dem Helden, der Superbösewicht wird. Na, weil ich glaube, da ein Charakter zu spielen, der im fortschreitenden Spiel immer moralisch fragwürdigere Entscheidungen trifft und wie du dich, ob du dich mit dem noch identifizieren kannst und was du machen kannst, das ist mal ein sehr interessanter Ansatz, der hoffe ich auch vernünftig erzählt wird. Ist eigentlich die Frage, ob man den Charakter auch in der zweiten Hälfte dann spielt oder ob sich Kojima einem ähnlichen Trick bedient wie bei Metal Gear Solid 2 oder ähnliches, dass man eben plötzlich einen unerwarteten anderen Darsteller kriegt, eine Figur. Da bin ich mal gespannt, aber ich glaube, das wird könnte so ein bisschen das Meisterwerk werden, eben weil es storytechnisch endlich auch mal richtig was hermacht. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass die anderen Teile nichts hergemacht haben, aber in dem einen gut, im einen ist Snake halt älter. Und jetzt, also im Vierer, und das ist so das Setting, er stirbt und ist alt und kämpft gegen sein Alter und die Rüstigkeit an. Und in 5 finde ich das eine geile, weiß ich nicht, Metapher aufs Leben. Ich glaube, so, ja. Auch dieses Batman Dark Knight Ding, so, weißt du, entweder du stirbst oder du lebst lange noch, um selbst zum Bösewicht zu werden, so dieses, einfach Leben fickt dich einfach kaputt, bis du einfach auch böse bist, so. Bis du merkst, ach, auf der Spur ist ja viel weniger Verkehr, da geht's ja viel, komm ich ja viel schneller ans Ziel. Komm ja viel schneller voran, jetzt ist mir auch alles egal. So, ja. Kann mir keiner erzählen, dass man nicht ab und zu denkt, ach, so ein Bösewicht, der hat's leichter. Ist wahrscheinlich nicht so, aber... Ja, und irgendwann ist es kein Bösewicht mehr, sondern ein gutes Vorbild. Ein gutes Vorbild, ja, Big Boss, ja, so will ich auch werden. Ja, aber das ist durchaus, glaube ich, der Ansatz, speziell Kojima ist ja eigentlich, er spricht nur in Metaphern, ne? Egal was er macht, er hat sich irgendwie so seine Gedanken gemacht. Ja. Wir beide hatten ja kurz darüber geredet, Metal Gear Solid 2 so verschmäht, wie es dann teilweise gewesen ist, wenn du dir die storymäßigen Hintergründe jetzt heutzutage mal anguckst, mit dem Kontext, wie das weitergegangen ist. Und Metal Gear Solid 2 war ja quasi eine Parabel dafür, dass man von unnützer Information irgendwann erschlagen wird, dass die Wahrheit und wichtige Informationen untergehen. Und jetzt sind wir in einem Wust aus Internet und Videos und Memes und so weiter. Genau die Meme war das Thema von Metal Gear Solid 2 vor 12 Jahren dann gefühlt. Also ich weiß nicht, was Kojima dort im Petto hat. Ich freue mich sehr drauf. Ich mag das Zeug spielerisch und inhaltlich wird's ganz großes Ding. Ich werde es mir direkt mit der PlayStation 4 kaufen, wenn's da ist. Ich muss sagen, ich bin nicht Fan von Metal Gear Schleichereien, was total absurd ist, weil das halt wirklich eigentlich das Alleinstellungsmerkmal ist von Metal Gear. Aber mir haben immer mehr die Charaktere, die ganzen Dialoge, das ganze Kojima-Ding hat mir mehr gefallen als Schleichen. Und ich habe sogar auch später, auch schon in 2, viel lieber geballert als geschlichen. Ich finde, das Schleichen hat irgendwie nie so richtig funktioniert für mich. Vielleicht bin ich nie in diese Mechanik reingekommen, kopftechnisch, aber ich werde es natürlich, freue mich trotzdem tierisch. Ich habe bisher jeden Teil durchgezockt und war auch echt immer am Ende total froh, dass ich mir das gegeben habe und das wird auch diesmal so sein. Also Ich hoffe, dass sie gameplaymäßig die Fortschritte, die im Vierer gemacht wurden, mit endlich mal vernünftige Kamera und besser an die Leute rankommen. Das war zwar immer noch nicht nah dran an richtig gut polierten westlichen Spielen, was so das reine Gameplay angegangen ist, dass man so auch ein bisschen noch sperrig da rangehen musste. Aber da glaube ich auch eigentlich, dass ich da echt gut präzise Zeug dann machen werde. Und ich habe es ja in Last of Us-Kontext schon mal gesagt, ich habe wieder Bock auf Schleichen. Ich habe gerne beides gemacht, nicht nur geballert, sondern auch sehr gern geschlichen. Und jetzt in so einem Afghanistan, so Rambo 3-Style, so eine Basis zu infiltrieren mit einem großen Gegner und alles. Ey, das ist schon cool. Habe ich Bock drauf. Es wird sehr gut werden. Mirror's Edge 2 habe ich hier noch rough geschrieben. Ich habe den Trailer leider noch nicht gesehen, aber es ist Mirror's Edge 2. Leute warten lange drauf und ich glaube, das wird auch ein guter Hype-Titel dann werden. Hat keiner von euch, ich habe den Trailer leider auch noch nicht bei gesehen. Bei der EA-Pressekonferenz war es zu sehen, aber ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, was. Ja, ey, die Leute, die sich drauf freuen, freuen sich drauf. Ego-Jumpen ist cool. Ja, ich hatte auch viel Spaß mit dem ersten, bis ich irgendwo hängen blieb, wo ich einfach bis heute nicht rauskam. Ja, an der Wetterfahne. Wetterfahne? Nee, da irgendwo hängen geblieben beim Jumpen. Ja, ich weiß. Der war nicht so gut. Geschickt. Nee, ich hing irgendwo in einem Gebäude und wusste einfach nicht mehr, wie ich da jetzt rauskomme. Und der Alarm ging los und Leute kamen und schießen mich und dann, kaputt. Oh, Konsole ist ausgeschaltet, nie wieder angemacht. Das ja, kenn ich doch. Nee, ich so 5-mal versucht und dann nie wieder angemacht. Okay. Ja. Aber an sich geiles Spielprinzip und würde ich auch gerne nochmal woanders spielen. Ich hätte mich ein bisschen mehr gefreut, wenn dann zumindest Beyond Good and Evil 2 gezeigt worden wäre, weil darauf hätte ich mehr Bock gehabt als Mirror's Edge 2 von so lang vergessenen alten Serien, die nie Hoffnung auf ein Sequel hatten, wenn man die in einen Topf ein bisschen so wirft. Aber gut, ich nehme das, was ich kriegen kann. Ich freue mich auch sehr drauf, auch wenn man noch nicht so extrem viel gesehen hat, ein bisschen Gameplay. Murdered Soul Suspect von Square Enix, was so eine Art ein bisschen, kennt ihr noch Ghost Trick auf dem Nintendo DS? wo man irgendwie am Anfang wird man umgebracht und dann muss man als sein eigener Geist seinen Tod aufklären oder sowas. Und hier ist es dann ähnlich. Da kann man doch auch in Gegenstände rein. Genau, dann ist man als Geist eines Detektives unterwegs, der umgebracht wird am Anfang und muss mit der richtigen Welt interagieren, indem man in Gegenstände reingeht oder in Personen sich dann verdeckt oder was weiß ich, du gehst in den Polizisten rein und kannst in seinem Gedächtnis herumkramen, was er da gerade für Beweismittel sich angeguckt hat und muss auf die Art so Verbrechen aufklären. Und ich mag allgemein dieses Adventure-artige, was das wohl ein bisschen propagiert, und auch so Mordfälle-Auflösung mache ich auch super gerne in Spielen. Dann das könnte ein richtig geiles Ding werden, habe ich Bock drauf auch. Aber auch hier für die aktuelle Generation natürlich. Das ist jetzt nichts, was Next-Gen kommt. Ich hoffe, dass sie dann zeitnah bald damit fertig werden. Need for Speed Rivals heißt das neue. Hab den Trailer da leider auch noch nicht gesehen. Was Scheiße, bietet was Need for Speed Rivals? Meine Erinnerungen sind gerade verfälscht, weil ich mir eben kurz vorher noch The Crew angeguckt hatte, was wir auch vergessen hatten. Ja, das ist unter T, wie The. Ach, echt? Und The Division auch, oder was? The Division und, The Division ist unter Tom Clancy's The Division, so, also okay. Dahinter. T wie Tom Clancy. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, was bei Need for Speed Rivals war. Ja, ich habe davon nichts gesehen. Was war jetzt? Da kommt jetzt auch noch ein Kinofilm. Auch mit, gut. Also. Da kommt doch ein Kinofilm dann parallel mit Aaron Paul. Ja, das hat mich überrascht. War das vorher schon bekannt? Nee, das wusste ich gar nicht, dass da jetzt ein Kinofilm kommt. Ich auch aber nicht. Vielleicht war es ein bisschen klar, dass jetzt Fast and the Furious ungefähr 8 Fantastilliarden Dollar eingenommen hat insgesamt weltweit, dass da jetzt noch mehr Autorennfilme kommen. Und Aaron Paul ist ja der aus Breaking Bad, der Jesse Pinkman. Und den mag ich als Schauspieler ganz gerne und ich hoffe, dass er nicht zu arschlochig rüberkommt in seiner Hauptrolle oder sowas dort. Aber würde ich mir angucken auch. Ja, würde ich mir auch angucken. Ey, was anderes soll man da erwarten, außer ja sowas Fast and the Furious-mäßiges, vielleicht ein bisschen weniger prollig, weil kein Vin Diesel dabei ist oder irgendwie anders geartet, aber im Grunde wird es dasselbe sein. Im Grunde wird's. Autos sahen alle noch ein bisschen krass teurer aus, also wir haben so richtige Nobelsportwagen nochmal verbastelt im Gegensatz zu Fast and the Furious, wo es meistens halt so umgebaute Reisschüsseln sind oder irgendwelche Muscle Cars, aber ja komm, hat mich auf jeden Fall überrascht. Also ist kommt fast ein bisschen spät, kann man sagen. Ja, stimmt. Es hätte eigentlich schon mal vor langer Zeit dann angekündigt werden können. Was habe ich hier noch? South Park wird hoffentlich bald fertiggestellt. Also ey, ich hatte ein bisschen Befürchtung gehabt, als THQ untergegangen ist, dass das wohl nicht mehr kommt, aber irgendwie die South Park Studios finanzieren wohl selbst einen großen Teil davon, dass sie sich eine gewisse Freiheit, was den Inhalt angeht, dann so vorbehalten. Und ey, wenn ich schon dann höre, ey, ein Zauber im Spiel ist, da benutzt du eine Autobatterie und Wasser, ne, um Leute dann zu elektrisieren und solche Zeug, ey, ist es auch South Park, ne? Also South Park wird's, mag ich sowieso als Serie schon sehr und als Spiel, glaube ich, werde ich auch dann richtig gerne das spielen wollen. Hat auch den kürzesten, aber doch lustigsten Trailer dieser E3, fand ich. Hat mir sehr gefallen. Hab ich nicht gesehen. Nicht? Nee. Guck ihn dir an. Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich schon. Weil es ist halt einfach, Randy bringt irgendeinem kleinen Jungen so ein Karate. Oh, das ist super. Karate-Furz. Da freue ich mich ja schon. Ist wirklich nicht schlecht. Das ist einfach nur, ist halt South Park-Humor. Also da kann man jetzt nicht, wenn einem das nicht gefällt, wird einem das Spiel wahrscheinlich auch nicht zusagen. Es sei denn, man ist Hardcore-Rollenspiel-Fan. Mhm. Ich freue mich tierisch drauf. Ich glaube, das wird eine Menge South Park-Fans zu Rollenspielen bekehren. Ja, und eine Menge Rollenspieler mal endlich aus dem ganzen Trott der Fantasy und dann Zukunftsdesigns oder sowas mal ein bisschen einen anderen Geschmack. Können auch mal über sich selbst lachen. Star Wars Battlefront sind wir bei S angelangt und die Battlefront-Sachen waren ja lange beliebt. Es war ja mal angedacht, dass ein neues Star Wars Battlefront kommt. Das ist ja der dritte jetzt. Ja. Aber jetzt wurde es offiziell gemacht. Kann mir sehr gut vorstellen, wenn die das in dem Scope, in der Größenordnung noch erweitern können, dass du richtig viel Boden- und Luftkämpfe und TIE Fighter und whatever du dann mit kombinieren kannst. Das könnten richtig geile Massenschlachten werden dann später speziell. Also auch, was weiß ich, auf Hoth-AT-AT-Kämpfe und TIE Fighter, die oben herumschwirren parallel und was auch immer passiert. Kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Das wäre echt Star Wars cool. Mag. Was ich mir auch noch wünschen würde, wäre so ein Truppentransporter-Job. Also ich fand, das hat bei Battlefield immer echt gut funktioniert. Du willst ja Busfahrer sein. Ja, genau. Bei Battlefield fand ich es nämlich immer geil, wenn ich nicht unbedingt an der Front sein musste, sondern eher so diese logistischen Aufgaben übernehmen musste, oder habe ich mir ausgesucht, wie Medikits verteilen oder ja, hier Munition, schieß ein bisschen, ich gehe wieder, ciao. Oder aber gab's ja bei Battlefront ginge das, ja, könnte man das ja auch machen. Ja, da kann man sich wahrscheinlich gut spezialisieren, was das angeht. Also mal gucken, wie sie das letzten Endes verzahnen wollen, vernünftig. Der Trailer ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil er einfach einem direkt zurückwirft in die Kindheit und dieses Gefühl, einen neuen Star-Wars-Film sozusagen zu gucken. Ist kurz, CGI, sagt gar nichts aus, aber ist halt einfach macht Bock, einfach so geil. Man sieht halt kurz die Perspektive von so einem Soldaten auf Hoth, wie das so ist. Und es ist alles drin, was man eigentlich haben will. Also super. Es wird cool werden, auf jeden Fall. The Bureau XCOM Unclassified soll endlich mal erscheinen, lange Zeit in Entwicklung. Das ist der XCOM Ego-Shooter. Ja, der rauskommen sollte eigentlich parallel oder vorher schon dem Strategie-Part. Wurde dann kurz eingestellt, dann umbenannt und ist jetzt eben irgendwie The Bureau. Ist The Bureau. Ich glaube, ist gut, dass sie es umbenannt haben. Das ist jedenfalls nochmal ein bisschen separieren davon. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Shooter in dem Universum und Originalspiel. Ich meine, das war auch dein Game of the Year, wenn ich mich recht erinnere, dran, das Strategiespiel letztes Jahr. Ich hatte echt viel Spaß damit. Und gibt es jetzt auch for free übrigens für PlayStation Plus Subscriber. Die können das jetzt 12 Monate lang sozusagen umsonst spielen, wenn sie dann. In 12 Monaten kriegt man es auch durch. Kann ich auch nur empfehlen. Ist ein sehr, sehr gutes Rundenstrategiespiel. Endlich mal wieder ein gutes XCOM. Deswegen finde ich, muss man sich ja gar nicht jetzt über so The Bureau freuen. Also weiß ich nicht. Also es hat schon so ein paar Elemente, die aus dem Strategiespiel entliehen sind, was ich da gesehen hatte, dass man halt eben auch Befehle erteilt oder seinen Teamkameraden dirigiert durch diese Ego-Perspektive, weißt du, Point and Click. Aber das ist ja ein bisschen Quatsch eigentlich, weil das Tolle an dem Dirigieren ist ja, dass du die Übersicht von oben hast. Und ich sehe den Sinn auch nicht so. Ich weiß nicht, ich glaube, man könnte das sicher mal irgendwann kombinieren, so diese Strategieebene und diese Ego-Shooter-Ebene, aber braucht man das, braucht man einen weiteren Shooter gegen Aliens, auch noch in 60er Jahren, auch der Gag wurde schon 100 Mal geritten, dann finde ich auch noch, ganz im Ernst, dass eben die Art, wie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die Feinde oder wie sich hier die Feinde manifestieren, das war, glaube ich, so eine Art schwarzer Brodelschleim oder wie so eine Masse aus Schaben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war ziemlich random und wirkte auf mich echt so, ja, da ist euch echt nichts eingefallen. Und das fand ich halt schon nicht mehr so geil. Also da hätte man sich wenigstens irgendwie für die Manifestation der Aliens, wenn das schon aus der Ego-Perspektive zu erleben ist, was Besseres einfallen lassen können. Oder irgendwie mehr so das Feeling der alten XCOM-Teile versuchen, in den Ego-Shooter zu retten. Das haben sie alles nicht gemacht. Sieht technisch auch nicht so cool aus. Also nee, überhaupt nicht. Im letzten XCOM war es nicht so wild. Ist ja eh top-down und guckst von oben und da war es schon okay. Aber jetzt bei einem Shooter fällt es nochmal umso mehr ins Gewicht, wenn es alles so blockig und schlecht animiert aussieht. Ich denke, da will man einfach die Verluste minimieren, die man vielleicht hatte durch das Absetzen des Spiels. Und ja, da muss mich erstmal jemand überzeugen. Ja. Ja, absolut. Ich hoffe, dass sie dann die Marke nicht unbedingt damit beschädigen oder sowas, dass es dann sagen, oh, XCOM hat ja nicht funktioniert, so gerade als Shooter, was ja alle Leute mögen, deshalb lass uns lieber nochmal auf das Strategiespiel verzichten. Man muss auch einfach mal akzeptieren, wenn eine Sache nicht funktioniert und XCOM hat nie funktioniert außerhalb der Strategie-Ebene. Ob es jetzt XCOM Enforcer ist, XCOM Interceptor, XCOM bla, das funktioniert nun mal einfach nicht. Akzeptiert es. So, du kannst nicht einfach die Elemente aus einem Alien-Strategiespiel nehmen, was einfach das älteste Klischee der Welt ist, nämlich Aliens, und denken, nur weil, wenn du da einen Ego-Shooter draus machst, das wiederum das beliebteste Genre ist, dass dann da was Originelles bei rauskommt, wenn du einen Alien-Ego-Shooter machst. Das ist doch ein No-Brainer, dass das nicht irgendwie nichts Besonderes ist. Step 1 Alien, Step 2 Ego-Shooter, Step 3 Fragezeichen, also Step 4 Profit, genau. Ja, das Fragezeichen ist das Problem bei den Leuten dann hier. Ja. Gut, das zu The Bureau, The Crew hattest du angesprochen. Jetzt sind wir bei T mit den Spielen. Dem Trans ein Spiel. Nee, eigentlich nicht wirklich. Fabian hatte nur gemeint, ich soll es mir unbedingt mal angucken, was ich dann auch gemacht habe und fand es auch ganz nett. Was ich ganz cool finde, es scheint ein Open-World-Racer zu sein, der ziemlich nahtlos Singleplayer mit Multiplayer verbindet halt. Da gibt es keine Lobby, sondern man trifft sich einfach so oder verabredet sich und fährt dann gemeinsam seine Rennen. Man kann auch zusammen Objectives erledigen. Das habe ich nicht so ganz gecheckt, was man da machen muss. Ob das jetzt nur Rennen fahren waren oder ob es da auch Verfolgungsjagden gibt mit der Polizei, also scheint schon sehr vielschichtig zu sein. Abgeturnt hat mich wieder, der hat irgendwas von Sammelaufgaben erzählt, also einerseits wieder cool, du kannst die ganze Welt befahren, es gibt keine Grenzen oder sowas, also es gibt auch Offroad-Wagen, wo du die ganze Scheißwelt befahren kannst, aber Sammelaufgaben sind eigentlich das Letzte, was ich in einem Rennspiel machen will. Muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ja, es war technisch sehr beeindruckend einfach, weil die Welt verdammt groß ist und so wie bei Test Drive Unlimited, hatte ja auch keine Grenzen, war halt auch technisch sehr eingeschränkt, fand ich, weil das so, es lief nicht so flüssig und war auch nicht so super hübsch, eben geschuldet durch diese riesige Welt und das könnte hier jetzt mal wegfallen. Ja. Was ich auch nicht so gerafft habe, ist, er hat da einmal was in Las Vegas gezeigt und einmal in Miami. Und ich glaube, als ich die Karte gesehen habe, da war das wirklich ganz Amerika, also Nordamerika, aber so groß kann es nicht sein. Ich glaube auch nicht ganz. Also es ist wahrscheinlich so eine kleine reduzierte Version wieder, oder? Wie in San Andreas, genau, so nur halt dann doch größer als San Andreas. Da fährst du eben mal eine Minute von Miami nach. Ja. Also ich finde es halt ganz cool, so ein Open-World-Rennspiel gibt es nicht viel. Das war eigentlich nur Test Drive, was das in diesem Umfang gemacht hat. Und da leider mit dem Hawaii, zweiten zu viel Spackerei. Genau. Ja, beim zweiten, genau. Da gab es ja dann zwei Inseln. Also der erste schon, ich muss mal überlegen, das kam ja zum Start von der Xbox 360 fast. 2006. Oder im ersten Jahr, genau. Und dafür war das schon echt ziemlich weit seiner Zeit voraus und war ja auch gut spielbar, hat echt Bock gemacht. Mhm. Und sowas gab es dann lang nicht mehr. So ein grenzenloses Open-World-Rennspiel. Ist jetzt The Crew wahrscheinlich wieder. Wäre mal interessant zu sehen, wie es wird. Ein bisschen vermisst habe ich eben den Gegensatz zu diesen ganzen Open World und Realismus. Ich will mir da mal einen züchtigen Arcade Racer ein bisschen. Ich möchte ganz lieber gerne ein Burnout haben, was weniger an Paradise erinnert, sondern Burnout 3 ist vielleicht mein Lieblingsrennspiel aus der vorletzten Generation. Das habe ich so oft auf der Xbox 1 damals gespielt. Ich habe ohne online zu spielen 2.500 Takedowns dort gemacht in dem Ding. Und einfach so ein geiles Rennspiel, volle Pulle, richtig auf festen Straßen, wo ich nicht mich darum kümmern muss, wo ich den Gegner mit der besten Kreuzung dort finde. Hätte ich mal wieder Bock drauf, aber das soll jetzt The Crew nicht wirklich dann negativ ausgelegt werden. Wenn sie ihre Sache gut machen können, dann kann ich es auch akzeptieren. Split Second war eigentlich sowas, das hätte ihr vielleicht auch Spaß gemacht. Ja, ist leider ein bisschen untergegangen damals in der Zeit, also ich hatte es auch nicht im Blick gehabt damals. Ich hab's ja und ich fand, dass diese Events, die man da triggert, zu wenig wirklich verändern oder zu wenig wirklich im Spiel verwurzelt sind. Das ist halt so ein netter Effekt, den man halt irgendwann... Eins dieser Features. Ey, wir haben da die tolle Idee. Ja, genau. Oh ja, das ist geil, können wir machen, Spiel ist raus. So. Okay, ja. Und dann merkst du, brauchst nicht noch einen Teil von so. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Hier noch ein letztes Spiel mit The im Titel. Ich weiß jetzt nicht, ob nochmal Gameplay davon gezeigt wurde, aber ich habe mich seit dem ersten Trailer drauf gefreut. The Evil Within. Ach so, stimmt. Ja, gab es nichts zu sehen, oder? Da gab es, glaube ich, nichts zu sehen. Da gab es ja auch, es gab eine Handvoll Screen. Ist das Mikami? Das ist das, genau, das Mikami Horror-Game, was jetzt wirklich wohl der legitime Nachfolger von Resident Evil 4 sein soll. Du hast ja schon Ansätze in Shadows of the Damned. Jetzt ohne gesehen. Scheiße. Ja, stimmt. Shadows of the Damned hatte so Cooles in manchen Bereichen, war auch sehr viele nervige Sachen drin mit diesen ganzen Schattenwelten und so weiter. Und ich fand, es war auch nicht so präzise wie Resi 4, dass jetzt bei Evil Within, wenn er der Mikami wieder die Horrorstimmung richtig hinbekommt, und ihm vertraue ich genau, was solche Horrorspiele geht, wesentlich mehr als den Leuten, die aktuell Resident Evil eben machen. Ja genau, es sind weder sind die Einflüsse von Resident Evil 5 und 6 erkennbar, noch Suda51-Einflüsse, also da sehe ich irgendwelche Penisgewehre und Geschichten, oder war es ein Schwert? Nee, war ein Gewehr, gell? War eine Knarre. Alles. Eine sprechende, ja, stimmt, das war ja alles. Und es war sein Boner. Big Dick Johnson. Ja, na gut, genug davon. Ja, also ich glaube auch, man muss es auch mal wieder schaffen, diesen subtilen Horror, der so aus der Magengrube kommt, so, ja, und da nicht weg will, den muss man wieder mal erzeugen. Und da gab es lange nichts. Es ist alles in diese Schocker, Massen von Gegnern Richtung gegangen und da wird es echt mal Zeit. Ja, hier gibt es Gameplay-Material. Oh, es gibt Gameplay-Material. Ja, ja, aber doch, aber das ist doch auch schon... Das gucken wir uns nochmal schön an. Okay, das ist jetzt neu. Aber es gab ja schon ein paar Szenen, die man sich angucken konnte. Oder auch vorher schon. Ja, wenn ich mich nicht irre. Ich habe noch eine Handvoll... Diese Straßen mit den Polizeiwagen, genau, und so. Genau, so eine Handvoll Screenshots habe ich noch im Kopf. Aber ich habe jetzt noch nicht Bewegtmaterial dort vielleicht gesehen. Vielleicht waren es auch nur Screenshots. Ja. Aber in der Richtung absolut. Jetzt, wo ich noch mal ein bisschen im letzten Jahr Resident Evil 4 noch mal ein bisschen gespielt habe, nach langer Zeit dort wieder, man merkt, obwohl die so oberflächlich nah dran sind, der 4er, der 5er und der 6er, dass einfach komplett der Inhalt und das Herz und was wirklich so Survival-Horror ausmacht, das ist beim 4er noch so stark vorhanden und du wirst so reingezogen in die Welt und das Pacing und das Timing und die Gegner, das habe ich null gespürt beim 5er und auch nicht wirklich beim 6er, obwohl ich die auch noch ganz gern gespielt habe. Aber ich habe wieder Bock auf ein Mikami-Survival-Horror-Game. Ne? Und ich hoffe, auch. Evil Within, auch ohne Resi-Lizenz, die braucht man nicht unbedingt. Ja, die ist eh schon viel zu oft dann verwendet worden. Nee, auch Resi ist wirklich ausgelutscht. Auch zum Teil natürlich durch die unglaublich vielen Filme und der ganze Kram. Und braucht man. Also es ist einfach irgendwann auch mal vorbei. Man muss auch wissen, wann eine Partie zu Ende gespielt ist. Und das muss mir jemand Capcom sagen, dann. Ja. Ey, ich sehe jetzt auch die Videoszenen und ich muss sagen, sieht aus wie bei mir im Keller. Ja. Aber ist ansonsten auch echt grafisch top, oder? Oder liegt es nur an dem kleinen Bildschirm? Es sieht schon, glaube ich, ganz geil aus. Sieht ganz cool aus, ja. Ist nur die Frage, ob man ohne überstarke, bedrohliche Gegner auch noch weiter dieses Gefühl der Hilflosigkeit erzeugen kann oder ob das dann wieder nur geht durch Golems und Riesen, lange Monster und mutierende Arme und so. Also geil wäre ja, wenn man es auch mal anders hinkriegt. Ich bin gespannt. Ich habe mich echt schon lange Zeit nicht mehr bei einem Videogame gegruselt, ja. wirklich. Und auch The Last of Us, was sehr stimmungsvoll ist und ich glaube, wirklich bei einigen Leuten auch mehr Erinnerungen an die alten Resident Evils dann auslösen will. Da habe ich mich auch nicht gegruselt, sondern war von der Stimmung da angetan. Wenn es dieses Spiel schafft, mir richtig gruseln zu lassen vor der Konsole, dann, meine Herren, ne, da habe ich, also dann würde ich echt Respekt vorhaben, vor der spielerischen Leistung, die der Designer dann an den Tag gelegt hat. Gut. Einen Tee haben wir aber noch, oder? Haben wir noch einen Tee? Tom Clancy. Genau, ja. Tom Clancy's The Division. Ja, also das The ist dahinter. Du warst ja recht angetan von The Division, obwohl Tom Clancy vorne dran steht. Obwohl, muss man heutzutage sagen. Nee, ja. es war ja. alles, oder? Ich glaube, alle waren davon doch ziemlich angetan. Ich weiß nicht, wer will denn, ich habe schon so oft auch bei Almost Daily und so drüber geredet. Genauer erklären. Wahrscheinlich hast du dich, ich habe es mir jetzt auch nur kurz davor nochmal angeguckt und fand es halt von, also optisch so, das war so detailliert, wie ich noch kein anderes Spiel gesehen habe, ja. wo ich mir gedacht habe, sag mal, wie viel Arbeit wollt ihr da noch reinstecken? Ich will gar nicht wissen, wie viele Objekte die designt haben, um diese Welt zu hat sich nicht wiederholt, Mann. Mhm. Ja, das finde ich ja gut, so soll es ja, ja irgendwie sein, finde ich toll. Was uns aufgefallen ist oder nicht aufgefallen ist, als wir die Live-Preso geguckt haben, Gregor, ist, dass die Kämpfe, die wir da gesehen haben, in dem, oder nee, du warst bei dem Ubisoft-Ding war gar nicht dabei, nee. War von euch, wer war, mit wem habe ich denn Ubisoft gesehen? Ach, mit dem Fabian. Da stimmt, du bist Hallo. Ja auch noch hier. Ja, ich bin auch da und mit dem Schröckert. Ich arbeite nur nebenbei, aber ich verfolge alles die ganze Zeit mit. Das ist gar nicht so einfach, wenn man drei Leute pausenlos um sich rum labern hat und da versucht, das zu arbeiten. Das ist so ein bisschen so eine Selbstgeißelung, was ich heute mache. Gerne geschehen. Ich hab dir angeboten, dass du rausgehst. Wir haben das angeschaut mit dem Stöcker zusammen und wir waren alle sehr, sehr angetan. Und wir haben uns gefragt, ob die Gegner, gegen die da gekämpft wurde ja. in dieser Szene, ob das KI war oder Spieler. Und das waren PvP-Kämpfer. Also es waren, zumindest wurde das. Ich habe das aus unserem Comments-Bereich, weil das da jemand erzählt hat, dass wir da drüber gequatscht haben. Okay. Daher weiß ich das. Okay. Und danach auch noch dumm gefragt haben, gegen wen kämpft man denn da? Also so kann Hate denn nicht aufgepasst? Konstruktiv sein. Ja, warum haben wir nicht aufgepasst, während wir redeten? Ja, offensichtlich PvP-Kämpfe. Das heißt also eigentlich, alle unsere großen Bedenken sind weggewischt. Nämlich, man kämpft da auch gegen, es ist ein Online-Deckungsshooter, den man im Team gegen andere Teams kämpft, wobei mir noch nicht klar ist, ob das abgesteckte Areale und quasi Multiplayer-Missionen sind oder ob man vielleicht eben von Instanz zu Instanz wechselt und pro Instanz nur so und so viele Leute sind oder ob es wirklich Open World in dem Sinne des Wortes ist. Das wurde auch, glaube ich, so nicht direkt gesagt. Interessant finde ich, dass es sieht unglaublich toll aus, du hast alles schon erwähnt, dass man braucht es gar nicht beschreiben, guckt euch am besten einfach die Videos dazu an, die zeigen ganz gut, warum das einfach, also es sind so viele Details, die einem auch beim zweiten, dritten Mal gucken erst auffallen. Darf ich ganz kurz einhaken? Bin allerdings, also mir war es fast ein bisschen zu glatt, wie das alles ablief, muss ich sagen. Also es wirkte alles sehr durchgeskriptet. Selbst wenn es ein Singleplayer-Spiel wäre, würde ich sagen, na, das läuft aber alles ganz schön rund, wie die Gruppe da zusammenspielt, wie sie sich alle absprechen, wie jeder genau weiß, was er machen soll, wie jeder was sagt, was Sinn macht, wie niemand zwischendurch sagt, scheiße, mein Rechner ist abgestürzt. Das ist alles. Das hatten wir bei Dings, oder bei Ubisoft war das doch dann. Achso, war ja auch bei Ubisoft und bei Micro. Bei Watch Dogs und. Die Preso ist leicht. Moment mal, wir reden doch gerade von The Division. Ja, stimmt, oder? Nein, aber es ist doch ab. Das Spiel ist doch später noch ab. Spiel ist abgestürzt. Das war Assassin's Creed. Nein, das war nicht bei Microsoft. Das war bei Sony. Assassin's Creed war es. Ja, das also Ubisoft. Das war aber auf der Sony-Pressekonferenz. Stimmt. Da sind die Ubisoft-Spiele abgestürzt. Sony-Konferenz, aber Ubisoft-Titel. Watch Dogs und Assassin's Creed. Aber um auf The Division zurückzukommen. Ich bin immer nicht so ein Freund von solchen Online-Team-Spielen, weil vieles in den Animationen und wie sich Leute bewegen, da zerfällt immer sehr schnell die Illusion davon, dass da wirklich irgendwie Leute zusammen durch eine echte Welt laufen, weil dann doch alles so ein bisschen hampelig ist und da skippt mal jemand so ein Stück und die Leute laufen komisch an Leitern hoch. Ja. Es war schon alles sehr, sehr hübsch und sehr inszeniert. Ob das dann wirklich später im Endeffekt alles so aussieht, auch in der grafischen Qualität, wie das da zu sehen war, da bin ich echt gespannt. Ich wünsche es mir und ich traue es Ubisoft auch zu. Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also bei den Animationen fand ich, dass die halt echt gut aussahen, aber nicht zu ausladend, so dass sie das Spiel bremsen irgendwie. Ist ja immer so ein Ding. Entweder die Viecher bewegen sich schnell und sehen scheiße aus oder sie bewegen sich total realistisch und es dauert zu lang. Aber ich fand, da war der Mittelweg ganz gut getroffen. Und irgendwie hat sich das für mich angefühlt, wie lässt sich gut steuern. Also so sah es aus. Ja, apropos steuern, einer der, ich glaube es waren vier Charaktere in einem Team, die da gekämpft haben, einer von diesen Vieren war eine Drohne und wurde gesteuert von einem Tablet. Da sind wir wieder bei der Tablet-Steuerung, die ja doch irgendwie immer wieder mit Smart Glass jetzt so langsam seinen Weg findet, was ich irgendwie eigentlich ganz geil, finde ich. Ich meine, am Anfang dachte ich mir, brauche ich das, aber jetzt denke ich mir... Kannst du dich noch erinnern an den Taktiktisch bei Roos damals, wo es dann auch, ey, du kannst mit dem Touchscreen die Sachen richtig steuern und so weiter. Heute ist es ja fast schon, ich habe die Touchscreens ja eh überall bei mir rumliegen, warum nicht? Eigentlich echt komisch, Roos war auch ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh, ein paar Jährchen, einige Jährchen zu früh gewesen. Heute hätte es bestimmt... Hey, muss man einfach mal gucken, wie das funktioniert. Also ich finde es immer erstmal so ein Eyecatcher, diese Tablet-Nummer oder PS Vita oder sowas, aber irgendwie weiß ich nie. Schon bei der Wii U merke ich, ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, immer aufs Display zu gucken. Manchmal finde ich es ganz nett, aber es ist immer noch hinderlich und also kein Flow. Und so, und das greifen sie jetzt auf. Weißt du, wie ich meine? Jetzt kriegt jedes Spiel sein Tablet-Feature, was du mit Smart TV oder Vita nutzen kannst. Theoretisch kannst du theoretisch, das. Wenn es denn sinnig verbaut ist, sowas, wenn du eine Drohnensteuerung wie bei dort damit machen kannst, oder wir können auch gleich auf den anderen Ubisoft-Titel hier überleiten, wo ich auch dann denke, wenn du das auf dem Handy direkt so steuern kannst im Spiel, bei Watch Dogs, weil da benutzt ja der Hauptcharakter ein Tablet-Device dort, und ganz ehrlich, wenn ich dort mein Android-Handy oder sowas damit syncen kann und wirklich die Eingaben so auf dem Handy drauf sehe mit dem Interface und das Zeug da machen kann, da würde ich glatt den Controller kurz weglegen und mit dem Handy kurz wegschalten und dann weiter. Dass ich nicht über ein Menü dann dorthin gehen muss, das fände ich fast, das wäre so ein geiles Feature, da hätte ich Bock drauf. Doch, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber gerade bei Watch Dogs bietet es sich halt natürlich perfekt an, dass man das alles, ist ja die Frage, ob das nicht richtig viel kostet, das dann auch irgendwie nochmal neu zu entwickeln, quasi eine App sozusagen für die... Wer weiß. Aber vielleicht, ich raff ja auch nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, wie Smart Glass mit dem Handy funktioniert. Ob das einfach, wird das gestreamt vom Spiel, oder ist das eine App dann nochmal in dem Smart Glass? Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe es nie irgendwie dann mal angeschaltet, weil ich bisher noch keinen Grund dann dafür hatte. Wenn Ubisoft sich Gedanken in der Richtung gemacht hat, und in Richtung Streaming geht ja Zeug mittlerweile ganz gut, aber gerade das Wii U Gamepad ist ja auch gestreamt, der Inhalt, dass da zumindest du auf dem Bildschirm der Live-Material von der Konsole dann aus legen kannst. Ich sehe jetzt nicht so die technischen Stolpersteine dort, sondern mehr, ob es dann gameplaymäßig Sinn macht, und zumindest würde mich das mehr reinziehen in die Welt, und gerade Watch Dogs haben wir natürlich schon oft gesehen zur Genüge, wieder nochmal verdeutlicht eben, dass du diese Manhunt, dieses Auf-der-Flucht-Gefühl mit so technischen Spielereien dann echt gut dann rüberbringen kannst, je weiter du reingezogen wirst in die Welt. Ja, ich finde, sie haben es ganz gut gemacht, das, was man sich immer gefragt hat, wie soll denn das Spiel funktionieren, außer Ampeln umstellen und Leuten irgendwie aus dem Handy jetzt Infos ziehen, dass sie irgendwie was mit ihrer Schwester haben oder so, oder Geld vom Automaten klauen. So die Klassiker, die man halt on the fly fast machen kann, während man durch die Stadt läuft. Und also viele Sachen fand ich erstmal toll, optisch und alles. Man kann eben ganz wie in GTA und Open World halt rumfahren, und es sieht jedes Mal geil aus und es ist viel los, und man kann schon auch viel interagieren mit den ganzen virtuellen Ebenen, die um einen rum sind. Schön war ich, fand ich, dass dann auch mal ein, zwei Missionen gezeigt wurden. In dem Fall war es eine Mission, wo man jemanden eskortieren muss, was aber anders läuft als bisher. Man ist so quasi nur der Typ, der die Monitore bedient und die Kameras, und quasi dem zweiten Kollegen sagt, wann er sich vor den Wachen irgendwie in Deckung bringen muss und kann. Und da eine nette Geschichte war eben auch, dass man hat so über so ein Areal geguckt, und da waren so Werbe Strukturen, sage ich mal, die man aber, die elektronisch wie so Schieberätsel sich so verändern können, einfach als Werbeeffekt. Und die konnte man auslösen, sodass eine Deckung entstand vor den Wachen, die rumgelaufen sind, oder man konnte einen Wagen den Alarm anstellen, sodass die Wachen abgelenkt waren. Und ich denke, wenn man das einfach mal auf all die Möglichkeiten in so einer Stadt ausweitet, hat man doch ein ziemlich großes Spielfeld und kriegt, glaube ich, ganz guten Eindruck, wie das so im Spiel dann laufen soll. Was ich auch mochte, war diese Möglichkeit, einfach von einer Kamera zur nächsten springen. Ja, dass man halt, man guckt in der Welt rum durch die Kamera, wo ist noch eine Kamera, und dann siehst du kriegst es angezeigt mit einem Knopfdruck, press X to switch, und dann bist du schon in der nächsten Kamera, und so kannst du deinen Blick durch die ganze Welt steuern. Also fand ich praktisch. Ja, es wurde auf jeden Fall das Potenzial gezeigt, was in der Idee drin ist, dass die auch gute Ideen haben, die man damit verweben kann. Ich glaube, wir sind da auch noch lange nicht am Ende, wenn wir das richtige Spiel dann da haben. Freue ich mich drauf, davon überrascht zu werden, was sie sich alles für kleine Scheißsachen da ausdenken. Ja. Ey, was mir aber eigentlich fehlt, also im Grunde hat es ja eher so ein cyberpunkiges Feeling haben, weißt du, mit so einer Zukunftswelt, wo alles überwacht ist und alles elektronisch und alles sind abhängig. Und da fehlt mir irgendwie noch, ist es mir noch zu realitätsnah? Eher weniger, muss ich fast sagen. Ich fand es gerade gut, dass es so realitätsnah dran ist, weil es fühlt sich eben ein bisschen so an, es könnte auch die Welt von heute sein und wir sind auch nicht so weit extrem weg. Wenn du dran denkst, vor 5 Jahren, wie momentan vernetzt und handyabhängig wir schon so gefühlt sind und irgendwie alles wird elektronisch und Bezahlung oder sonst was dort gemacht, finde ich eher dieses geerdete Coole, als wenn dann wirklich eine klare Abtrennung passiert. Hier ist Cyberpunk und da sind fliegende Hunde oder. Ich habe halt einfach gerade voll Bock auf Cyberpunk und freue mich auch so auf das, was CD Projekt macht, oder deswegen will ich jetzt auch noch Deus Ex ordentlich nachholen, weil ich da irgendwie tierisch Bock drauf habe gerade. Und Deus Ex ist halt wirklich nochmal eine ganz andere Zeitrechnung. Da bist du echt 50 Jahre in der Zukunft. Ja, super cool. Bei Watch Dogs eher so 10 Jahre und die fliegenden Hunde, Roboterhunde, die gibt es dann in Call of Duty natürlich. Das darfst du nicht vergessen. Call of Duty Ghosts im nächsten Call of Duty, 2233. Ja. Aber bei CD Projekt ist auch die Hoverdogs, als DLC Hoverdogs. CD Projekt aber auch ein gutes Beispiel von Cyberpunk, haben sie zwar jetzt nichts gezeigt, was ich jedenfalls gesehen habe, aber The Witcher The Witcher Dry, das trockene Witcher, wurde dann einmal mit einem Trailer auf der Microsoft-Konferenz, glaube ich, gezeigt. Und Witcher war eh immer schon ein sehr gut aussehendes Spiel, ob beim Zweier, ob beim Ersten, speziell mit der PC-Fassung, die richtig vom Leder gezogen hat. Liegt auch an der PC-Grundlage, nehme ich an, dass es einfach insgesamt schöner aussieht als manche andere. Also wenn du da den Kontext hattest mit dem eben, nennen wir mal das Elder Scrolls Online, was natürlich ein komplett anderer Schnack ist, Online-Spiel und aktuelle Konsolen, aber wie visuell einfach eigenständig und kreativ The Witcher 3 gewesen ist. Ne? Also eine ganz andere Welt. Alter, wie da habe ich wieder Bock gehabt, durch diese Welt möchte ich einfach durchgehen und mir das angucken und machen. Ja, ne? Ich fand es einfach so, hat so einen rauen Charme einfach gehabt. Ich finde ja The Witcher eh einfach auch interessanter als andere Sachen in dem Setting, weil es halt irgendwie so eine Männerfantasie ist und es ist halt ein bisschen derber, auch ein bisschen, vielleicht könnte man fast sagen, pubertärer, so in dem Humor manchmal, was Frauen und alles angeht. Aber jetzt gerade, wir gucken uns gerade den Trailer nochmal an, wow. Schön, einfach, ne? Es sind halt, was man alles machen kann mit einer Lichtstimmung und einfach ein paar guten Landschaftsdesignern sozusagen. Ja. Und ich glaube, das interessantere Elder Scrolls-artige Spiel in einem Fantasy-Setting ist für mich auch The Witcher. Und ich bin kein Fan der Serie, weil ich die ersten beiden Teile nur immer mal so gesehen habe, fand die auch cool, hab mal gelacht, wenn einer mir was gezeigt hat, wie die Leute da reden oder miteinander agieren, aber im Grunde habe ich halt wenig Ahnung davon. Aber der dritte hat mich sofort angesprochen. Multi-Region Open World ist das neue, der neue Zungenbrecher. Multi-Region Open World. Ja. Ja, das sieht so unfassbar detailliert aus. Der ist frech. Ja, der frech. Nette Kollege von CD Projekt, der dann die Preso dort gemacht hat, hat natürlich auch ein Schlagwort nach dem anderen abgelassen. Immersive, das. Ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil das Spiel hat das gehalten, was man sich davon vorab versprochen hat, rein visuell her. Wenn es auch noch diese ganze Story um Geralt jetzt auch noch so zu einem Ende bringt, das soll ja das meine Ende... Meine Eier jucken. Ein Zitat, ein Quote aus The Witcher. Es ist ein Zitat. Ja, ich finde es so angenehm an speziell so CD Projekt, Programmierteam aus Polen eben, dass da einfach geschmäcklerisch und von der Erzählstruktur was du komplett anderes als anderswo bekommst. Und ich freue mich immer wieder, wenn man Spiele mal aus einer anderen Gegend dort sieht. Hat jemand von euch mal Xenoclash oder sowas gespielt? Nee. Wo kommt das nochmal her? Das aus Mazedonien? Das ist aus Argentinien, glaube ich. Aus Argentinien. So drei Brüder aus Argentinien. Das ist so ein Ego-Brawler mit Dinosauriern und so ganz komisch gemischt. Cyber-Dinosauriern, gell? Es ist sehr merkwürdig. Ich habe den zweiten Teil kurz angespielt und mein Bier ist es nicht ganz gewesen, aber ich schätze sehr daran, dass es sich eben komplett eigenständig anfühlt. Ne? Und lieber mehr solche Projekte, was aus Argentinien, was aus Polen, ne, was dann nochmal eine eigene Sprache dann dort mitbringt. Und wenn es so geil ausschaut wie The Witcher 3, das hast du jetzt leider, sagen wir mal, bei deutschen Programmierteams so gut dann die Leute hier bei Blue Byte sind, mit Ausnahme von Crytek natürlich, die ihr eigenes Ding dort machen. Aber nimm mal Piranha Bytes, ne, die sowas wie Risen 2 gemacht haben, ein solides Rollenspiel, vergleich mal, wenn das so technisch die Möglichkeiten von einem Witcher 3 hätte, ne, was man da anstellen könnte, ist nicht der deutsche Muff sozusagen dann drüber hängt, was Grafik und Spieldesign angeht. Also, deutsche Muff, ja. Es ist ja wirklich so. Ne? Wenn du die Packung aufmachst, staubt schon wenig. Ne? Also wenn du, da weißt du ganz genau, was du da rausbekommst. Und die Games sind gut, aber eben habe ich schon gespielt vor langer Zeit. Deshalb hoffe ich mal mehr Zeug wie Witcher 3 und drücken wir da die Daumen, dass es auch so passiert. Ich bin tatsächlich hier am Ende mit der Liste angelangt. Nein, wir haben auch Also die wir haben mit Sicherheit einiges vergessen. Wir haben ich habe auch einige Sachen weggelassen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht über GTA 5 reden, obwohl das geil wird und ich mich sehr, sehr drauf freue. Ja, da gibt es ja genug aber schon. Das ist so jetzt, im Allgemeinen, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, diese E3, ich hatte meinen Spaß daran. Es wurden sehr viele Sachen vorgestellt für die aktuelle Generation, für die nächste, die kommt. Es wurde Appetit drauf gemacht. Die neue Hardware hat zu großen Diskussionen dort gesorgt, neue Designs, viel vorgestellt, Freude, Enttäuschung. Ich habe mit dieser E3 so viel Spaß gehabt wie in wenigen Jahren, was eigentlich das Angebot dann selbst angeht. Und wir haben ja auch dann passenderweise, wir haben es auch am Anfang schon erwähnt, sehr, sehr viel drumherum hier auf der Website gemacht, im Blog. Ich glaube, da wird man über diese E3 auf jeden Fall sehr, sehr sich viel informieren und machen oder hören können. Ja. Du weißt noch, wie wir über die letzte E3 gelästert haben, dass alles so gleichförmig aussah und Zeitlupen, Explosionen und Ballerei und überall waren Bogen und ein Helikopter drin. Stimmt. Also am Ende kannst du das jetzt, wenn man es nochmal aufklabustert, irgendwie auf diese E3 anwenden. Aber irgendwie hat es sich nicht so angefühlt, wenn es denn so ist. Ich fand, es war sehr abwechslungsreich, es waren ein paar Überraschungen dabei und endlich mal neue Konsolen. Ey, viele Sachen haben mich einfach geflasht und ich wurde schon lange nicht mehr geflasht. Ja, es wird Zeit, dass die Grafik einfach mal einen neuen Sprung macht. Und wir haben es ja auch schon in anderen Casts und so gesagt, dass das die erste Generation ist, die uns jetzt hier um die Ohren gepfeffert wird. Mann, ich freue mich sehr. Man nur noch hoffen kann, okay, die nächsten 3-4 Jahre wird es auf jeden Fall eher schrittweise besser. Oh, wir sind halt auch Grafikkuren. Also im Grunde ist das gar nicht mal so... Was? Da werden wir wieder kritisiert, wenn du sagst, wir sind Grafikkuren. Was? Ich bin gerne Grafikhure, ich bitte dich. Aber er ist doch die Grafikhure. Ja, ich bin Emanuel E. Hura, oder? Also wer sich The Witcher 3 oder The Division anguckt und mir allen jetzt erzählen will, dass er das wegen den Schwertern und den Waffen haben will, der erzählt Scheiße, weil es liegt natürlich an der Grafik, an der Lebendigkeit, dass man sagt, da in der Welt möchte ich ballern und hauen. Ich finde das Ambivalente ist, dass ich zum Beispiel, ich finde auch Grafik total geil und ist echt dann abgegangen, als ich einen PC neu hatte. Ich mag aber auch gerne Nintendo-Spiele und ich spiele auch gerne Nintendo 3DS und mir macht es auch nichts aus, zu Hause das Super Nintendo anzumachen, das ist schön. Nein, bedeutet ja auch nicht, dass man nur wegen der Grafik was spielt, aber wenn, dann kann man auch etwas wegen der Grafik spielen. Aber es gibt ja wirklich ich Leute, auch mal die auch sagen, so einen alten Scheiß oder so hässlichen Kack spielen sie nicht, das muss immer geil aussehen. Nö, das sehe ich. Ich meine, wir sind alle Retro-Fans und zocken auch mal an irgendeinen alten Käse, weil er eben aussieht wie alter Käse. Keine Ahnung, ich zock sogar so Zeug wie Resonance, was ein Adventure ist, der heutigen Zeit, was so designt wird, dass es pixelig und hässlich ist wie damals. Also, das zockt man dann auch gerne. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, hier wirst du eh keine Leute finden, die nur auf Grafik über alles sozusagen dann setzen. Aber auch selbst der Gameplay-fokussierteste Gamer braucht ein bisschen Zucker. Ein wenig, ne? Und ich kann endlich mal wieder Grafik, die mich flasht, wo ich nicht nur unbedingt mir den PC nochmal mit einer neuen Grafikkarte dann aufplustern muss, dass das damit funktioniert. Also dafür war diese E3 auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Kann man genauso gut sagen, ich spiele meine Spiele nur mit einem alten Competition Pro Stick, das alles andere ist ja Controller-Hurerei. Ich glaube, es wird interessant zu werden, weil diese Generation so lange gedauert hat, es gibt einen großen Schwall an Gamern, die noch nie einen Generationswechsel mitgemacht haben. Ne? Denk mal dran, wenn jemand so als Teenager mit der Xbox 360 angefangen hat, mit 11 oder 12, ne? Jetzt ist er volljährig und jetzt kommt das erste Mal neue Konsolen. Das wird, glaube ich, auch sich ein bisschen anders auswirken. Da wurde ja so eine große Schar an neuen Leuten rangepackt, das jetzt nicht unbedingt mit unseren Geschmäckern das dahin übereingeht, aber es wird bestimmt nochmal einen großen anderen Effekt haben. Oh, was? Jetzt neue Konsolen, Grafik? Oh, verstehe ich nicht. Oh, mind blown. Ja, ich denke auch. Zeit. Ach, wie super. Ey, und es geht noch dieses Jahr los. Kommt die PS4 eigentlich auch noch Ende des Jahres? Ja, also Microsoft hat gesagt, November wird die Xbox One soweit sein für 499 €. November ist ja Jahresende. Ja, und dann musst du zusätzlich noch irgendwo deinen Reisepass abgeben, wenn du sie spielen kannst wahrscheinlich. Wenn sowas ist. Sony hat gesagt, Holiday 2012. Holiday sind die Weihnachtsfeiertage. Also ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt durch den Preisvorteil und allgemein die Lage sich erlauben können, ein paar Wochen später zu starten. Dass zumindest das jetzt sich für sie nicht so hart entwickelt. Ich glaube, ich werde noch warten können, wenn die Xbox One da ist, dass ich sie nicht Day One dann wirklich auch bei mir stehen haben muss. Zeitgleich, also es wird echt brennend. Wie war denn das damals bei PlayStation 1 und Saturn? Die kamen doch auch fast am selben Tag. Na, der Saturn wurde, glaube ich, vorgezogen, weil die PlayStation sich irgendwie was gemacht hat. Also die waren doch 1-2 Monate voneinander weg, wenn ich so richtig im Kopf habe. Ja, okay, immerhin noch. Aber das ist ein so dichtes Fenster. Also ich finde, wenn eine Konsole irgendwie eine Chance hat, durch Nachteile trotzdem noch die Oberhand zu gewinnen, dann ist es halt, wenn sie früher rauskommt. Ja, aber jetzt kommen die beiden halt wirklich fast dicht beieinander und hatten wir auch schon lange nicht mehr. Dieses Ding mit Microsoft, dass sie ein Jahr vorher gestartet sind zur PlayStation 3 mit der Xbox 360, diesen Vorsprung wir haben. Sony musste bis jetzt daran ackern, eben über 6-7 Jahre hinweg, jetzt jetzt haben sie sie mittlerweile überholt, weil einfach der Vorsprung in den USA speziell so groß gewesen ist. Jetzt hast du natürlich gleiche Voraussetzungen. Ich glaube, die einzigen Konsolen, die innerhalb von so einer Woche oder so erschienen sind, waren das die... Ach nee, aber nicht hier in Europa, das war ja ein paar Monate später. In den USA gab es PlayStation 3 und Wii, glaube ich, relativ nah beieinander. Mhm. Hier war die PlayStation 3 ja im März 2007 und die Wii im Weihnachten 2006. Also hat man dann immer noch ein bisschen Abstand. Ey, mal sehen, wie es wirkt. Ich weiß zumindest, was meine Konsole, auf meine Wahl dann hinfallen wird. Und ich muss mich bei manchen Titeln noch entscheiden. Wartest du da drauf, wenn es vielleicht eine HD-Version oder eine Next-Gen-Version gibt oder machst du das jetzt schon? Ich hätte auch Bock, also... Ich habe so viel Bock auf GTA 5, aber möchte ich das... Hör mal auf, hier ein bisschen so einfach nur mal rumzuschmulen. Nee, doch, ich finde es auch gut. Ich weiß aber genau, was du jetzt sagen willst. Ich stimme dir absolut zu. Na, da warte ich vielleicht doch lieber ein paar Wochen und Monate drauf und spiele es auf einer PS4 in geil. Nein, das soll ja definitiv nur für Xbox 360 und PS3 sein. Ja, klar. Genau. Ah, na gut, da können wir uns natürlich drauf verlassen. Wie Chinatown Wars auch nur für den DS kommt. und, ja. Das neue Exklusiv bedeutet einfach nur 3-4 Wochen. Ja, und Vice City Stories bleibt auch auf der PSP. Oh ja, genau. Der Kaufgrund, Liberty City Stories für die PSP, wird es nie anderswo geben. Geil. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein und auch für diese Staffel dieses Jahr des Plauschangriffs. Denn wie die TV-Sendung... Da gibt es wieder den nächsten Shitstorm, Gregor. Den kannst du ja dann schön abwarten. Also ich hätte jetzt gerne noch drei andere aufgenommen, aber der Gregor will ja nicht. Oder Trant, du hättest auch voll die Idee. Ja, noch. Klar. Wir werden natürlich innerhalb der TV-Sommerpause und des Blauschangriffs die Zeit nutzen, um uns ein paar Themen zu überlegen und gegebenenfalls ein bisschen was vorzuproduzieren. Wir haben ein paar Ideen, die dann kommen würden dort, aber das braucht ja auch noch ein bisschen seine Vorbereitungszeit. Und du hast ja doch auch mal schon mal anteasern. Wenn du es anteaserst, dann heißt es, sie haben es versprochen. Was ist denn mit dem und dem? Das kann man aber auch versprechen. Wo ist eigentlich der Schwarzenegger-Cast der nächste? Es gibt doch noch einen. Der Horror-Cast, der nächste. Und die sind zusammen mit dem Resident Evil. Nee, ich kann ja gerne noch was sagen. Ich habe das Horror-Cast haben wir mal angedacht, nur wir müssen auch mal ein paar Horrorfilme schauen, über die es wert wäre, dann zu reden, weil die Handvoll neuer, die erschienen sind, die garantieren jetzt keinen neuen großen Horror-Cast, der sich lohnt. Ich wollte ja auch mal nur sticheln. Nee, wir machen dann den Handheld-Launch-Titel. Ey, wir müssen auch nochmal Resident Evil neu machen. Ich glaube, Resident Evil gerade in der Runde, wo wir dann drin sitzen, das hört sich nach einem coolen Sommerthema an, oder? Dass wir mal entspannt mal Nachmittag hier sitzen. Sonst vergessen wir ja wieder alles. Eine Kiste Cerveza. Hab ich dann schon alles vergessen, ey. Keine Angst, ich hab's alles letztes Jahr nochmal durchgespielt, da kann ich nochmal Infos reinwerfen zur Not, wenn man sich nicht mehr dran erinnert. Nee, Resident Evil auf jeden Fall, hier das Handheld-Ding, ich hätte auch Bock, ich glaube, Nintendo GameCube wäre mal cool angesagt. Irgendwie möchte ich auch irgendwas über die alte Xbox mal ab und zu mal machen, weil das war noch meine Lieblingskonsole von denen tatsächlich. Ja, außer Fabian, der mit dem Kopf schüttelt hier gerade. Die Xbox 1 mochten nicht viele Leute gern. Ich mochte die gerne. Siehst du? Das reicht doch schon. Ich hab da gern. Kann mir vielleicht irgendjemand beispringen? Nee, als sie gemoddet war, war sie super. Ja, genau. Das beste Media Center überhaupt, das es gab. So, ich meine, die Grafik war da am besten und Online-Gaming war etabliert. Ja, aber die Konsole war auch so hässlich, so unfassbar. Ja, der Controller war nicht gut, stimmt schon. Also es gibt auch, der S war dann wieder super. Ja, stimmt schon. Prinzipiell war die nicht schlecht. Wir haben viel Online-Pionierarbeit geleistet. Ja, und damit haben wir den Xbox One Podcast, also den Xbox 1 Podcast. Das war er jetzt, gell? Fertig. Das war er jetzt, ja, genau. Das ist er fertig geworden. Ich sag noch Blinks und fertig. Blinks, ey. Hast du ja aber wirklich die größte Scheiße rausgesucht. Blinks, Times Sweeper. Das hört sich an, wie fasst man die komplett... Das neue Maskottchen, ne, von Microsoft. Ganz groß. So wie dieser Roboter mit der Ollen. Ach ja, wo das Video, so das Tech-Demo, wo die Katas und Karate-Moves gemacht haben. Und der Roboter hat es nachgemacht. Das wird das neue Maskottchen, dieser blöde Roboter und die Olle. Hä, was? Ja, klar. Kennst du das nicht? Kennst du doch. Da gab es zu der Xbox 1 ein Tech-Demo-Video, vorher, wo dann so wie so diese 3D-Mark-Teile, ne, dass da eine Tussi war und ein Roboter, der ihre Movements mitgemacht hat und sie so Karate-Moves gemacht hat. Super geile Idee. Scheiße, weiß ich schon gar nicht. Musst du mal angucken, das ist ganz großer Shit. Auf jeden Fall. Das sind alles potenzielle Themen, die wir dann im Sommer eventuell dann mal angehen könnten, aber wir kehren dann in einem Zeitraum irgendwann nach der Gamescom wieder zurück, so wie wir es gewohnt sind. Ich will mich nicht nur hier bei Simon, Trant und Fabian bedanken, sondern auch an alle anderen, die mitgequatscht haben, so fleißig von ihrer Zeit hierhin geopfert haben für die Podcasts und natürlich auch an alle, die dann fleißig zugehört haben. Wir müssen wieder ein wenig auftanken und kehren dann wieder zurück. Vielen Dank. Vielen Dank.